Das vor dem Empfinden von versteckt, nichts geopfert. Und immer noch rufst du mich, den Schrein zu betreten. Hämmer die Nägel in einen heiligen Sarg. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Das Empfinden von Freude während des Podcasts ist verboten. Oh. Das ist Teil unserer Community-Richtlinien. Ihr dürft nicht lachen und auch nicht lächeln. Das ist verboten. Humor muss wieder ernst genommen werden. Genau. Ihr dürft nicht lachen und nicht lächeln, sagte Ewe, als sie lachten und lächelten. Nee, wir schon, die Zuhörer. Ach so, nicht. Okay, wir schon, ja. Aber ich habe am wenigsten Grund dazu. Ich weiß schon, was kommt heute. Geht ja gleich hart los, bildlich gesprochen. Okay. Ja, das Bild ist gut. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das schon sehen, aber. Sie noch nicht. Sekunde. So. Wir sind heute mal das Held der Steine Special bei den Weltraumaffen heute Abend. Wir fangen mit Lego an. Sackgesoffen, teuer, bunt und. Abenteuer der Rückseite und all das. Ja, aber so viele verschiedene ist ja Regenbogenfarben. Und darum ging es ja gar nicht. Es ging ja gar nicht um so viele verschiedene Geschlechter. Es ging, glaube ich, nur zwei oder drei, ne? Ja. Dass man eintragen können soll. Beim Selbstbestimmungsgesetz. Ja, das ist ja auch insoweit interessant, weil das Geschlecht divers wurde uns ja so verkauft, als. Ja, regt euch mal nicht auf. Das ist ja nicht irgendwie Traddela, jeder wie er will oder so, sondern das muss ja dann festgestellt werden, dass man da irgendwie zu so einer Interkategorie gehört, bevor man sich das eintragen lassen kann. Und ja, aber jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz ist das dann explizit mit dabei. Also kannst du dann einfach per Selbstauskunft dich zuordnen. Ein bisschen non-binary oder was? Ist ja mega lustig, dass du ja diese Dammbruch-Fallacy hast, also der Gedankenfehlschluss. Und ich muss sagen, in den Jahren von politischer Beobachtung habe ich wortwörtlich die Dammbruch-Fallacy mehrfach in Action gesehen, also wie sie halt missachtet wurde, dass sowas passiert. Ich meine, Concept Creep gibt es ja auch, also dass Konzepte immer weiter ausgearbeitet werden, dass sie weiter ausgefächert werden. Das hatten wir auch bei der Terrorverfolgung im Krieg gegen den Terror oft, dass man dann da ein bisschen liberaler dran gegangen ist, was denn jetzt der genaue Terrorist ist. Und hier haben wir halt auch wieder dasselbe, dass wir halt einfach Kategorien der Realität aufweichen mit einer politischen Agenda dahinter. Also. Genau, und wir gucken uns doch gleich noch ein paar von den Redebeiträgen an, aber ich dachte, wir schauen auch erstmal rein in. Das was jetzt gut, vorliegt, ja. Weil es ist ja jetzt kein Entwurf mehr oder so, sondern das ist ja jetzt quasi ein fertiger, also es ist keine Idee von irgendwem, sondern ein fertig ausgearbeiteter Gesetzentwurf, der natürlich auch nochmal abgeändert werden wird, bevor der dann verabschiedet wird. Haben die, in ein paar Wochen, Monaten. Haben die es geschafft, Triebtäter und Leute, die es ausnutzen könnten, mit einzuarbeiten in das Gesetz? Oder ist die es gibt immer es noch gar nicht, Abel. Die gibt es gar nicht. Es gibt die nicht. Was redest du da, Abel? Es gibt diese Leute nicht. Das ist doch verboten. Das darf es gar nicht geben. Ja, eben. Weil das Ding ist einfach. Wer würde denn auf sowas kommen, Abel? Da kommt doch keiner drauf. Es geht doch um die Selbstbestimmung. Das will doch niemand ausnutzen, Abel. Das ist wie bei den Corona-Testzentren. Du musst einfach, wenn du ein Gesetz erlässt, halt einfach daran denken, dass es auch Menschen gibt, die haben schlechte Absichten. Und ein Gesetz sollte das antizipieren, dass es Menschen gibt, die das, was du vorbringst, ausnutzen wollen. Also Politik an sich würde schon deutlich besser werden, wenn man einfach nur das Böse als eine Konstante wahrnimmt. Und das ist dann nicht irgendwie das Böse im Religiösen. Bist du gerade Transmenschen als böse framen, Abel? Bist du denn verrückt, Abel? Ja, also so das, geht's aber nicht, Abel. Jeder weiß, dass die über jeden Zweifel erhaben sind, Abel. Das, was du da gerade sagst, das ist halt nicht so ganz richtig, weil im Prinzip hat man halt schon Sachen reingearbeitet. Zum Beispiel halt diesen Paragraph 6, Wirkung der Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen. Da gibt es einen Absatz 2. Betreffend dem Zugang zu Einrichtungen und Räumen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen bleiben die Vertragsfreiheit und das Hausrecht des jeweiligen Eigentümers oder Besitzers sowie das Recht juristischer Personen, ihre Angelegenheiten durch Satzung zu regeln, unberührt. Und in der Das müssen ja alle ihre Satzung ändern. Erklärung dazu wird auch explizit Bezug genommen auf Ausnahmeregelungen, die das Antidiskriminierungs, wie heißt es, Anti, nee, allgemeines Behandlungs. Gleichberechtigungsgesetz, Behandlungsgesetz, ja. Irgendwie so, vergesse ich mal wieder. Ich will mal Gleichstellungsgesetz sagen, aber so heißt es auf jeden Fall nicht. Genau, und da finde ich das auf die Schnelle. Da wird halt so ein Passus zitiert, wo eigentlich, was man halt schon so verstehen kann, eigentlich nur, dass das gerade bei irgendwelchen Saunen und so, und da beziehen sie sich auch explizit nochmal drauf, halt nicht einfach so zu sagen ist, ihr dürft jetzt alle rein, wegen, sonst ist es diskriminierend. Ah, okay. Also. So, aber wir wollen ein schönes Pamphlet dafür, dass das wie ein Gesetz ist, das man noch mit zwei Sätzen abhandeln könnte, oder? Also ich finde es echt ein bisschen schockierend, was ich möchte nicht gar nicht wissen, was sich da alles dann verbirgt. 79 Seiten, Naja, meine Güte. Alter, Das Alter. ist alles hier Begründung Ja, und okay, aber auch die Ausführung und so. Paragraphen Das, sind ja schon 15 Seiten. nee, war das so? Oder bis für Paragraph 15, glaube ich, beging es. Sowas, aber mindestens bis 15. Aus 15 hat Storch da zitiert, meine ich. Ach, du Und das meinst hier finde ich schon bei. krass, dass das 15 Paragraphen sind. Also, ist das wirklich nötig, ey? Ja, jetzt gibt es halt noch Änderungen von anderen Gesetzen, ne, Okay, ja gut, die halt alles damit klar. Dann zusammenhängen. Auswirkungen. Ja. Auswirkungen des Wehrgesetzes. Ja, das ist ja die Geschichte mit dem, dass es da so einen gewissen Abstand dann geben soll, wo man, wenn der Verteidigungsfall eintritt, Ja. da sein Geschlecht dann nicht ändern darf. Was? Das sind Nicht? Friedens, das sind reine Ja. Friedensgeschlechter, die da benannt werden. Ne? So Nur sieht's aus. Friedensgeschlechter. Nee, ich wäre dafür, dass wir beim nächsten Krieg einfach mal alle Frauen an die Front schicken. Willst du den unbedingt verlieren, ja? Ketzer. Ja. Ja, Genau, hier, ich habe jetzt mal nach Sauna gesucht, das ist das Einfachste. Und hier steht, dass SBGG beachtet, dass, also das Selbstbestimmungsgesetz beachtet, dass Schutzbereiche für vulnerable und von Gewalt betroffene Personen nicht missbräuchlich in Anspruch genommen werden dürfen. Das Wort Frauen hat man hier vermieden. Aber ich meine, wir wissen ja alle, was gemeint ist. aber es ist schon mal was, weil ich habe, als wir den Stream gemacht haben, wo das noch ein Entwurf war oder es einfach so im Raum stand, ist mir das deutlich aufgefallen, dass eben so ein Paragraph nicht drin ist. Das haben sie nachgeholt. Da muss ich dann auch mal eine Lanze brechen und die Politik loben. Ja, Ja, das sorry, aber hatte hier ja steht drin, nicht Buschmann. missbräuchlich. Missbräuchlich darf man gar nichts in Anspruch nehmen. Das ist doch irgendwie eh Quatsch. Also, Das das hatte ist ja ja Missbrauch. Buschmann, deswegen hat er es ja zurückgehalten und deswegen hat er ja auch auf die Finger gekriegt von seinen Überzeugten. Ja, zu Und Recht. Von steht seinem ja weiter Erzeuger. von seinen Überzeugten. So Ah, hat verdammt. das SBGG auf Ansprüche transgeschlechtlicher Personen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG keinen Einfluss. Zwar werden bei einem Verstoß gegen das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot des Paragraph 19 Absatz 1 AGG Ansprüche nach Paragraph 21 AGG ausgelöst. Allerdings sind im Bereich zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, in Klammern außer in Bezug auf das Merkmal ethnische Herkunft, Rasse, unterschiedliche Behandlung bei Vorliegen eines sachlichen Grundes zulässig, in Klammern Absatz 20 Absatz 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Weiteres Und regeln die Gerichte, ne? Paragraph 20 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AGG nennt als Fallbeispiel für einen sachlichen Grund etwa das Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit. Und dann schreiben sie hier, dies erlaubt Saunabetreibern als Inhabern des Hausrechts nach aktueller Rechtslage und auch nach Inkrafttreten des SBGG einzelnen Personen nach individuellen Faktoren mit Rücksicht auf das natürliche Bedürfnis nach dem Schutz der Intimsphäre oder auch auf die Befürchtung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung der anderen Nutzenden den Zutritt zu verwehren. Also hat man auch wieder Geschlechter Eine Befürchtung soll aus. ausblendende Sprache Das gibt es aber verwendet. auch für Gerüchte, ey. Das ist ein Bedürfnis, Hier das ist eine geht es Befürchtung natürlich ausreicht. um Frauen. Ja. Das Problem ist Also, ich nur, denke dass sie mal, als, dann. als Betreiber eines Schwimmbads oder so, sollte man vielleicht Einzelkabinen machen. Ne? Das ist ganz dringend sozusagen. Wenn man die Gemeinschaftskabinen, die Gemeinschaftsumkleiden abschafft. Jetzt hast du Rechtsstreit am Hals. Ganz schnell. Das Problem ist nur, dass sie hier auch irgendwo schreiben, dass das halt nicht allgemein möglich ist. Ich weiß jetzt aber Genau. nicht mehr, wo das war. Also du kannst quasi kein Schild raushängen, wo du sagst, Transsexuelle haben hier keinen Zutritt. Das wäre dann doch wieder nach Werden AGG. wegen der Befürchtung Also zum das Schild Vergewaltigen. ist verboten, aber sie haben dann kein Recht, also das Schild muss man Das sich denken. Ding mit dem Individuell ist halt das Problem. Und das ist halt auch wieder das Ding. Ne? Man will dann halt beides gleichzeitig haben. Ne, man will halt zum einen sagen können, so, ja, regt euch nicht auf, ihr habt doch alle Rechte, aber parallel, wenn du dann da stehst und abgewiesen wirst, dann kannst du halt doch wieder dagegen klagen. Und die Leute müssen dann da so ein Verfahren über sich ergehen lassen und das dann irgendwie nachher da darlegen, warum sie das jetzt da gedacht haben, dass das Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit durch die Person, die da vor ihnen stand, halt eben irgendwie gefährdet ist. Also so ein bisschen schwammig ist es halt trotzdem. Es hat einen Bananenrepublik-Vibe, Ja, einfach weil es wohl. unklar ist. Also. Und das ist ja auch quasi das, was hier der Lehmann oder wie er heißt, unser Queer-Beauftragter seinen Anhängern quasi gesagt hat, so nach dem Motto, ja, beschwert euch mal nicht, das AGG ist ja gültig. Und hier steht dann drin, beschwert euch nicht, das AGG ist ja gültig und hat ja eine Ausnahme. Und was dann tatsächlich hinterher wirklich dann sticht, das werden wir dann wahrscheinlich in der Rechtsprechung sehen. Ne? Und da geht dann wahrscheinlich wieder das Recht von, die Menschen leiden. Also lass sie mal in die Sauna oder so. Ja. Aber das ist auf jeden Fall nicht bei den Leuten angekommen. Also ich habe in sämtlichen Kommentaren dazu, habe ich das nicht gelesen, dass es so war. Da wurde einfach weiter behauptet, dass es ja, die Gefahr halt eben besteht und aber, also, dass es halt nicht irgendwie geregelt wäre, aber es ist halt geregelt, weil hier steht auf jeden Fall was. Nur die Frage ist dann halt, ja, wie viele Leute dann dagegen klagen und ob die dann wirklich dann sagen, ja, das dürft ihr ja sagen, das ist da unterliegt ja eurem Ermessen und inwieweit das dann geurteilt wird. Ne? Also man hätte das auf jeden Fall eindeutiger machen können, indem man einfach sagt, die haben da keinen Zutritt, Punkt. Das wäre ja besser gewesen. Aber Also so will man es halt alles. allen recht machen und damit ist es dann halt leider weiter offen für Missverständnisse und Streit und Probleme. Die Bewertung sportlicher Leistungen kann unabhängig von dem aktuellen Geschlechtseintrag geregelt werden. Er kann, soll. Ist auch wieder die Frage, was genau damit jetzt gemeint ist. Ist damit jetzt gemeint, dass man die Leute trotzdem ausschließen darf von irgendwelchen Wettbewerben? Ja, gehe ich mal von Oder? aus, dass man die, Ja. dass man die, dass man die Männer bei den Frauen dann ausschließen kann, weil Ich die denke mal, biologischen das Männer gibt wieder sind. aber Aber nicht. wiederum Nee, den das steht da Fall, nicht. Es gibt wiederum den Vereinen die Möglichkeit, das halt so zu regeln, wie sie das wollen, kann, unabhängig vom aktuellen Geschlechtseintrag geregelt sein oder werden. Ja. Ja, Also wenn aber der warum hat man da Schwimmverband sagt, bei hingeschrieben? uns wird die sportliche Leistung halt nicht vom Geschlechtseintrag abgeleitet, sondern Vom biologischen Geschlecht, vom ja. biologischen Geschlecht, Von unserer dann, Zuordnung. dürfen die halt nicht mit Frauen um die Wette Naja, schwimmen. ein Okay. heikles Feld. Also ich Nee, ist ja auch nee, interpretiere. aus meiner Seite gar nicht heikel, sondern richtig so. Das ist nun Ja, aber mal. warum schreibt man dann nicht irgendwie die Verbände dürfen Juristendeutsch. festlegen, Ja, was sie es nicht benennen wollen, ne, das biologische Geschlecht. ob die Leute zu ihrem Geschlechtseintrag dann in dem Team da irgendwie mitspielen dürfen oder irgendwie so vernünftig Juristendeutsch. Weil für mich klingt das nämlich wie, nur weil das eingetragen ist, dass das eine Frau ist, heißt das ja noch lange nicht, dass sie besser schwimmen kann als andere Frauen oder so. Also lass sie doch bei euch mitschwimmen, weil ist doch kein Problem. Das wird vielleicht auch so verstanden weitlich und dann machen sie das eben überall mit, dass dann die ehemaligen Männer bei den Frauen nicht schwimmen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Auf Leute dann den so ein aktuellen bisschen. Geschlechtseintrag kommt es bei allen gesundheitsbezogenen Maßnahmen oder Leistungen nicht an, sofern diese im Zusammenhang mit körperlichen, insbesondere organischen Gegebenheiten stehen. Das bedeutet so viel wie, Ach so, Egal, dasselbe was du eigentlich. dir einträgst, du kannst trotzdem zum Gynologen gehen, Gynäkologen gehen, weil du hast ja die zugehörigen Ich verstehe Organe. das so, dass du die nicht als dass du die nicht unbedingt als Frau behandeln musst, wenn du jetzt zum Beispiel Arzt bist oder eben auch so ähnlich wie Sport, dass du eben da die biologischen Gegebenheiten zugrunde legen kannst. Ja, das meine ich ja. Hier steht ja Gegebenheiten. insbesondere organische Ja, genau. Gegebenheiten. Ja, und dann natürlich Paragraph 7, Riesenschande, Quotenregelung. Okay. Ja, da wollen sie es auch wieder ein Recht machen, weil wir brauchen natürlich trotzdem unsere dämlichen Quotenregelungen. Obwohl das ja, das Geschlecht ja flexibel ist, sind unsere Quoten für Frauen natürlich trotzdem Frauenquoten, weil Das ist doch nur, Gott behüte, das dass wir keine Frauenförderung betreiben. Das wäre ja, ist total sexistisch. ja, ich finde, wenn man den Leuten das auch nur teilweise zugesteht und an anderer Stelle wieder irgendwelche solche Regelungen dann aufführt, dann macht man, dann meint man es irgendwie auch nicht ernst oder so. Ne? Wollen sie es jetzt oder wollen sie es nicht? Also. Also hier sind Männer jedenfalls Frauen, ne, wie man hier liest, wenn sie sich entsprechend eintragen und es um Quoten geht. Zeitpunkt der Besetzung war es wirklich. Ja. Es sei denn, die machen das erst im Nachhinein. Dann ist es Haram. Also. Ja, und dann benennt man hier irgendwie die Verordnungen und Regelungen zur Schwangerschaft Gebärfähigkeit an, damit man da kein Geschlecht mehr drin hat, weil das ist ja auch ganz wichtig. Ja klar, sie brauchen dann weitere Kriterien irgendwie. Logisch eigentlich. Schwanger, aber gebärfähig werden will. Okay. Warte, was ist da zeugungsfähig ist? Die Zeugung war oder ist ein Kind gezeugt, hätten zeugen können. Ja, die können halt nicht Okay. mehr Vater oder Mutter oder sowas schreiben, sondern die müssen da jetzt halt drumrum schreiben, um sich halt auf diese Funktion zu beschränken. Kommt das Wort Bonusloch vor im Nee. Entwurf? Das gute neue Bonuslochgesetz. Ja, und hier auch den Verteidigungsfall, die Das rechtliche benutzen Zuordnung einer wir. Person zum männlichen Geschlecht bleibt, soweit es den Dienst mit der Waffe auf Grundlage des Artikels 12a des Grundgesetzes und hierauf beruhender Gesetze betrifft, für die Dauer des Spannungs- und Verteidigungsfalls nach Artikel 80a des Grundgesetzes bestehen, wenn im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit diesem die Änderung des Geschlechtseintrages von männlich zu weiblich oder divers oder die Streichung der Angabe zum Geschlecht erklärt wird. Der zeitliche Zusammenhang ist unmittelbar ab einem Zeitpunkt von 2 Monaten vor Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls sowie währenddessen gegeben. Also zwei Das Monate heißt, vorm Krieg. wenn ich mich jetzt als Frau erkläre, könnten Sie mich wegen Russland trotzdem noch ein? Ja, du bist ja auf jeden Fall 8 Wochen bist du auf Probe sozusagen. Ne? Wenn Russland in den nächsten 2 Monaten passiert, dann Dann ja. hast du Pech. Na, nee, Russland hat ja schon vor längerer Zeit angefangen, deswegen ist ja das Spannungsfeld schon da und wenn Ach ich mich jetzt so. als Frau erkläre. Absolut. Ja, Absolut. ich kann dir aber nicht Nein, sagen, bei was der der Verteidigung. Spannungsfall ist. Der Spannungsfall ist wahrscheinlich auch irgendwie rechtlich geregelt, müsste man jetzt nachgucken. Habe ich ehrlich gesagt noch nie Ja. gehört, Spannungsfall, aber da wird's, wenn Sie sich darauf beziehen, wird es da sicherlich eine Definition von geben, was den Spannungsfall Früher gab es das ausmacht. bei Ja. Kriminalfilmen, aber heute nicht mehr. Ja. Ja, ich meine, dass die Situation mit der Ukraine dürfte für uns so eine Art Spannungsfall sein, würde ich schon so einschätzen. Aber ja, Ja, dann das muss ist man das sicher gucken, wie das geregelt, da hast du definiert ganz ist. recht. Ja, Aber das es ist auch lustig, ne? Wir zwingen den Bürger mit vorgehaltener Waffe und also mit Geldstrafe in dem Fall, mit metaphorischer vorgehaltener Waffe, diese Menschen als Frau zu bezeichnen, aber wir selber halten uns dann nicht dran, wenn es uns nicht gefällt. Aber wir wissen ganz genau, dass der Typ das nur erzählt, dass er weiß, eine das ist Frau nur so ist, halbgar, aber das ist nicht ganz ernst gemeint, aber mein Eindruck ist irgendwie so, pö, wenn ne? uns Wenn das wir, gefällt, können wir das auch genau. anders sehen. Ja, es ist aber so ein bisschen auch, was sie wollen, ne? Eben Politik nach ihrem Gutdünken. Ja, dann haben sie das Offenbarungsverbot, was natürlich auch aus dem Auch so alten, bescheuert. in dem alten Gesetz ja auch schon bestand. Ne, das ist ja auch vielen nicht bewusst, die sich Wenn da seit das Monaten der drüber Johannes auslassen. hört, dass es ein Offenbarungsverbot gibt, was macht er denn dann? Ich Oh. Dann hört er mit der Bibel auf. Wahrscheinlich löst sich dann alles auf. Johannes ist doch das letzte Kapitel der Bibel. Natürlich ja. Hört die aus. Ja, das war ja der Witz. Hast du den Witz erklärt. Ja. Ja, genau. Aber das wird mit Sicherheit jetzt in Zukunft dann auch weiter ausgewalzt. Halt. Also im bisherigen transsexuellen Gesetz war das Offenbarungsverbot, das es da ja auch schon gab, bezog sich ja eher auf öffentliche Stellen und Mitarbeiter von öffentlichen Stellen. Aber jetzt haben sie das halt irgendwie auf Ehegatten, Verwandte in gerader Linie und weiß der Teufel nicht, was alles irgendwie ausgewalzt. Und wie wir auch gleich, wenn wir uns die Videos anschauen, sehen werden. Ja. Ja, aber es ist schon nicht mal nicht so, weg, dass es das jeden treffen kann, oder was? Ein kleiner Vorgeschmack, ja, genau. Dass jeder für Deadnaming einen dran kriegen kann, das sollte eigentlich ursprünglich mal für Verwaltung oder ich glaube auch Zeitungen und sowas gelten. Aber eben eigentlich nicht für einen Privatmann oder so. Und ja, und irgendwie, ich glaube, sie hätten das auch. Das versteht dann das Gesetz als Verschärfung, sag ich mal. Das Offenbarungsverbot steht einen weiteren Verarbeitungen der Bissendung Vornamen. Irgendwo war es, glaube ich, auch mit der Anrede. Aber das sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Okay. Das auch Herr und Frau vertauschen hat. Klar. Okay. Ja, und wo sie sich auch drüber aufgeregt haben, in den ganzen, da im Bundestag war, dass sie hier nach Änderung des Geschlechtsantrages und der Vornamen informiert die zuständige Meldebehörde, die folgenden Behörden zur Aktualisierung der von ihnen geführten Registern oder Informationssystemen gespeicherten Daten zu dieser Person. Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Bundesverwaltung zum Nationalen Waffenregister und zur Ausländerzentralregister sowie des Bundesverwaltungsamt Daten im Auftrag des Bundes für Migration und Flüchtlinge. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bundesamt für Verfassungsschutz. Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst. Die jeweils zuständigen Landeskriminalämter. Das Zollkriminalamt. Deswegen stellen die alle neuen Leute ein. Hauptzollämter, Finanzkontrolle. Schwarzarbeit sowie Zentralstelle für Finanztransaktionsunterlagen. Dabei sind folgende Daten zu übermitteln: Familienname, bisherige und geänderte Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, bisheriger und geänderter Geschlechtsantrag, Anschrift sowie Datum der Änderung. Ja, und dabei geht es nämlich, das war nämlich auch so ein Ding, was sie ja halt befürchtet haben, dass sich die Leute dann einfach um sich irgendwelcher staatlichen Verfolgung, zum Beispiel durch Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge oder so, oder Zollamt oder so, zu entziehen, dass sie dann halt ihren Namen einfach ändern über Selbsterklärung und ja, vor allem, was geht es doch den Vornamen auch an, also den Vornamen zu ändern, sozusagen, ne? Bisherige geänderte Vornamen, okay. Und deswegen das haben wir halt dieses Gesetz, ne? Hier drin, dass das halt pauschal einfach an diese ganzen Stellen, die ihr hier aufgeführt seht, einfach übermittelt werden muss, damit die dann nachgucken können, ob sie die Person unter ihrem alten Namen bei sich geführt haben und das dann in den neuen Namen abändern, damit man da halt keinen Schindluder damit treiben kann. Und sofern das bei denen nicht steht, steht ja als letztes noch, dann müssen sie die löschen, die übermittelten Daten. Ja. Wie macht man das Programm? Ja, genau. Technisch? Hier haben sie noch Bußgeldvorschriften. Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 13 Absatz 1 die Geschlechtszugehörigkeit oder einen Vornamen offenbart und dadurch die betroffene Person absichtlich schädigt. Genau. Ja, und wir wissen, was für ein Schaden denn? Die Schaden muss in Deutschland normalerweise mit Ziffern können. Also normalerweise muss nee, ja, es gibt ja durchaus noch psychische Folgen, psychische Grausamkeit. Oh, also behandeln lassen oder sowas. Die werden da alles, ja, die werden dann Therapie machen. Geldbuße bis zu 10.000 Euro. Ja. Ach so, ja. Okay. Du darfst einen Zehner zahlen dafür, dass du Deadnaming betreibst. Genau. Wow. Das heißt dann aber auch nur, dass wir wollen, dass der Pöbel das nicht macht und reiche Leute dürfen das weiterhin. Wie viele Lichter sehen Sie, Captain Picard? Hm. Ja. Dann. Ja, es ist albern, es ist irgendwie so ein bisschen, als müsste man da zwangsweise Lügen verbreiten oder so, oder Lügen bestätigen, ne? Ja. Finde ich auch echt ein bisschen krass. So sieht's aus, weil ansonsten schadet das doch den anderen Menschen. Hab doch mal ein bisschen Empathie für die anderen Menschen. Nö, Wahrheit geht und vor. Ihre Selbstbestimmung. Du musst ihre Selbstbestimmung ernst nehmen oder sonst. Und wenn es zu Konflikten kommt, kann man da auch Gesetze durchaus ausweiten und sagen, du darfst doch die religiösen Gefühle der anderen nicht verletzen. Also darfst nicht mehr darauf hinweisen, in welchem Alter ein Religionsstifter eine Frau geheiratet hat und wann er das erste Mal mit ihr verkehrt hat oder solche Sachen. Weil das trifft ja die Leute im Mark. Das steht zwar in ihrem Buch, aber du benutzt es ja böswillig. 10.000 Euro bitte. Schöne neue Welt. Ja, und wir hören in diesem Zusammenhang Beatrice von Storch. Oh, ich habe schon gelesen, da gab es Durcheinander. Action im Parlament. Frau Pauli. Beate. Frau Präsidentin, in Ampel-Deutschland fehlt Geld für Rentner, Schulen und Bahnschienen, aber die Regierung will jetzt flächendeckende Gender-Identitätsberatungsstellen einführen für alle, die nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Punkt römisch 2 des vorliegenden Selbstbestimmungsgesetzes. Ja, jeder Wahnsinn erreicht einmal seinen Höhepunkt. Die Ampel bringt heute also das Gesetz ein, dass man sein Geschlecht per Sprechakt ändern kann, einmal im Jahr. Einmal im Jahr einen neuen Anzug, einmal im Jahr ein neues Geschlecht. Und jedes Mal können Zeugnisse und Führerscheine geändert werden, rückwirkend. Staatlich befohlene Urkundenfälschung. Dieses Gesetz ist der Weg ins Tollhaus. Sie sagen nicht, die Biologie bestimmt, was eine Frau ist. Und ich frage Sie, ja, was denn dann? Lackierte Fingernägel und Minirock? Auf die alles entscheidende Frage haben Sie keine Antwort. Was ist eine Frau? Sie ertragen nicht, dass Wunsch und Gefühl nicht Wirklichkeit sind. Jeder Kollege hier kann sich wünschen oder fühlen, eine Frau zu sein. Darüber urteilen wir nicht, und das macht ein Leben ganz sicher schwer. Aber es macht einen nicht zur Frau. Man kann sein Geschlecht ebenso wenig ändern wie sein Alter oder die Körpergröße. Weil Sie die Wirklichkeit nicht akzeptieren, wollen Sie sie jetzt verbieten. Wer in Zukunft Markus Ganserer Herrn Ganserer nennt, soll dafür 10.000 Euro Strafe zahlen für die Wahrheit. So steht es im Gesetz. Ja, aber Sie wollen ja schon nicht akzeptieren, dass es Unterschiede gibt. So ein Gesetz erlässt, dann beweist das nicht, dass ein Mann eine Frau sein kann, sondern dass die FDP im Bundestag überflüssig ist. Ihr Offenbarungsverbot ist eine Pflicht zur Lüge. Das ist nicht liberal, sondern totalitär, schrieb schon die FAZ. Sie wollen uns dazu zwingen, anzuerkennen, dass Männer Kinder gebären können und Frauen Samen spenden können. Das regelt ausdrücklich Paragraph 8. Das ist die Symbiose von Gender Gaga und Nordkorea. Dieses Gesetz ist aber nicht nur absurd, es ist auch gefährlich. Immer mehr Menschen in Lebenskrisen folgen der öffentlich geförderten Translobby. Die Folge, die Zahl der Geschlechtsumwandlungen hat sich seit 2005 verfünfzehnfacht und unter den 20- bis 25-Jährigen verfünfzigfacht. Sie wollen Transsexualität normalisieren. Jugendliche und Kinder sollen sich nicht mehr mit ihrer Biologie aussöhnen, sondern ihr Geschlecht ablegen wie einen unbequemen Mantel. Die Pharmaindustrie sagt Danke. Nach ihrem Gesetz können Jugendliche gegen den Elternwillen ihren Geschlechtseintrag und Namen ändern, aber Alkohol kaufen bestimmten können sie nicht. Und auch ein Problem, Eltern können ihre 2-jährigen Söhne zu Mädchen erklären. Das ist psychischer Kindesmissbrauch. Nach der Änderung des Geschlechtseintrages kommen für viele Jugendliche Arzt, Pubertätsblocker und später das Skalpell. Deswegen die AfD fordert, insbesondere zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und psychisch labilen Personen, keine Änderung des Geschlechtseintrages per Sprecher, keine Pubertätsblocker und Geschlechtsumoperationen auch bei Erwachsenen, nur mit Zustimmung einer Kommission aus Ärzten und Psychologen. Geschlecht ist Biologie, ist Realität ist Wahrheit. Das können Sie leugnen. Aber Sie werden es nicht ändern, auch nicht mit diesem Selbstbestimmungsgesetz. Sie werden damit scheitern, weil Sie Realitätsleugner sind und Wahrheitsvogt. Frau Abgeordnete von Storch, ich habe vor Eröffnung der Debatte darauf hingewiesen und auch darum gebeten, dass wir bei aller Kontroverse in der Sache mit Respekt vor allen hier Anwesenden und allen Handelnden hier umgehen. Sie haben nicht nur diesen Respekt vermissen lassen, sondern Sie haben gegenüber der Abgeordneten Ganserer gegen die Würde nicht nur dieses Hauses verstoßen. Ich erteile Ihnen doch ist das jetzt Gesetz ja nicht durch, ja. Ja, aber noch ist es aber das Gesetz ja nicht. Also. Erstens das und zweitens ist der Typ, soweit ich weiß, weiterhin per Pass ein Mann. Ja. Und ja, auch nicht in irgendeiner Form behandelt. Das ist nun wirklich, das ist halt der Punkt, wie man dieses Bild, was viele benutzen, der Mann im Kleid. Ja. Ja, genau. Und ja. Ja, das ist der feine Vorgeschmack. Ich verstehe den Ordnungsruf halt nicht. Absolut. Muss ich sagen. Ja, also aber das ist das nicht nachzuvollziehen. Nee, Wahrheit spielt keine Rolle, wenn Respekt eine Rolle spielt. Ist schon lustig, dass das so ein Ordnungsruf auch von der Ex-SED-Funktionäre. Ja. Ja, ja, also, ich hab da schon deutlich. Auch auf ihre letzten für diese Tage. Anschuldigungen gibt es übrigens mittlerweile auch Ordnungsrufe. Also man redet sich da so ein bisschen mit raus, auch wieder so eine falsche. Nur über die Bau war von 83 bis 89 in der SED, da beißt ja die Maus keinen Faden ab. Ja, aber. Ja, es gibt wirklich Ordnungsrufe da aktuell für irgendwie so Aussagen wie Mauerschützenpartei und so, weil und sie sagen jetzt, parallel gibt es halt auch Ordnungsrufe für Nazis, wenn man jetzt zur AfD Nazi sagt, gibt es auch Ordnungsrufe, das Ding ist nur, die AfD Nazis zu nennen, das ist Verunglimpfung und das andere ist eine Tatsache. Na, aber die tun dann so nach dem Motto, ja, wir machen das ja gegen beide so. Ne? Wir sagen ja, das eine ist nicht okay und das andere ist auch nicht okay. Aber das eine ist halt eben eine Unterstellung und das andere ist eine Tatsache. Aber es gibt beides einen Ordnungsruf. Ja, super. Ja. Genau, es geht auch noch ein bisschen weiter. Ja. Zu können. Frau von Storch, Sie haben im Moment kein Rederecht. Ich bitte Sie zu berücksichtigen, sollten Sie auf meinen Ordnungsruf und meine Worte reagieren wollen, überlegen Sie bitte genau, welche Möglichkeiten Sie dazu haben. Hier im Plenum haben Sie diese Möglichkeit nicht. Ich weise vorsorglich darauf hin. Sollten Sie, was Sie natürlich nicht tun, die Sitzungsleitung der Präsidentin hier kritisieren, wird das mit einem zweiten Ordnungsruf entsprechend geahndet. Ein Stiefelabsatz, der in ein menschliches Gesicht tritt. Das ist aber auch der Standard. Ne? Also das ist halt so eine Regelung, die gibt es da schon länger, dass du während dieser Sitzung dich da halt nicht streiten sollst mit dem, der dann den Vorsitz hat, sondern dafür gibt es diesen sogenannten Ältestenrat und den ruft die AfD ja auch ständig an wegen genau solchen Sachen und die Sachen werden halt immer abgelehnt. Ne? Also das wird dann nochmal vom Bundestag, das sehe ich dann immer auf den Tagesordnungen, steht dann immer irgendwie Einspruch gegen die Ordnungsmaßnahme. Und es wird immer abgelehnt halt. Also theoretisch gibt es da halt einen Weg halt dafür, aber es ist halt eigentlich nur Formsache, weil diese ganze Scheiße wird ja halt immer. Und ja, zum Schluss durfte sie sich dann doch nochmal melden. Das würde ich euch natürlich auch nicht vorenthalten zu einer persönlichen Erklärung. erteile ich der Abgeordneten Beatrix von Storch das Wort zu einer persönlichen. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie haben mich gerade persönlich angesprochen als Prinzessin von Oldenburg, die ich nie hieß, und ich will nur darauf hinweisen, Sie benutzen einen Namen, den ich nie trug. Wenn ich einen Namen benutze, der juristisch noch geführt wird von Herrn Ganserer als Markus Ganserer, bekomme ich einen Ordnungsruf, nur weil ich darauf hingewiesen habe, dass § 14 Bußgeldvorschrift das so affig, vorliegt, dass sobald dieses Gesetz in dritter Lesung verabschiedet ist, ich Frau dieses bei Storch, Strafe von 10.000 Euro nicht mehr tun kann, und aber das Gesetz Ihnen ist noch nicht verabschiedet, deswegen darf ich das noch machen. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf und Sie wissen, was... Musst du jetzt 10 Minuten mit der Mütze in der Ecke stehen, oder was? Nee, ich habe in den Kommentaren noch einer, ich hätte mich rausschmeißen lassen. Ich finde es krass, dass wir in den ersten Jahren bei den Weltraumaffen immer gehört haben, dass es nur irgendwelche Leute auf Tumblr sind und an US-Universitäten und dass es gar nichts mit Deutschland zu tun hat und wir jetzt beim zweiten Ordnungsaufruf sind, während das Gesetz debattiert wird, wird es keine 5 Jahre her, dass sie darüber geredet haben, ja. Es ist heftig. Warum beschäftigt ihr euch so viel mit diesem Kram? Das hat doch gar keine Auswirkungen auf das reale Leben. Bla, bla, bla, bla. Ja. Cassandra ist im eigenen Land halt, ne? Weißt du ja. Sie sagt die Wahrheit voraus, aber man glaubt ihr nicht. Dabei haben wir Apollo gar nichts getan. Ja. Ja, und wenn das jetzt... Ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn es jetzt so wäre, dass wir hier so eine Caitlin oder wie heißt der Jenner-Typ jetzt? Caitlin doch, ne? Ganserer, ne? Weißt du? Oder Ganserer. Nee, ich meine jetzt den richtigen Caitlin Jenner. Jenner. Bruce Jenner, Caitlin. Weil der ist ja auch konservativ und wird von den Linken ja nicht so tierisch geliebt. Und wenn wir in Deutschland so jemanden hätten, der sich jetzt also seinen Eintrag ändert, und halt als gebürtiger Mann, als Frau lebt, ich wette, den würden die von früh bis spät misgendern. Und den damit ärgern. Wir haben doch einen und der kommt später in der Sendung auch noch vor, habe ich mir sagen lassen. Okay. Ach so, ja. Ja, im linken Quartal, Chris. Ach so, ja. Ja, aber ich meine jetzt im Ernst. Also jetzt jemand, der nicht rumtrollen will. Und ja, aber selbst dem Trollen müssten sie doch eigentlich jeden Morgen den Kotau machen, weil er sagt, er hat einen Migrationshintergrund, er sagt, er ist eine Frau und egal, was er macht, müssten sie trotzdem alles glauben, weil das ist ja genau ihre Religion. Sie sagen ja auch, das missbraucht niemand. Ja? Und trotzdem missbraucht halt er es vor ihren Augen und sie sagen weiterhin, das missbraucht ja niemand. Naja, dass es niemand missbraucht, wie gesagt. Also ich habe ja, deswegen habe ich ja gerade den, also da ist ja schon ein gewisses Bewusstsein für mögliche Missbräuche vorhanden. Die Frage ist halt nur, inwieweit sich das dann wirklich in der Realität durchsetzt. Aber ich denke mal, zumindest das mit dem Verteidigungsfall werden sie sicherlich ganz genau machen und wahrscheinlich vorher noch ein neues Gesetz erlassen, was sagt, ja, ist uns egal, was ihr eingetragen habt. Oder so, wenn es hart auf hart kommt. Schon wirklich, ja. Weil eben, ich meine, das ist ja kein Grundgesetzartikel, der jetzt irgendwie dem Ewigkeitsschutz unterliegt oder wie sich das nennt. Also das kannst du ja jederzeit wieder ändern, das Gesetz. Ja. Ja. Ursacht wie den ersten. Ich wiederhole diese Formulierung nicht. Sie wissen allerdings, welche Folgen das hat. Sollten Sie mir Anlass geben für weitere Ordnungsmaßnahmen? Wir sind ja heute noch ein wenig beieinander hier im Plenum des Bundestages. So. Naja, wie weit ihr beieinander seid, das sei mal dahingestellt. Ja. Im selben Raum, nämlich. Ja. Ja, genau. Ja, es ist Schwachsinn, ne? Es ist einfach Schwachsinn. Und die ziehen das gnadenlos durch. Das ist echt. Also, wenn sie nicht irgendwas Wissenschaftliches dazu hätten oder so, es ist nur Kacke. Ja, wir können noch mal hören, was Tessa uns zu sagen hat. Oh, damn. Was die Beatrix auch angemerkt hat, war, dass es halt ein Social Contagion ist. Also 50-fache Erhöhung von historischen Daten, wie oft das auftritt bei den 20-Jährigen. Meine Fresse. 50 mal mehr. Das wäre doch interessant, woran es liegen könnte. Natürlich jetzt, weil die Diskriminierung nicht mehr so stark ist. Deswegen kommen sie jetzt alle aus den Löchern gekommen. Genau, das ist eine Erklärung auf jeden Fall. Ja. Ja, muss eine Erklärung sein. Aktion Bündnis 90 gekommen. Pisser, du geile Bitch. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, um zu erfassen, was dieses Selbstbestimmungsgesetz für trans-, inter- und non-binäre Menschen bedeutet, möchte ich ins Bewusstsein rufen, dass transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, non-binäre Menschen in unserer Gesellschaft über Jahre, teilweise über Jahrzehnte ein Leben in Angst vor ihrem Coming-out verbringen. Angst vor dem, was danach kommt, weil viel zu oft noch Häme, Spott, Hass, Beleidigungen, Abwürdigungen, Demütigungen, traurige Realität für transgeschlechtliche Menschen in dieser Gesellschaft sind. Und ich möchte hier noch mal deutlich ins Bewusstsein rufen, dass jedes einzelne Recht des transgeschlechtlichen und nonbinären Menschen in dieser Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten zugesprochen wurde, von Betroffenen über teilweise jahrelang in Prozessen bis hinauf zu den höchsten Gerichten erst einmal erstritten werden mussten. Und insofern ist das heute wirklich ein historischer Tag, dass zum allerersten Mal eine Bundesregierung aus freien Stücken einen Gesetzentwurf zum Schutz der grundgesetzlich geschützten Persönlichkeitsrechte dieser Menschen in den Deutschen Bundestag einbringt. Wir schaffen damit das entwürdigende Transsexuellengesetz, ein Gesetz, an dem Blut und Tränen kleben, das für so viel Leid verantwortlich ist und in weiten Teilen grundgesetzwürdig ist, mit den entwürdigenden Begutachtungsverfahren ab. Eine Forderung, die der Europarat in einer Resolution zum Schutz der Menschenrechte von transgeschlechtlichen Menschen bereits im Jahr 2015 erhoben hat. Zahlreiche europäische Länder sind dem bereits gefolgt. Die Ministerin Frau Paus hat die bereits aufgeführt. Ich möchte nur ergänzen, im Übrigen auch die konservative Schweiz hat ein Selbstbestimmungsgesetz. Und entgegen allen Befürchtungen ist dort die Zivilisation nicht zusammengebrochen. Nein. Aha. Im Gegensatz zu Na, aber das ist das alte Gesetz, ne? Im Gegensatz zu Deutschland. Denn die Schweiz hat eine mongolische Botschaft und im Gegensatz zu Osteuropa ist dort noch nichts passiert, gell? Ja, genau. Ja, die Befürchtung, dass die Welt zusammenbricht, hat ja auch keiner geäußert. Also das ist eh totaler Quatsch. Ich kann solche Argumente kann ich wirklich nicht leugnen. Ja gut, am Ende der Slippery Slope sehe ich das schon, aber... Ach, ja, wir werden halt in ein paar Jahren Dokumentationen haben über viele Menschen, die sagen, ich wurde missbraucht von Ärzten, die das random mit mir gemacht haben, dass die Politik dahinter war, hat nicht geholfen, es hat sogar noch legitimiert. Ja. Und wir haben halt, weiß ich, einen Uptick an Jugendlichen, die Befürchtung gibt es ja jetzt schon und die Erfahrung von den Leuten aus anderen Ländern auch und so. Jo. Weil hier andere Länder, bei denen keine Probleme gibt, die kann man nennen, ne? Aber irgendwie England mit dieser Tavistock-Klinik und diesem ganzen Scheiß. Kinder, die sexuell missbraucht worden sind und verprügelt worden sind, mit schweren Misshandlungen ausgesetzt worden sind, sind überrepräsentiert als Transkinder. Kein Wunder, ne? Wow. Und immerhin ist Tessa Ganserer Abgeordnete der Grünen, der gleichen Partei, die massenweise Menschen hierher holt und herholen, noch mehr davon herholen möchte, die diese Konzepte vehement ablehnen und darauf teilweise mit harter Gewalt reagieren. Wie passt denn das zusammen, Frau Ganser? Ja, und ja, nur nicht mehr diese Konzepte, sondern auch die stinknormale Homosexualität, für die sich keiner irgendwas eintragen lassen muss. Ja, das kommt noch oben drauf, ja. Ja, ich wollte nur mal bemerken, dass sie ja anfangs meinte, dass das alte Gesetz so viel Leid verursacht hat, ja, und da bin ich mal ganz anderer Meinung, weil ich auch glaube, auch das alte Gesetz war ursprünglich dazu gedacht, den Leuten einen Weg in die Gesellschaft zurückzuebnen, ja, Und wenn man gar kein Gesetz in der Beziehung hat, dann passiert wahrscheinlich am ehesten Ungerechtigkeit, ja. Also ja, das eben. Ist wirklich das auch so eine Aussage. Das war ein Riesenfortschritt. Alles an den Haaren herbeigezogen. Das alte Gesetz wurde von der sozialliberalen Koalition verabschiedet und das war ein Riesenfortschritt, der halt überhaupt diese Angelegenheiten geregelt hat. Und diese ganzen Nachteile, die sie da alle aufgezählt haben, sowas wie Ehescheidung mussten vorgenommen werden, habe ich ja schon mal gesagt, das ist ja klar. Wir hatten ja bis vor, wann war das mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und der Ehe für alle, davor konntest du halt in Deutschland nur Ehen schließen zwischen rechtlichen Männern und rechtlichen Frauen. Und wenn du jetzt einen von diesen beiden Personen dann rechtlich in einen Mann oder eine Frau verwandelst, dann kann halt diese Ehe nicht bestehen, wenn eine Ehe nur zwischen rechtlichen Männern und rechtlichen Frauen funktioniert. Das ist doch ganz simpel und eindeutig. Aber das leugnen die einfach alle und tun so, als ob das einfach nur gewesen wäre, dass da irgendwie der Staat in der Ecke sitzt und sagt, hahaha, ich quäle euch, Leute, hahaha, ich quäle euch. Na, weil das ist ja der Staat, wenn die nicht an der Macht sind, ne, dann werden die Leute einfach nur gequält. Aber wenn die an der Macht sind, irgendwelche Kackgesetze machen, wo du 10.000 Euro bezahlen darfst für Benennen dessen, was deine Augen sehen, ne, also das ist natürlich alles Freude, Eierkuchen und hier die Verwirklichung der Selbstbestimmung und der Menschenwürde und so weiter und so fort. Ne? Also selektive Wahrnehmung, diese ganzen Scheinargumente, die sie da bringen. Ein paar von den Leuten haben auch nochmal gesagt, sie sagen Umoperation, aber das steht ja im Gesetz gar nicht drin. Tralala. Ja, das steht im Gesetz nicht drin. Aber was ist denn die logische Konsequenz davon, wenn du halt, was du ja kannst, als Eltern sagst, so mein Kind ist jetzt kein Junge mehr, ist jetzt ein Mädchen. Die logische Konsequenz davon ist doch Pubertätsblocker. Also, was soll denn da sonst die Konsequenz davon sein? Das wird vielleicht nicht in 100% der Fällen so sein, aber in 99% der Fällen, weil es ist einfach die logische Konsequenz davon. Und dann so zu tun, als würde es ja überhaupt keine Auswirkungen haben auf solche Dinge und auch diese angeblich so entwürdigenden Untersuchungen, die da gemacht worden sind, psychologische Gutachten, diese ganzen Sexualtherapeuten, die haben das ja über Monate hinweg in allen möglichen Gastbeiträgen uns dargelegt, warum diese Sachen gemacht werden. Und dass die halt im Interesse der jeweiligen Personen sind und nicht um die irgendwie, das wird auch so dargestellt, als ob die dann da irgendwie die Gutachter da sitzen und sich einen drauf keulen, wie toll sie die Leute da fertig machen können oder so. Das ist wirklich so eine Scheinwelt, in der diese Menschen leben, wo halt alles immer nur Leiden ist und die halt mit ihrer Politik kommen und das Leiden beenden. Ne? Die Menschen leiden, gibt uns Macht. Ja, vollends ideologisch finde ich, das ist alles... Hier, diese Argumentation. Ja. Als heute noch pünktlich. Und deswegen holen wir das, was alle andere, viele europäische Länder bereits gemacht haben, jetzt nach. Ich freue mich auf die parlamentarische Beratung. Ich weiß, dass unser Gesetzentwurf von breiten Teilen der gesellschaftlichen Mitte getragen wird. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der Psychotherapeutenkammer, vom Bundesfrauenrat, den Frauen in der evangelischen Kirche, Zentralkomitee der Jugend, Zentralkomitee der Katholiken, Psychotherapeutenkammer. Und ich hoffe, dass wir mutig sind und denen ihre Forderungen nach Verbesserungen. Ja, mit anderen Worten, das wird getragen vom Deutschen Frauenrat und darin Mitglied seienden Organisationen. Ja, so ungefähr. Ja, ist ja so. Ja, verstehe ich. Also, das ist auch wieder so ein Astroturfing. So, als ob das jetzt irgendwie die Vertreter der ganzen Gesellschaft wären, die das ja alles schon immer gefordert haben. Und wir machen ja nur, was die Leute von uns wollen, weil wir so aufrichtige Demokraten sind. Bullshit. Im parlamentarischen Verfahren noch ergänzen. Ich freue mich auf die weiteren Debatten. Ja, was willst du denn mit so jemandem debattieren? Oh, ein langer Applaus, ein langer warmer Applaus. Ja, was willst du mit so jemandem debattieren, wenn da immer nur so Plattitüden kommen, die dann eben auch falsch sind? So. Ja, ein absoluter Tiefpunkt in meinen Augen. Dass sie überhaupt so ein Gesetz versuchen auf den Weg zu bringen. Echt ein Tiefpunkt in Deutschland. rein intellektuell gefühlt. Ja, und dann gibt es ja alle möglichen Tage, wo man immer wieder dasselbe sich selbst vergewissern kann und immer wieder die gleichen Forderungen bringen kann. Die Menschen leiden, gibt uns Macht. Unter anderem gab es ja am 16.11. den Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, weil klar, ne, Gewalt kann man ja beseitigen einfach, ne, muss man ja nur... Da gibt es doch sicher noch ein paar offene Forderungen aus der Istanbul-Konvention, die man erfüllen kann, wirtschaftliche Gewalt oder sowas. Oder, ne. Ja, ich meine, wir haben ja schon die Ideologie, die dafür taugt, ne, und die muss man einfach nur den Regler auf 130 drehen und dann läuft das schon. Ne? Also... Und das habe ich jetzt gelernt, der Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen geht zurück auf irgendeinem Freiheitskampf irgendwie gegen Unterdrückerregime irgendwo auf der Welt, wo ganz sicher jede Menge Leute drunter gelitten haben, hat man sich irgendwie das Schicksal von einer Frau rausgepickt und daraus dann den Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gemacht. Also auch was, wo ich mir einen Kopf gefasst habe und gedacht habe, okay, das war dann jetzt eure Lehre da draus, oder wie? Es passiert immer den Frauen, oder was? So ein Einzelschicksal, was man sich dann rausgenommen hat, wo auch diese ganze Diskussion über häusliche Gewalt und so ein Kram überhaupt nichts, gar nichts, aber überhaupt nichts mit zu tun hat. Also, dass irgend so eines gefoltert worden im Gefängnis von irgendeinem Diktator. Also auch das noch. Und daraus haben sie diesen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gemacht. Ja. Weil es dürfen halt nur Männer gefoltert werden von irgendwelchen Diktatoren, ne? Und zu so einem Anlass müssen wir über häusliche Gewalt in Deutschland sprechen, weil Männer in Deutschland sind ja scheinbar auch so wie Diktatoren irgendwie, ne? Nee, Frauen im Kerker halten, macht ja genau. Ja Sinn, ja. Also, Mann, ey, schon frech. Da hatte ich schon Puls, als ich das herausgefunden habe. Und diese ganze Debatte hat mir auch nicht viel geholfen. Also ihr kriegt auf jeden Fall Nancy. Heute auch noch Lisa. So. Ich freue mich mehr auf Lisa wie auf Nancy. Wen haben wir denn noch? Okay, dann zeige ich auch noch Lisa. Graue. Hallo Lisa, wie geht es dir? Ach, von der AfD dann wieder ein Typ, oder was? Oh mein Gott. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauende, am 15. August habe ich das Frauenhaus in Heilbronn besucht. Und im September war ich dabei, als das Frauenhaus Berlin Mitte eröffnet wurde. Das sind 2 von 400 Frauenhäusern in Deutschland. Häuser, in denen Frauen Schutz finden, die von ihren Partnern angegriffen und von ihnen verletzt worden sind. Die Frauen in Berlin und in Heilbronn, sie gehören zu jenen 126.349 Frauen, die im vergangenen Jahr Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden sind. Diese Zahl, das ist die Zahl aus dem aktuellen Lagebild häusliche Gewalt des Bundeskriminalamtes. Partnerschaftsgewalt, das ist Nötigung, Stalking, Bedrohung, leichte und schwere Körperverletzung, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung. Ja, übrigens alles natürlich schon vom Strafgesetzbuch erfasst und gesellschaftlich geächtet. Aber wir tun natürlich trotzdem so, als wäre das alles, ja, als müsste man das Illegale ja noch 30 Mal illegal machen, damit es keiner mehr tut. Femizide, Mord und Totschlag. 4 von 5 Betroffenen sind Frauen, 80% der Täter sind Männer. Und jene mehr als ein... Ja, und was lernen wir daraus? Die Männer können wir komplett ignorieren, weil... Ja, oder als Täter betrachten, weil es sind ja 100%, haben wir ja gerade gehört, ne? Waren ja 100%, oder? Ich habe 100% gehört. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber ich habe 100% gehört. An der Scheune steht 100. Ja, 120 steht da, glaube ich, sogar. 20.000 Frauen, die im Lagebild des Bundeskriminalamtes erwähnt werden, das sind nur die Fälle, die der Polizei bekannt geworden sind. Viele Frauen gehen erst gar nicht zur Polizei. Ermittler und Experten vermuten, jede dritte Frau erfährt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Ja, und jetzt spielen wir wieder das Spielchen mit den Begriffen. Ne? Und Bastian ist immer so schön, erst waren es Prozent, weil das klingt schön viel. Jetzt ist es jede dritte irgendwelche Gewalt, die sich jetzt nicht aufs häusliche Umfeld bezieht, sondern auf alles irgendwie, auf sind sie schon mal geschubst worden und so weiter. Wir kennen das ja alles. Ne, immer schön so, dass es auf jeden Fall nach viel, viel, viel, viel, viel, möglichst viel klingt. Gewalt gegen Frauen ist also allgegenwärtig. Sie ist alltäglich. Allgegenwärtig? Ich gehe auf Straße so, boah, Gewalt gegen Frauen. Frei von Gewalt. Jeden Tag. Also ich sehe das jeden, also man kann eigentlich gar nicht rausgucken, ohne dass man sieht, wie Frauen in irgendeiner Form misshandelt werden. Ich muss auch mal das Fenster zumachen, damit man das Geschrei nicht so. Ja, hört. Das geht nachmittags, vor allem wenn es heiß ist und ja, die Leute eben. Eh angespannt sind, dann ist das ein Geschrei da drauf. Ja, genau. Allgegenwärtig. Kannst du mal drüber nachdenken, was Worte bedeuten, die du benutzt, Lisa? Und die Männer, die gehen halt ins Obdachlosenheim und die häusliche Gewaltrate ist ja so um die 50-50. Also man hat nur den Woman are wonderful Effekt, dass man bei den Frauen dann wegschaut und die Männer halt, also bei den Männern wegschaut und Frauen halt das Opfer wahrnehmen. Ja. Aber gut, dass wir 400 Frauenhäuser haben. Also. Ja, da schaut man nicht nur weg, die schickt man noch weg, ne? Aus den gemeinsamen Wohnungen dann teilweise und so weiter. Diese Wegweise, ja, genau. Sind ja erstmal die erste Maßnahme in der Regierung. Gewalt verhindern, Ursachen bekämpfen, ja, das ist ein dickes Brett, das wir zu bohren haben. Und wir bohren an insbesondere vier Stellen. Zum einen die tatsächliche Dimension erfassen, zum zweiten präventiv handeln, zum dritten natürlich Täter bestrafen und viertens Frauen Schutz und Hilfe bieten. Ne? Täter. Nicht Tuende oder so. Täter Schutz. Bestrafen, Frauen Hilfe bieten. Die häusliche Gewaltrate ist bei lesbischen Pärchen am höchsten. Ja, hast du da eigentlich mal eine Statistik zu gesehen? Weil ich habe das auch schon mehrfach gehört, aber ich habe da auch keine Statistik. Ja, kann ich beim nächsten Mal mitbringen. Also. Und deshalb erarbeite ich gerade ein Gesetz, das Frauen das Recht auf Schutz und Beratung gibt, kompetent und zuverlässig, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Schutz und Beratung, weil das ist ja logisch, ne? Weil wenn du Gewaltopfer bist, dann brauchst du ja eine Beratung, die dir sagt, dass du ein Opfer bist. Und was du da machen kannst. Also ich meine, die sagen dann wahrscheinlich, ist alles ein patriarchales System, du hast eh keine Chance. Oder weiß ich nicht was. Weil das ist ja immer diese Erzähler da, Beratung. Beratung. Wir wollen die Lücken im Netz der Frauenhäuser und Beratungsstellen endlich schließen. Für gute Beratung gibt es bereits seit 10 Jahren das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. 100 Beraterinnen sind rund um die Uhr in 19 Sprachen erreichbar. Und die Nummer, die sollte man sich wirklich merken, sie ist europaweit einwählbar. Es ist die 116016. Ich wiederhole 116016. Ja, ich wiederhole. Darüber hinaus. Ja, genau, und da haben sie übrigens vor ein paar Jahren mal auf Twitter erzählt, da könnte jeder anrufen, da könnten Männer auch anrufen. Das heißt zwar Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, aber da könnte jeder anrufen. Und auf Nachfrage von diversen Leuten hin, was man denn da zum Beispiel für eine Beratung erhält, wenn man da jetzt als Mann anruft. Also wurde konkret gesagt, ich wohne in der und der Stadt. Was würde man mir denn da sagen? Wurden die Leute geblockt vom Account vom Bundesfamilienministerium. Das war wohl Trollen oder so. Keine Ahnung. Geil. Habe ich den Aufbaustab zur Errichtung einer staatlichen Koordinierungsstelle nach der Istanbul-Konvention endlich eingesetzt. Diese Ampel macht ernst. Wir setzen die Istanbul-Konvention vorbehaltlos um. Ja, brauchen wir nicht, die Scheiße. ohne Rücksicht auf Verluste, ohne zurückzugucken oder rechts und links. Einfach, wir setzen das um, gnadenlos. Egal, das ist auch schon diese einfache Logik. Ja, Istanbul-Konvention. Ja, was machen wir jetzt? Ja, Istanbul-Konvention, ohne Rücksicht. Ja, Istanbul-Konvention, das wird es bringen. Wir schaffen Gewalt ab mit Istanbul-Konvention. Ja. Ja, viel Glück, viel Erfolg. Das ist auch schon wieder dieses Ding. Alleine dieses Lilane, was sie da anhat. Na, da kannst du in deine Istanbul-Konvention reingucken, da steht drin, hier irgendwelche Geschlechterstereotype sind Schuld an Gewalt. So, dieser Post Schuld an Gewalt, laut Istanbul-Konvention. Ja, mit der Kleidung. Ja. Klar. Das ist eure Istanbul-Konvention. So viel ist der Dreck wert. Nicht gar nichts. Ja, dass sie das brauchen, haben sie auch festgestellt, weil sie mit der Istanbul-Konvention so Kontrollgremien eingeführt haben. Ne? Ich meine, das kommt doch von Grevio. Ja, und dann ist klar, wenn man kontrolliert, dann stellt man fest, dass es Bedarf ist. Also, sonst wäre man ja doof, ne? Könnte man im nächsten Jahr nicht die Finanzierung beantragen. Außerdem haben wir, um belastbare Zahlen zu bekommen, gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesinnenministerium eine Dunkelfeldstudie in Auftrag gegeben. Werte Zuschauer. Das ist eine Hellfeld, was? Ja, Dunkelfeld, da fragst du dann wieder die Leute irgendwie, haben sie schon mal. Ja, und dann kriegst du halt irgendwelche Antworten. Ja. Und das kannst du dann auch wieder so hindrehen, dass du dann sagst, oh mein Gott, das ist noch viel schlimmer, als wir mal dachten. Am besten Männer überhaupt gar nicht fragen, das ist die beste Idee. Weil dann könnt ihr nämlich in Zukunft dann auch wieder behaupten, ja, eure 80% und euren Kram. Ja, du kannst auch, ja gut. Du kannst auch Männer fragen, die sagen auch alle, die Frauen müssen geschützt werden, aber das ist jetzt nicht die Umfrage, du meintest. Gewalt hat viele Facetten, umso genauer müssen wir hinschauen. Es gibt auch andere Formen von Gewalt und auch die bekämpfen wir, wie Zwangsprostitution und Menschenhandel. Und das machen wir mit allen Mitteln des Rechtsstaates. Und auch da setzt diese Bundesregierung nochmal einen neuen Punkt. Wir arbeiten an der Gesamtstrategie gegen Menschenhandel. Ja, guck die immer zur Decke. Der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, er ist wichtig, weil es ist ein großes Problem. Und deswegen sage ich, machen wir Frauen gemeinsam stark. Kämpfen wir gemeinsam für ein Leben und zu Hause frei von Gewalt. Herzlichen Dank. Was wird sie gesucht an der Decke? Ja, wahrscheinlich saßen da irgendwelche Vertreter, die sie fördert oder so. Auf der Tribüne oder so. Ja, diese Silvia Breher von der CDU-CSU war komplett, ja, genau die gleiche Scheiße. Weil es ja auch Frauenunion, FU, Ausrufezeichen. Also da gibt's kein eigenes Nachdenken oder so, sondern man ist halt komplett drin, in der Wolle gefärbt. Und dann kam Nancy. Auch eins ihrer Lieblingsthemen, glaube ich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kollegin, liebe Lisa Paus, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Gäste des Deutschen Bundestages. Über 100 Frauen werden jedes Jahr von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Das heißt, meine Vorrednerinnen haben es schon gesagt, alle Wir haben das nicht schon gesagt, gerade genau. stirbt eine Frau durch Femizid. Ja, komplett ideologischer Begriff, der irgendwie den Eindruck erwecken soll, dass irgendwie, keine Ahnung, die Männer, die ihre eigenen Frauen umbringen, das halt nicht tun wegen ihrer Frau oder so oder wegen ihren Problemen oder so, sondern weil sie ja natürlich das Patriarchat, die patriarchale Weltverschwörung aufrechterhalten müssen und irgend so ein Bullshit. Also. Ja, aber sie erzählen im Endeffekt alles Gleiche, ne? Also die Statistik haben wir gerade von der Pause. Ja, die hocken ja auch alle zusammen in ihren Frauenräten und so. Ja, nur da brauche ich auch keine zweite Rede mehr eigentlich, ne? Ja. Ja, lass sie ruhig weitersprechen, so mache ich das jetzt auch nicht. Ja, das Dicke kommt ja noch. Bei uns in Deutschland im 21. Jahrhundert, das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Dass die Jahreswahl eine von 80 Millionen, das ist nicht hinnehmbar. Naja. Also bis in den 90er Jahre hinein ist es immer weniger geworden, weniger. Und dann ist es irgendwann angestiegen. Mhm. Keiner weiß wieso. Muss wohl so wegen sein, dass... Wegen den Arabern. Nein, ich wollte nur noch dazu hinfügen, dass die Nennung der Jahreszahl kein Argument ist. Mhm. Sag bloß. Und die Täter sind ganz überwiegend Männer. Es sind Ehemänner, Lebensgefährten, Freunde, Ex-Partner. Und ihre Gewalt reicht von sozialer und digitaler Kontrolle, Stalking und Psychoterror, über Schläge und Misshandlung bis zu Mord. Die Gewalt findet... Hat sie da gerade alle Muslime stigmatisiert, indem sie gesagt hat, soziale Kontrolle ist eine von den Formen, die das annehmen kann? Ja, hat sie. Soziale Gewalt. hinter verschlossenen Türen statt. Viele verharmlosen das immer noch als sogenannte Beziehungsprobleme und tun damit es als Privatsache ab. Und mir ist heute ganz wichtig zu sagen, ja, einfach nur Ideologie als Privatsache, weil es ja die ganze Gesellschaft, die dahinter steht. Ne? Die Männer, die kontrollieren ja nicht ihre Frauen für sich oder so, weil sie nicht klarkommen, sondern die machen das ja für alle. Ne? Die machen das ja für das internationale Männertum. Ein Schwachsinn, ey. Es tut echt weh. Dieses Thema gehört in die Öffentlichkeit, meine Damen und Herren. Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. Ja, aber was irgendwie mit Männern passiert, ist natürlich alles individuell wieder, ne? Ja, mittlerweile glaube ich auch so ein bisschen, je mehr das in der Öffentlichkeit kommt, desto mehr erkennen die dann auch der Durchschnittsmensch mal, was für ein Quatsch das irgendwie ist, und dann laufen sie nämlich vor der Wand damit. Also meinetwegen, geh mal in der Öffentlichkeit damit. Mehr. Habe ich keine Sorge mehr vor. Bundesministerin Lisa Paus hat es gesagt, im Juli hat das BKA das erste Lagebild häusliche Gewalt vorgelegt. Also Frau Abgeordnete Breyer, wir handeln natürlich bereits und vieles von dem, was liegen geblieben wurde, hat diese Koalition schon aufgegriffen und arbeitet daran. Über 170.000 Frauen wurden im letzten Jahr Opfer häuslicher Gewalt. In den letzten 5 Jahren gab es 13% mehr polizeilich registrierte Fälle. Und wir reden hier nur vom Hellfeld. Denn Angst und Scham halten Frauen viel zu oft davon ab, Anzeige zu erstatten. Und das müssen wir ändern. Denn ganz klar ist, die Schuld liegt niemals beim Opfer, sondern immer beim Täter, meine Damen und Herren. Ja, Opfer und Täter da sein, das vermischt sich ja schon mal ein bisschen. Ne? Ja, ich weiß nicht, die Schuld ist niemals, keine Absolut. Ahnung. Das Ding ist einfach, vor einem Streit, wenn zugeschlagen worden ist, waren die letzten Worte in der Regel auch nicht, gehen wir ein Eis essen. Ja, also, ja, und ich wollte dazu sagen, hier Johnny Depp, Amber Heard, the Tapes abspielen. Okay. Deswegen sensibilisieren wir erstens unsere Polizeien. Sie sollen Anzeichen und Warnsignale besser erkennen können. Dann können sie auch auf die Frauen zugehen. Sie können früh eingreifen und Schlimmeres verhindern. So müssen die Betroffenen den ersten Schritt eben nicht alleine gehen. Denn eine ausgestreckte Hand zu ergreifen ist leichter, als um Hilfe zu bitten. Und da ist der Schutz, ein Recht auf Schutz, sicherlich der beste Weg, liebe Lisa Paus. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was Frauen an dieser Recht Stelle brauchen. So lässt sie gehen. Zweitens, wir senken die Hemmschwelle für Betroffene, um sich Hilfe zu suchen. Mein Ministerium fördert zum Beispiel die Tarn-App des Vereins Gewaltfrei in die Zukunft. Sie bietet Gewaltopfern Hilfe und Beratung unbemerkt vom Täter, weil das im häuslichen Umfeld gerade so wichtig ist. Sie können damit auch Beweise dokumentieren. Die App soll auch eine Schnittstelle zur Nora-App der Bundesländer bekommen, um einen stillen Notruf absetzen zu können. Drittens. Guck an, ist doch mal was, was sogar halbwegs vernünftig klingt. Ja, wenn es da sowas gibt. Aber der Ebel hat ja recht, in der Regel ist das doch eine Geschichte, die da irgendwie dann auf sowas hinausläuft oder so. Ja, aber Spuren sichern und so ist doch nichts gegen zu sagen. Ja, aber man merkt ja auch, dass es hier jetzt nicht plötzlich irgendwie, dass man hier jetzt nichts unterstellen muss, dass man hier jetzt nicht irgendwie sagen muss, ja, aber es ist ja so und so ein Gefälle und tralala. Oder von irgendwelchen Ursachen, die man sich da herbeifantasiert oder irgendwelchem Scheiß. Das ist einfach nur, wir haben eine App und Schutz und so weiter. Sichern von Beweisen. Das klingt doch mal vernünftig. Aber so, ja, kannst du natürlich deine Rede nicht beginnen einfach. Sondern du musst ja erstmal irgendwie klarstellen, was wirklich dahinter steht. Ja, Produktkampf und so. Wollen wir Gewalt verhindern, bevor sie passiert? Und gute Prävention braucht gute Daten. Im Juli ist unsere Studie zur Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag gestartet. Ich halte das für wichtig, dass endlich Helligkeit ins Dunkelfeld kommt, und auch das ist nie zuvor gemacht worden, meine Damen und Herren. Ja, weil ihr da halt nicht hingucken könnt, sondern ihr könnt nur von irgendwelchen Befragungen auf irgendwelche Dinge schließen und die werdet ihr schon so formulieren, dass ihr da das rausbekommt, was ihr raushaben wollt. Also. Warum heißt es wohl Dunkelfeld, ja. Nennt sie? Das klingt für mich schon wieder so nach Mental Load oder so. Irgend so ein Bullshit. Das, was sie da meint, Belastung im Alltag. Also es gibt eigentlich keinen Grund, da irgendwie zurückzuhalten. Mit solchen Anzeigen oder so. Nur, wenn man sich hintenrum verdrückt und dann vielleicht mal die Steuerklasse ändert oder sowas und ein bisschen Geld abzieht dabei. Ja, ja, das dann sich über so einen, nee, ja. Machen wir jetzt bitte nicht irgendwelche, das, da kann ich jetzt nichts zu sagen, das ja, hat ja nichts mit zu tun. Deswegen verändert die neue Koalition ihre Politik. Das Wichtigste ist, dass wir die Gewalt stoppen, dass wir den Frauen zur Seite stehen, dass wir, wenn sich der Verdacht bestätigt, ausreichend Schutzräume haben. Und da hätte ich gerne auch, Frau Breher, ein Wort von Ihnen zur Verantwortung auch der Länder, was die Unterstützung von Frauenhäusern betrifft, auch hier erwartet, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zum Schluss bei denjenigen bedanken, die so viel dazu beitragen im Alltag, nämlich die Zivilgesellschaft. Von Vereinen, die Frauenhäuser tragen, vom Hilfetelefon angefangen, über Vereine vor Ort, die Frauenhäuser unterstützen, bis zu Zonta, jetzt die auch noch mal die Aktion Orange the World aufgesetzt haben. Herzlichen Dank, dass Sie alle mit dazu beitragen, dass Frauen in unserem Land mehr Schutz bekommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Hatte ich mich dann wohl irgendwie falsch erinnert. Ich dachte eigentlich, es wäre in Ihrer Rede gewesen, mit dem Leute abweisen. Also, dass man die Männer aus ihren Wohnungen schmeißt. Aber man hat das wohl irgendwie anders gesagt. Ja, aus gemeinsamen Wohnungen werden Männer entfernt, aber aus einer eigenen jetzt nicht. Also, du meinst jetzt, dass Mietverhältnisse gekündigt werden oder was? Nein, dass man die, wenn die mit Frauen zusammen wohnt, halt da entnimmt aus dem. Aber ja, vielleicht war es auch die Tante von der CDU. Das sind doch diese Wegweisungen. 10 Tage kriegst du erstmal nicht so raus. Und dann liegt es daran an der Frau, ob sie dann einen entsprechenden Antrag stellt, dass sie auch ein halbes Jahr irgendwie wegbleiben muss. Ja. Ja, es ist in Deutschland auch so. Es ist dann so eine juristische Spielerei sozusagen. Kannst du irgendwie zuvorkommen und talala. Ob man dann nochmal einzieht, ist was anderes. Ne? In der Regel ja, glaube ich, ja nicht. Ne? Aber Wegweisungen und aus der Wohnung rausholen, ja, das gibt es. Hm? Ja, weiß ich nicht mehr, wer das meinte. Scheiße. Ich dachte, das wäre Nancy, ja, dann habe ich aber Unrecht getan. Ja, es gab ja irgendwie so eine Forderung noch, dass man das auf irgendeine Art verschärfen sollte, weil ja der Mann immer noch wüsste, wo sie dann ist oder irgendwie sowas. Oder. Die haben das teilweise so geregelt. Nee, da habe ich was Falsches im Kopf, das will ich jetzt selber nicht erzählen. Ja. Ja. Ja, aber das gibt es eben schon. Und dafür kann man natürlich den, wenn man den loshaben will sozusagen, kann man den Gewaltvorwurf natürlich prima auch nutzen. Das ist, glaube ich, so. Ja. Ich habe so nicht weit geguckt. Inmitten der Rede von Nicole Bauer habe ich aufgehört. Und wenn ich komplett den Tag versauen. Aber es ging ja noch. Ulle Pulle war auch da. Ging noch weiter, ja. Oje, oje. Bitte. Ein Typ gesprochen, nur einer? Ja, gut. Ja, sieht so aus. Achso, ja, und die eine von der AfD, die Frau noch. Mhm. Ja, komm, lass doch nochmal ein paar Gegenargumente hören. Gibt es sowas? Nee, natürlich nee, nicht. Nee, ne? Nein, das Ding ist mit den Gegenargumenten, das wirst du in dieser Debatte wahrscheinlich auch nie wirklich haben, weil wir Menschen haben von der Natur ein psychologisches Grundverhaltensmerkmal, wo wir Frauen schützen, weil Frauen Kinder gebären können. Und man hat das auch in Studien immer wieder dargestellt, dass einfach unter Männern und Frauen ein Pro-Bias für Frauen existieren. Das ist schon deswegen, okay soweit, aber man hätte ja trotzdem gegen sowas wie dieses Schutzbedürfnis oder Streben dann argumentieren können, denn das ist ja nun mal irgendwie gar nicht möglich. Man kann niemanden so schützen. Ich meine nur, für die Männer wird es da, es wird erst für die Männer was geben, wenn es die Männer so stark schädigt, dass es wiederum Frauen trifft. Das müsste gar nichts für die Männer geben, das müsste einfach erstmal der Unsinn, dagegen kann man doch argumentieren, finde ich jedenfalls. auch ohne sich irgendwie als Frauenhasser zu outen oder sowas. Gibt es, glaube ich, schon Wege. Ich glaube nicht, dass wir das sehen werden, einfach generell in der Debatte, weil es einfach psychologisches Grundmerkmal ist, das von Menschen. Also, dem wird kein Raum eingeräumt. Ja, das spielt sehr spät ein, so eine Reaktion. Ja, ja, wie ich sage, vielleicht hat es was mit der Masse zu tun, mit der Verbreitung der Öffentlichkeit. Das glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass es da mehr Masse gibt. Der Großteil der Masse, die passt eh nicht auf. Der ist es eh egal. Ja, etwa 50% der Menschen haben im Dritten Reich, genauso wie unter Stalin, es war denen egal. Die Leute verstehen einfach nicht, dass es halt keine Lösung gibt, sondern nur Trade-offs. Ne? Das übliche Ding hier von Thomas Sowell. Genau. Also du kannst halt immer, du kannst jedem Teleschirm ins Schlafzimmer packen, wo die Beauftragten für Feminismus gucken können, dass keine Gewalt gegen Frauen passiert. Und dann hast du keine Gewalt mehr gegen Frauen, dann hast du es besiegt. Hurra, herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, das, also, du kannst es immer weiter spinnen, aber es ist halt eben nicht. Und in diesen ganzen, alle Abwägungen werden komplett vom Tisch gewischt. Es wird da nichts mehr zugelassen, es wird über nichts nachgedacht. Allein zu diesem Frauenhaus-Thema könnte man endlose Diskussionen führen, weil da gibt es ja auch diese ganzen Ablehnungsgründe, die nie bedacht werden, dass die Frauenhäuser keine alkoholkranken Frauen aufnehmen, dass die Frauenhäuser keine Frauen aufnehmen, die mit Kindern über 12 Jahren, also mit Jungen über 12 Jahren ankommen und lauter solche Sachen. Da wird nie drüber geredet, es wird alles ignoriert, es wird nur irgendwie so getan, als würden die furchtbaren Menschen das nicht wollen, dass die Frauen geschützt werden und man darf nicht sagen, dass eine Beziehungstat irgendwas mit der Beziehung zu tun hat, sondern das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, ne, vom Schweinepatriarchat, dass es sich da bemächtigen will, der kollektiven Frau und aber sie haben nicht damit gerechnet, dass wir den Sozialismus vorher einführen und ihnen ihr dreckiges Handwerk legen und so ein Bullshit. Ne? Also, ja, vielleicht haben wir immer die Frauen die Schnauze da voll von und dann erlöst es auch diese Art. Ist nicht abzusehen. Also wenn ich mir diese Rede von der CDU-Dame da angeschaut habe. Also, in der Politik nicht, in dem wahren Leben. Menschen. Ja, das auch nicht. Bis also, das Leben in der Politik anschauen. Stell dich mal hin und argumentiere gegen Frauenschützen. Viel Spaß. Nee, ich nicht. Ja, genau. Frauen. Nein, wenn Frauen dagegen argumentieren, dann hat das eine andere Wirkung, glaube ich. Das Argument, das fliegt einfach nicht gut. Das ist wie in der Pornografie. Wenn du Pornografie verteidigst öffentlich, dann sagt jeder, so einer bist du. Es wird nicht gerne verteidigt. Also, seid ihr alle Mitglieder in der Frauenschützenpartei oder was? Aber wenn Frauen gegen den Feminismus reden, dann hat das auch eine Wirkung, glaube ich, schon eher. Das ist schon Frauen, aber Männer kannst du abschreiben. Also ja, das Ding ist auch, die Weltraumaffen haben ja ein starkes feministisches Segment, sage ich jetzt mal. Aber an sich, wenn du in der Debatte wirklich einen Erfolg haben möchtest, musst du so wie die Honey Badgers sein, musst du ein Affenkränzchen sein, musst du Frau sein. Also, du wirst niemals Männerrechte verteidigen. Also Männerrechte wirst du niemals durchbekommen in Größe in der Gesellschaft. Es trennt, dass das mal besprochen wird, wenn es nicht von einer Frau kommt, die Debatte. Ich habe mir gestern dieses Interview von dieser Pearl, ich kannte die nur von Twitter her, weil sich ständig Leute darüber aufreden, was die von sich gibt. Hier Just Pearly Things. Und die war bei Trigonometry, das habe ich mir das Interview angeguckt. Und die meinte dann sowas, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, dass im Endeffekt, also die Frauen sich darüber aufregen, über ungewollte Schwangerschaft und so, diese 1000 Wege für Frauen, die es da halt irgendwie gibt. Also im Endeffekt ist es halt deren Verantwortung, weil es halt 1000 Wege für die gibt. Inklusive den Männern irgendwas vom Pferd zu erzählen und was sie angeblich an Verhütungen machen, aber dann doch nicht machen und so. Ja. Und das ist einfach ein Gefälle von, wer wie viel Verantwortung dafür hat, was ziemlich, ziemlich krass ist. Ja, und die sagt halt auch natürlich ein paar Sachen, die so ein bisschen provozieren soll und so, wo ich dann auch nicht immer so richtig weiß, ob das wirklich ernst gemeint ist. Da muss ich aber auch eine Lanze brechen in jegliche politische Richtung. Wenn du im Internet nichts Krasses sagst, gehst du unter. Ja. Also du musst was Durchgeknalltes bringen. Warum die Menschen das dann teilen, nur so erhältst du wirklich Aufmerksamkeit. Also. Ja, sehe ich auch so. Kommen wir zu Non-State Warfare, The Military Methods of Guerrillas, Warlords and Militias. Das ist ein Buch, was natürlich aus dem Geopolitischen kommt, aus dem Sicherheitspolitischen, was ein bisschen tiefer reingeht, was jetzt auch nicht so ein Mainstream-Buch ist. Was ich aber halt den Zuhörern klar machen möchte, ist, wenn ihr so einen Konflikt seht, wie jetzt in Israel mit der Hamas, es ist sehr verständlich, dass man, wenn man Nachrichten verfolgt, dass man eher dann auf sowas Acht gibt und ein Buch natürlich erstmal hinten dran stehen, weil es ist nicht so neu, es ist nicht was, also es kann nicht so richtig aktuell sein und ein Buch ist, hat dann immer ein Delay. Was ich aber euch generell sagen möchte, ist dieses Buch zum Beispiel, die Grundannahmen, die Erklärung, die Theorie dahinter, die das Buch aufzählt und einem weitergibt mit verschiedenen Konflikten, die besprochen werden, gibt einem ein viel besseres Rahmenwerk, auch in der Zukunft Konflikte besser zu durchschauen. Und wenn ihr euch jetzt ertappt habt, wie ihr Mittlerer Osten, wie ihr da mehr dran wart an den Nachrichten, weil es euch einfach interessiert hat, würde ich euch empfehlen oder raten, lieber hier dieses Buch zu lesen und die Berichterstattung ein bisschen hinten vorzulassen, weil man dort mehr lernt, um die Sachen dann auch wirklich zu verdauen oder richtig einzuschätzen. Weil oftmals ist es so, dass man sich dann bei der aktuellen Nachrichtenlage, gerade bei so einer Großmengenlage, verliert in endlose Detaildiskussionen, war jetzt dieses eine Bild fake oder nicht und hast du nicht gesehen. Und da ist einfach so ein bisschen das Buchwissen im Hintergrund, wird da vernachlässigt. Und das, das würde ich euch einfach zu Herzen legen, dieses Buch. Also ja, es kommt auch drin vor, das Fourth Generation Warfare, Fabian oder Napoleonic Methods. Fabian Methods geht zurück auf die Fabian Society, die Sozialisten, die scheibchenweise subversiv vorgehen. Und Napoleonic ist halt die Armee, die auf dem Schlachtfeld steht und die ganz offen auftritt und aggressiv. Und es ist halt, ja, Krieg ist ein Spektrum. Und wo du halt Spektrum bist vom subversiven Agenten, der sich auf dein Parteitreffen schleicht, zur Armee, die Straße runterläuft. Das ist halt eine interessante, ein interessantes Konzept, was ich immer wieder sehe, dass die Menschen das nicht haben, die oft an den Nachrichten dran sind. Und deswegen, das Buch ist einfach klasse. Es ist ein richtig gutes Rahmenwerk und ich würde es nicht missen wollen und ja, also lest das Buch. Ja. Das war's auch schon. Wir verurteilen den Auftritt des Taliban-Vertreters Abdul Bari Omar in Köln auf das Schärfste. Zu den uns vorliegenden Personendaten wurden kein Visum durch eine unserer Visastellen erteilt. Wir prüfen im engen Austausch mit den Innenbehörden und Partnern weitere Maßnahmen. Da hat in Köln Chorweiler, DTIP-Verein, jemanden eingeladen, der von der Taliban kommt. Und in Chorweiler habe ich auch mal gelebt. Da war ich in einem Hotel, also nicht so lange gelebt, aber ja. Ist so ein migrantischer Hotspot, würde ich behaupten. Und der Döner dort schmeckt nicht so gut. Fand ich. Ja, die DTIP hat hier sich rausgeredet und behauptet, dass so ein afghanischer Kulturverein Köln irgendwas e.V. angeblich das organisiert hätte und sie sind ja total überrascht, was da passiert ist und so. Aber dieser Verein hat gesagt, dass die hätten damit nichts zu tun und die haben jetzt auch verklagt, dass sie das nicht mehr behaupten sollen. Und ja, also was für ein Trick irgendwie. Also kannst du davon ausgehen, dass die DTIP das organisiert hat, aber sich hier rausreden will mit dem Kram. Laut Bild-Zeitung verhöhnt er jetzt irgendwie die Behörden in Europa, indem er sagt, ich bin immer noch in Europa, aber ihr wisst nicht, wo ich bin. Läuft. Ja, aber der Opiumanbau ist runtergegangen, seitdem die Taliban nicht mehr vor Ort ist. Nimmt das fest. Ist ja tragisch. Ja, und dieses Video, was es dazu gab von diesem Auftritt, das fand ich auch ziemlich verstörend. Diese ganzen angestrengt schauenden Gesichter da in diesem Raum, die da diesen Auftritt von dem Typen gefolgt sind. Die haben bestimmt alle gerade überlegt, wie sie sich besser integrieren können in Deutschland, gehe ich mal von aus. Ja, ist halt schon hart. Keine Ahnung, aus, was sie sich immer von der Taliban einladen. Sogar ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie will er aus, dass jetzt Richard Spencer irgendwie einlädst und von Konservativen bist, sagst du, ah, keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das ist ein Tippfehler gewesen. Die gute Frau Butler, die hat jetzt die Self-Cancel-Culture hervorgebracht. Ich muss nur kurz löblich, meine... Sehr löblich von ihr. Ja, also sie fühlt sich auch in Deutschland tatsächlich nicht mehr sicher. Also das Klima ist böse gegenüber ihr. Ich muss bei Butler sagen, ich habe auch ein bisschen rumgefragt bei Fans. Manche haben das sogar gelesen und es ist halt auch intellektuell nicht so... Oh, ich weiß nicht, ist halt kein Machwerk, ist halt viel Schwurbelei und wenig Substanz. Und das wenige Substanz ist dann auch noch so, ja, schon fast Stereotyp, links, also, keine Ahnung. Also, aber Hauptsache Schachtelsitze, ne? Ja, die Kritik an ihrer Person bezeichnet sie als aggressiv, sogar antisemitisch. Sie empfinde ein unterschwelliges Gefühl der Bedrohung. Ja, okay. Die Philosophin nimmt auch Stellung zu dem offenen Brief Philosophy for Palestine, den sie unterschrieben hat. Er wurde vielfach für seine einseitige Haltung kritisiert, weil er die Terrorakte der Hamas und die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden ausklammerte. Judith Butler gehört zu den einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart. Weltweite Bekanntheit erreichte sie in den 90er Jahren mit ihrer Studie Das Unbehagen der Geschlechter. An der Stelle lest das nicht. Das ist Zeitverschwendung. Da ist genau. Nicht viel Substanz drin. Wenn es euch wirklich interessiert... Aber das Inzest-Tabu, Ebel. Wir müssen noch das Inzest-Tabu abschaffen. Ja, das Inzest-Tabu ist haram bei der Butler, weil... Ja. Lest eine Zusammenfassung. Es gibt bei Audible gibt's auch eine Zusammenfassung. Nimmt die, lest das Buch nicht selber. Es ist kaputte Lebenszeit. Ja, aber es ist ganz gut, um zu merken, dass es halt nur anekdotische Evidenz ist, wo sie ihren Krempel draus ableitet. Ja, außerdem beschmutzt sie das Wort Philosoph. Also, das als einflussreichstes Manifest des Queer-Feminismus gilt. Butler plädiert für das Aufbrechen der Geschlechternorm. Sie lehrt Komparatistik und kritische Theorie an der University of Carolina in Berkeley. Das Interessante ist ja auch, dass es ja auch auf die postmoderne philosophische Strömung zurückgeht. Und das waren alles so Leute, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir mal die ganzen Konzepte aufweichen. Und was ist, wenn das alles ganz anders gemeint ist? Und viele von diesen Leuten hatten halt dann auch so einen Brief geschrieben, wo sie gefordert haben, dass the Age of Consent, also ja, dass das dann nach unten korrigiert wird und so Sachen. Und sie selber hat ja explizit gesagt, dass der Struggle von den Palästinensern Teil des globalen Struggles gegen die Unterdrückung ist. Und, sie ja, genau. Teil, und die Palästinenser Teil der Linken damit sind. Genau. Also da wollen wir ja gar nicht über mehrere Pfade dann gehen, sondern das ist halt direkt von ihr. Und das ist ja auch so lustig, dass man dann jetzt irgendwie sagt so, ja, euch gefällt mein Schwachsinn nicht, den ich von mir gebe. Ihr seid ja wohl Antisemiten. Das ist hier antisemitische Bedrohungslage hier gegen mich. Ja, das ist noch, ja, also, weil die Butler, die hat auch dadurch, wenn sie sozusagen einen Einfluss verloren hat, zumindest kam es mir so vor, dass die Butler auch bei Palästina mehr ausgeholt hat und die mehr härter verteidigt hat, Israel schärfer verurteilt hat, einfach auch nur, weil es ein Reizthema ist und es halt einfach Marketing ist. Das hatte ich bei Butler als Gefühl. Mhm. Und ich habe mir mehrere Bücher von dieser Frau angeguckt. Ja, kann sein, aber ich würde doch schon da auch glauben, dass sie das schon selber auch glaubt, wegen halt diesem einfachen Paradigma von die armen Unterdrückten halt. Ja, genau. Also. Wenn die sich nicht bedroht fühlt in Deutschland, wer denn dann? Ja, das haben wir ja gerade schon angesprochen, das Thema. Hier ist ein Weltartikel, der sich hier größtenteils auf Aussagen von Social Media, von dem, wie heißt der, Ralf? Von dem Medienanwalt, den Ebel und ich auch schon mal getroffen haben, Herr Höcker. Höcker, okay, ja. Ja. Und der der verkehrt wohl in Kölner schwulen Bars und berichtet hier davon, dass es da jetzt in den letzten, also erstmal gibt es da schon seit Jahren Türsteher, die sich da drum kümmern, dass es da halbwegs. Warte, die gibt es seit 2015. Ja. Und hier gab es jetzt eine Schlägerei, wo persische Türsteher, das waren der Fairness halber auch sagen, die Türsteher waren auch Perser, haben sich mit anderen Persern gekloppt, die da rein wollten und ja, da sonst was machen. Auf jeden Fall nicht Homosexualität irgendwie feiern. Und ja, ist halt sehr heftige, also Leute werden da halt auf der Straße ja, niedergemacht, mindestens irgendwie angepöbelt, bespuckt, irgendwie angerempelt. Und es kann halt jederzeit auch noch schlimmer werden. Wir haben sich jetzt die Türsteher mit denen gekloppt, aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die auch andere Leute kloppen. Und das ist Deutschland aktuell. Ja, ausgerechnet in Köln, nochmal, ne? Also. Da war ja irgendwie nie was in der Beziehung. Die hatten sich ja ziemlich wohl gefühlt. Das könnte nachlassen, ja. Übel. Jo. Hier haben wir einen interessanten Titel in der Taz auf jeden Fall schon mal. Ja, der hat was. Das ist gut formuliert. Ariane Lemme schreibt hier eine Zusammenfassung dessen, was sie so seit dem 7. Oktober erlebt hat und was sie so beobachtet. Über ihren Vater, der aus der DDR geflohen ist. Warum ich das erzähle? Weil er nicht nur der sozialistischen Diktatur, sondern auch deren Art und Weise, den Antisemitismus der Deutschen einfach für überwunden zu erklären, stinkwütend gegenüberstand. Weil er mir außerdem den uralten als Zombie weiterlebenden Judenhass der Christen beim Abendessen feinsäuberlich voranalysierte. Kurz, ich kann für niemanden sprechen als für mich, aber ich kann den zum Hass auf Juden nicht schweigen. Und es sind gleichzeitig vermeintlich kluge Köpfe, die an Universitäten das Pogrom als Akt der Befreiung verherrlichen, die Poster der von der Hamas Entführten abreißen. Diese sind ja deshalb so gruselig, weil sie sich als solidarisch mit den Menschen in Gaza, als progressiv und intersektional und feministisch gebärden und damit Gaslighting betreiben. Schwurbelei, wie sie während Corona zu Recht als gefährlich gebrandmarkt wurde. Denn wer nur solidarisch mit Menschen in Gaza ist, aber entführte, gefolterte und verbrannte israelische Kinder nicht betrauern kann, ist alles andere als progressiv humanistisch aufgeklärt. Der verfolgt, ob wissend oder nicht, das anti-westliche Programm der Hamas. Dasselbe Gaslighting betreibt, wer Israel zur Mäßigung, zur Einhaltung des Völkerrechts ermahnt, aber nicht dasselbe von der Hamas fordert. Wer eine Waffenruhe von Israel fordert, ohne einen vernünftigen Vorschlag zu machen, wie die Hamas mit anderen als militärischen Mitteln besiegt werden soll, dem dienen die Vokabeln Völkerrecht und Menschenrecht nur als Feigenblatt. Denn mit der Hamas kann niemand verhandeln, sie hat kein politisches Ziel, sie ist ein Todeskult. Wem die unschuldigen Kinder, Frauen und Männer in Gaza am Herzen liegen, und wem sollten sie nicht, der muss helfen, sie von der Hamas zu befreien. Es gibt ein wahnsinnig geistreiches Buch mit dem Titel People Love Dead Jews, worin Dara Horn an einer Stelle gedanklich durchspielt, welche Autorin aus Anne Frank geworden wäre, hätte sie überlebt. Sie kommt zu dem bitteren Schluss, für ihre Leser ist es sehr bequem, dass sie ermordet wurde, so können sie sich alle in ihrem an ihrem Glauben an das Gute in jedem Menschen ergötzen, weil sie nicht mehr von denen berichten konnte, die es nicht waren. Gibt kraftvolle Äußerungen zu dem Thema in letzter Zeit und ich finde es auch gut, wenn gerade auch offensichtlich eher linke Autoren das Kind beim Namen nennen und sagen, hier, ihr, die da angeblich auf dieser linken Seite stehen, ihr seid selber das, was ihr zu hassen vorgebt. Ja, zumindest kann man das so kritisieren. Ne? Das, entweder man ja, aber oder humanitär sozusagen oder nicht. Aber da muss man die Taz loben, dass so ein Artikel dann auch mal bei denen geschafft hat. Also, ja, also Muss man auch benennen, wenn die mal was richtig machen. Also. Ja. Ja, und hier ist die Überschrift so ein bisschen misleading, aber die Daily Mail berichtet hier von einem Sexual Assault Center bei einer kanadischen Universität, das angeblich einen offenen Brief unterschrieben hat, der abstreitet, dass Frauen vergewaltigt worden sind im Zusammenhang mit dem Hamas-Terrorangriff. Also, ja, da steht eigentlich nichts von Vergewaltigung im offenen Brief. Also der offene Brief ist Quatsch und diese Dame, die da die Chefin von diesem Center ist, hat den auch unterschrieben, aber dass das da in Abrede gestellt wird, ist jetzt eigentlich nicht so richtig. Oder ich habe es überlesen, aber ich glaube nicht. Ich finde es bei dem Konflikt sehr interessant, dass das von Leuten, die oftmals Seite für die Palästinenser ergreifen, dass die sich an bestimmten Details aufhängen, wie zum Beispiel, wie viele tote Babys gab es wirklich oder wurde jetzt vergewaltigt oder nicht. Es sind halt über 1000 Menschen tot. So, das macht jetzt den Braten auch nicht mehr fett, ob dann noch, also weiß ich nicht. Also es wirkt für mich einfach wie eine schwache, komische Abwehrhaltung, die einfach irgendwie ins Leere läuft, weil über 1000 Menschen, so, meine Güte. Und das soll es jetzt umkehren. Also das, ob es denn jetzt die Vergewaltigung gab oder nicht, das macht jetzt den Braten dann nicht fetter besser. Oder weniger fett. 1000 ja. Menschen sind tot. Also. Ja, und Elon Musk ist da auch irgendwie ins Gerede geraten in den letzten Tagen. Ich habe nicht genau nachvollziehen können, was der Tweet... Ich kann es. In dem Tweet ging es darum, dass sich ein User darüber aufgeregt hat, dass einflussreiche jüdische NGOs oftmals sehr pro Migration waren und dass jetzt, wo sich dieser Hass der dritten Welt auf die Juden selber richtet, dass diese Person kein Mitgefühl hat. Und darunter hat Elon geschrieben, ja, das stimmt, und ist dann danach in Richtung ADL losgegangen und hat die kritisiert. Genau, das wollte ich sagen. Also man kann halt in dem zweiten Tweet, den er gemacht hat, klar sehen, was seine Stoßrichtung ist, nämlich die ADL. Und da hat er ja auch recht, die ADL hat Einwanderung immer verharmlost und hat das immer, wie unsere NGOs auch, schön geredet. Und jetzt auf einmal, ja. Und die ADL ist schon auch heftig. Also die tun ja Rassismus definieren als einfach nur, dass Weißsein Rassismus ist. Rassismus gegen Weiße wird in der Definition ausgeklammert. Plus haben die nicht auch eine rechtliche Struktur, die über Steueroasen läuft, wo das dann auch ganz merkwürdig wird, so nach dem Motto, wir wissen nicht mehr, wie viel Geld die haben oder nicht haben. Und wo es einfach so, okay, ihr seid eine NGO, die was Gutes für die Gesellschaft tut, plus ihr braucht Cayman Islands Accounts, weil Kartoffelpüree. Also... Und hier in der Quelle, die ich habe, das ist, da wird das so geframed, Musk hätte das geantwortet, you have said the actual truth, auf einen User, der Juden da beschuldigt hätte, weiße Menschen zu hassen. Ja, ist halt irgendwie was anderes als das, was du sagst. Eben. Schon komisch, dass die Medien da versuchen, ihre Konkurrenz irgendwie mit aller Macht an den Karren zu fahren. Das ist schon verrückt. Ne? Vor allem beim Elon muss man halt auch dazu sagen, der Mann ist auf dem autistischen Spektrum ein bisschen verankert und diese Menschen haben dann oftmals für soziales Feingefühl weniger Brain Capacity, weil sie sich dem Autismus widmen. Also... Auf jeden Fall haben mehrere große Firmen, wie hier oben steht, IBM, Lionsgate und so, haben daraufhin Werbung von Twitter abgezogen. Kann man Apple ja auch fragen, wer steht dahinter, dass das so groß aufgeblasen wird? Wer hat ein Interesse daran, dass Twitter kleiner wird und vielleicht klassische Medien wieder größer? Und hier ist dann das, was Elon rausgedonnert hat. Ich frage mich halt bei Elon auch so, aber wie soll ich sagen, sind halt der Elon, der baut Sachen, manche davon sind weniger sinnhaft wie der Hyperloop, auf der anderen Seite Raketen laufen ganz gut, er hat auch viele Subventionen abgegriffen und er weiß auf jeden Fall, wie man Kapital einsammelt und irgendwie finde ich das gut, dass Media Matters oder auch die ADL auch mal einfach ein Pushback erhalten. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch so ein bisschen, ob er sich damit irgendwie verrennt. Also klar, es schädigt sein Geschäftsmodell, aber es sind halt auch Menschen, die von der Anschuldigung leben. Das bedeutet halt, dass die produzieren sonst nichts, er schon. Also und er wird. Die Nutzerzahlen geben ihm aber, glaube ich, recht, selbst wenn die finanzielle Seite eingebrochen ist oder so, weiß ich nicht genau. Aber die ja klar, was wir Anzeigen zurücknehmen. Ja, die Nutzerzahlen sind gewachsen. Ne? Kann natürlich auch an weniger Werbung liegen, aber so viel weniger sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Ja, es geht halt auf jeden Fall darum. Ich finde das schon mal gut, so dass man einen Eindruck davon hat. Welche Leute? Was gut? Ja, die Nutzer. Die Nutzerzahlen haben zugenommen. Die Leute finden es ganz gut, dass es jetzt irgendwie nicht mehr so beschränkt ist oder so. Ja, klar, aber Werbung hat ja natürlich abgenommen. Also. Ja, merke ich nicht viel von, aber kann ja sein. Ja, unser Deutscher Bundestag, da hat die CDU noch einen Antrag gemacht und der wird natürlich nicht durchgehen, weil das nicht keine Regierungspartei ist, aber sie haben einen Antrag gemacht, wo sie es jetzt unter Strafe stellen wollen, dass wenn du dich auf einer Demonstration zum Beispiel befindest oder generell in einer Gruppe und aus dieser Gruppe heraus werden irgendwelche Volksverhetzungen begangen oder irgendjemand ruft zu Gewalt auf oder irgendjemand leugnet, dass der Staat Israel ein Existenzrecht hat, mit zum Beispiel so Sprüchen wie From the River to the Sea, und du dich dann nicht entfernst von dieser Gruppe, dann soll das strafrechtlich relevant sein. Also das soll schon alleine strafbar sein, überhaupt nur daneben zu stehen, wenn sowas passiert. Und man möchte natürlich den Volksverhetzungsparagrafen entsprechend ausweiten, dass auch dieses From the River to the Sea da explizit in dem Volksverhetzungsparagrafen dann auch erscheint. Um den dann da auch anwenden zu können. Und was ist mit Tod und Hass im S04? Ja, könnte man. Also für mich sind das so Kampfsprüche. Könnte man unter Gewalt. Es ist zwar richtig, dass das irgendwie ein ätzender Spruch ist, der auch was bedeutet, aber bedeutet er wirklich so viel, wie wir da rein interpretieren? Oder ist das vielleicht eher nur Doch, das bedeutet schon so viel, wie wir da rein interpretieren. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass halt alle Juden aus Israel rauskommen. Ja, das bedeutet am Endeffekt, dass ich dem Schalke S04 Tod und Hass wünsche, natürlich. Ja, aber das bedeutet das halt ja eben nicht. Eine Maximalforderung, die das abspricht, dass man auch eine Zwei-Staaten-Lösung oder sowas haben kann. Das Ding ist halt, es ist eine Maximalforderung, die in einem Konflikt halt nicht hilfreich ist. Also, das stimmt, Ja, also ob das so sinnvoll ist, diese Ausweitung, aber es würde auf jeden Fall, ja, also ob das wirklich dann schlechte Konsequenzen hat, ist nochmal eine andere Frage. Ich kann mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so einfach so Sachen vorstellen, aber ich meine, wir müssen ja auch irgendwo anfangen, ne? Also wenn wir jetzt wirklich gegen diese Leute vorgehen wollen, also mal abgesehen davon, dass sie ja eh kein Demonstrationsrecht haben, wenn sie keine deutschen Staatsbürger sind, aber auch, ja, in Deutschland ist das eh was anderes. Ja. Auch wenn sie das sind, ne, das ist halt die Frage so, wie geht man jetzt dagegen vor? Weil irgendeine Grundlage braucht man ja schon dafür. Man kann ja nicht einfach sagen, das ist jetzt einfach das, was uns heute mal nicht gefällt und deswegen gehen wir da jetzt mit aller Härte gegen vor. Das ist ja auch keine gute Lösung. Und insofern ist das ja dann wenigstens was Konkretes. Also wo man dann halt. Die Frage ist halt aber auch, inwieweit einfach nur die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird und dass diese Leute weniger stark auftreten und wir dann weniger genau wissen, woran wir eigentlich sind. Also dass das Problem einfach nur unter den Tisch gekehrt wird. Ja, eben, das wollte ich auch so ein bisschen sagen, ob das hilfreich ist für diese Diskussion, ist ja auch noch die Frage, ne? Dann also solche Dinge dann anzupacken. Aber es entspricht auf jeden Fall mehr dem Gedanken von dem Volksverhetzungsparagrafen, weil der ist ja eigentlich nicht dafür da, für irgendwelche Aussagen auf Twitter, den gab es damals noch nicht, sondern der ist ja eigentlich gerade da für irgendwelche Ansammlungen von Leuten. Ja, und in dem Fall ist das auch geeignet, teilweise jedenfalls das Volk aufzuhetzen. Das sehe ich schon auch so. Ja. Ja, spricht denn einer zu uns? Achso, ich mach's gar nicht an. Nee, wollte ich jetzt nicht so vorspielen. Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Habe ich jetzt erst, als ich mir die Tagesordnung angeguckt habe, gesehen, dass es überhaupt drauf stand, habe mir dann nur die Drucksache überflogen und wollte ich nur mal kurz vorspielen. Weil wird halt eh nicht durchkommen. Ist ja kein Regierungsantrag. Also. Achso. Ja, und hier haben wir Deborah Feldmann, die allseits beliebte vom Missy-Magazin. Die schreibt jetzt hier beim Guardian in England und behauptet, Deutschland ist ein guter Ort, um jüdisch zu sein, es sei denn, du machst es so wie ich und bist ein Jude, der Israel kritisiert. Und sie schreibt hier im Endeffekt drunter, dass sie ja den Robert Habeck, den sie ja so verehrt hat, weil er kein normaler Politiker war und sie hat ihn für ihn gewählt und er ist so ein guter Kinderbuchautor und ja, und sie hat mit ihm gesprochen und sie war so enttäuscht, weil er sich jetzt auf die Seite von Israel stellen muss und das wäre ja gar nicht so richtig und so weiter und so fort. Und sie könnte sich ja mit Deutschen gar nicht darüber unterhalten, weil die ja dann immer nur sagen, es sei ja so kompliziert. Und ja. Also, ja, ist es auch. Willst du keine einmischen? Wie soll man sagen, die Finger verbrennen mit irgendwelchen Aussagen. Ja, das ist ja auch okay. Aber ich meine, sie will halt, was sie jetzt im Endeffekt, also sie hat die Verschwörungstheorie, die sie hier äußert, ist eigentlich, dass die Leute da bei diesem Musikfestival und generell die linken Israelis, die Frieden wollen, von dem bösen rechten Netanyahu geopfert wurden. Also sagt sie das halt geopfert. Für die Siedler und für die Rechten in Israel. Führt das ja, nicht mehr aus, aber was man darunter verstehen muss, ist ja eigentlich sozusagen, dass sie halt, ja, dass es im Endeffekt geplant war, damit man jetzt halt irgendwie gegen die Palästinenser vorrücken kann und das ist natürlich schon eine ziemlich harte. Das ist ein bisschen Victim Blaming. Ziemlich harte Theorie. Und wenn man dann auch noch parallel so ein Friede-Friede-Ding da irgendwie macht und der Robert Habeck kann sich jetzt nicht auf die Palästinenser-Seite schlagen und deswegen mag ich ihn jetzt nicht mehr oder bin ich jetzt enttäuscht von ihm. Also. Ja, ich meine, was sie gesagt hat beim Lanz zum Beispiel, dass eben die Diskussion so einseitig ist oder nur eine Seite dargestellt wird, das stimmt ein bisschen, sagen wir mal so. Aber eine Seite ich für mittlerweile, welche jetzt Seite? Muss er eben dann leiden, kriegt die andere Seite auch ihr Mitleid ab. Also, für welche Seite? Ich hatte das anfangs sehr israelisch gesehen. Also das ist ja sehr aus der israelischen Sicht passiert. Aber was ja auch in Ordnung ist, weil sie sind ja auch angegriffen worden. Ja. Es war das erste passiert halt, ja. Genau, das steht sie hier so da, als wär das halt Absicht gewesen, sozusagen, ja, dass man den Vorwand hat. Nee, also ich würde da nichts kritisieren wollen, im Prinzip. Sie sagt das halt nicht explizit, dass es Absicht war, aber anders kann man diese Aussage, dass die dafür geopfert worden sind, eigentlich nicht interpretieren. Ja, nur in so einem Moment, wenn die Leute dahinter stehen und so, dann ist natürlich auch nicht mehr zu sehen, dass es im Land auch eine Opposition gibt. Aber ja, ich meine, jeder normale Mensch weiß ja, dass es auch Opposition gibt. Ja, aber wenn du die israelischen Medien ein bisschen beobachtest, siehst du, dass es Opposition gibt. Auch das jetzt, auch nach dem Krieg gibt es ganz klar Fragen und es werden auch Leute zu Wort kommen gelassen, die halt Netanyahu hart angehen. Also da kann man nicht davon sprechen, dass da jetzt so eine komplette Einheitsmeinung her. Ja, solange nicht so intensiv wie bei den Amis immer, ne? In der Krieg ist, dass sich alle hinter den Präsidenten stellen, sofort wie krank. Das war ja auch nicht so. Also. Ja, wenn Amis gibt es ja auch einen Haufen Leute, die gegen Interventionismus sind. Also. Ja, das stimmt natürlich. Mittlerweile haben auch die Präsidenten das da nicht mehr so leicht. Das stimmt. Ja, und auch, sie meinte auch, sie hätte den Habeck gefragt, was er denn, oder irgendwen, ich weiß nicht genau, ob es der Habeck war, gefragt, was er denn jetzt macht mit den Geiseln. Und ich weiß nicht, was sie erwartet, was sie da machen. Und irgendwie hat sie dann wohl eine Antwort bekommen, dass das ja keine reinen Deutschen wären, was sie natürlich so ausgelegt hat, so rassisch mäßig, irgendwie diesen Unrein. Aber was wahrscheinlich damit gemeint war, war, dass wir da jetzt in erster Linie ja... Dass da nur Passdeutsche gestorben sind. Nein, dass wir jetzt in erster Linie, also wenn die jetzt einen israelischen Pass haben und das da in diesem Gebiet ist und so weiter und so fort, dann haben wir ja eine nachgeordnete Rolle jetzt in dieser Geschichte, würde ich halt schon sagen, generell. Ne? Also unabhängig jetzt davon, klar, die sind auch deutsche Staatsbürger, aber ich meine, sollen wir da jetzt einmarschieren oder wie? Ich fände es gut. Königreich Jerusalem, die ganzen Sandvölker haben sich jetzt lang genug gestritten, jetzt kommen mal wieder die Europäer an. Katholiken müssen wir dran. Ja, das wird natürlich Katholiken. Wieder maximal keine Evangelien. Ja, bloß nicht. Evangelien haben in Rom nichts verloren. Also, so ist das, wenn man Habeck-Fan und verblendet ist. Und sie beschwert sich auch darüber, dass ihr ein Autor von der Jüdischen Allgemein vorgeworfen hätte, dass sie wegen ihrer Vergangenheit als Orthodoxe, also sie kommt wohl aus einem orthodoxen Elternhaus und dass sie deswegen so ein bisschen anti eingestellt wäre. Und das schreibt sie sogar in dem Artikel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so komische Ansichten, dass sie da den Tag des jüngsten Gerichts und den kompletten Krieg irgendwie auf der Welt haben wollen, was sie hier quasi in dem Artikel behauptet, was wohl so ein Ding ist, was sie da in diesem orthodoxen Umfeld wohl meinen. Also wird sie wohl wissen, würde ich jetzt nicht in Abrede stellen, aber dass das jetzt wirklich jetzt so geplant ist, halt, dass das jetzt passiert, ist ja schon eine heftige Aussage. Also. Ja, und vor allem es schwingt da eine kindliche Naivität in Sachen Steuerung oder Machbarkeit der Steuerbarkeit der Welt mit. Also. Ja, das war auch von mir und es war eigentlich auch schon letzte Woche, hatte ich nur vergessen einzureichen. Die Welt hat hier verschiedene Belege gesammelt dafür, für diese Behauptung, dass da so Gaza-Journalisten mit unterwegs waren mit am 7. Oktober. Und es ist aber trotzdem nicht, also es ist nicht trotzdem nichts Hundertprozentiges bei rausgekommen. Also es gibt wohl irgendwelche Bilder, wo irgendwer fröhlich strahlend mit irgendeinem Hamas-Typen abgelichtet wurde und dazu sagen die dann aber halt, ja, man muss ja irgendwie diese Leute kennen, weil ansonsten hätte man ja gar keinen Zugriff und so weiter und so fort. Also man wieselt sich da irgendwie raus. Also es ist halt sehr wahrscheinlich, dass es da natürlich Sympathien irgendwie gibt und dass die auch damit unterwegs waren, aber man kann es halt nicht zu 100% sicher sagen. Ich habe zu dem Thema halt auch auf Twitter gesehen, dass Leute dann komplett ausgerastet sind und meinten, dass die Journalisten von den Angriffsplänen wussten, also von Terrorplänen, wo ich mir halt auch denke, ja, es ist schon auch möglich, einen Journalist einzuladen und ihm einen falschen Grund zu nennen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die gesagt haben, wir gehen ja jetzt mit vielen Leuten rein, wir machen da Rambazamba, aber willst du uns begleiten, sondern dass sie das unter anderen Vorwänden, die Journalisten da organisiert haben. Das kann ich mir eher vorstellen. Also es wirkt einfach zu komisch oder zu krass. Also Embedded ja, Journalist. Von dem einen hatten sie auch irgendwie so ein Bild dann, wo er dann, was ihn halt noch in Gaza zeigt, was auch zu dem Zeitpunkt war, also laut Metadaten auf dem Bild, wo die eigentlich da schon im Gange waren. Also das sind dort so Sachen, aber es muss man auch der Welt zugutehalten. Die haben das auf jeden Fall hier alles von komplett geschildert. Also haben halt auch das entlastende Material haben sie auch rausgekramt. Na, also die haben da jetzt nicht einfach nur gesagt, ja, und der hat sich da ablichten lassen und so und das einfach so stehen gelassen, weil es da halt schon auch entlastendes Material gab. Deswegen ist der Artikel hier eigentlich ausgeglichen. Ich habe auch mal geguckt, weil es gab nämlich auch vom ZAPP das Medienmagazin, gab es auch einen Beitrag schon vor ein paar Wochen über die ganze Gaza-Situation und wie der Journalismus da funktioniert, was sie natürlich auch dazu genutzt haben, um ihre Tel Aviv-Büros da über einen grünen Klee zu loben und was die für eine tolle Arbeit machen und wie aber viel Gedanken sind die sich machen. Viele Leute, ziemlich viele Journalisten da unten, ne? Glaube ich. Also, ja, es gibt von ARD und ZDF getrennte Büros da. Mhm. Also, man macht da nicht mal ein Büro, sondern die haben dann zwei. Und es ist halt der Tenor von dem ganzen Ding ist, ja, es ist alles schwierig und so, aber wir tun natürlich unser Bestes und wir würden natürlich alles unternehmen, um euch nichts irgendwie Falsches hier irgendwie zu zeigen oder so. Aber die ganzen Skandierchen und so, die es da schon gab, sprechen natürlich eine andere Sprache, dass sie da natürlich auch irgendwie, ja, so gewisse Sachen haben, die sie da eher dann highlighten oder so. Und auch schon alleine in diesem Beitrag, wo sie dann irgendwelche Journalisten aus Gaza gezeigt haben, die jetzt aber in diesem Artikel hier nicht vorkamen. Ich habe das extra nochmal geprüft, weil ich mir schon dachte, so na, mal gucken. Aber die waren das nicht. Und ja, die haben sie dann halt gezeigt. Und aber bei irgendwelchen Filmszenen jetzt vom 7. Oktober haben sie dann immer betont, dass die ja vom israelischen Militär zur Verfügung gestellt worden wären. Und da denke ich mir halt auch so, ja, wollt ihr jetzt damit unterstellen, dass die das irgendwie gedreht haben oder was, um euch das dann irgendwie zu zeigen oder wie, um dann ein Bild zu zeigen oder so? Ja, die haben euch das zur Verfügung gestellt, aber das ist ja nicht der Bias da an der Stelle. Also, was für eine komische Behauptung. Also, das fand ich schon, ist auch wieder so ein bisschen, an der Oberfläche sieht es erstmal aus wie ausgewogen, wenn sie sowas erzählen. Aber wenn man mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, was da halt so mitschwingt hinter dieser Behauptung, so von wegen, ja, das ist jetzt uns zur Verfügung gestellt worden, da muss man aber noch dazu sagen, vom israelischen Militär. Also, das ist ja im Endeffekt eine Anschuldigung, dass die entweder die Sachen irgendwie türken würden oder da irgendwelche Auswahlen treffen würden oder so. Und das finde ich angesichts dieser ganzen Geschichte schon. Also, es ist natürlich im Rahmen des Möglichen, ist es ja. Aber wenn ich da jetzt so einen Artikel drüber mache, wie unglaublich toll wir hier aufpassen, dass wir euch hier keinen Quatsch erzählen. Also. Das glaube ich nicht. Also. Ja. Ach so, im Chat wurde übrigens noch USS Liberty gedroppt. Das wollte ich nur noch erwähnt haben. Was ist Also. das? Ach, da haben die Israelis mal eine False Flag gemacht und es wird immer mitgepostet, wenn es um Israel geht. Okay. Ja. Ja, und der Verfassungsschutz in Niedersachsen hatte mal wieder eine Veranstaltung, von der ich zu spät erfahren habe. Und die haben hier einen kurzen Ausschnitt zum Thema psychisch auffällig oder radikal, was nun, uns hier geteilt, weil es ja immer heißt, dass die Leute, die irgendwelche Attentate begehen, ja nicht schuldfähig sind oder so, weil die ja psychisch auffällig sind. Und da hören wir mal rein. Sind nicht alle Islamist-DoppelpunktInnen bzw. Extremist-DoppelpunktInnen am Ende psychisch auffällig? Das Ding ist, dass Extremisten in der Regel ganz normale Menschen sind und es psychisch auffällig eher dazu führt, dass die weniger Straftaten begehen, auch wenn es eine Minderheit der psychisch Auffälligen gibt, die zum Beispiel sehr gewaltsame Morde verüben. Also zum Beispiel Also, Schizophrene, die die Bong nicht weglassen aus können. meiner Sicht Also. sind Leute, die überall innen hinten dran sitzen, ExtremistInnen und ein bisschen auffällig sind die auch. Kommt darauf an, was wir als psychisch auffällig sehen. Wir müssen auch hier differenzieren zwischen Das ist nur ein Konstrukt, Leute. psychischer Auffälligkeit und psychischer Störung. Das heißt, wir haben viele Varianten des Lebens. Ja, und wir können natürlich sagen, jemand ist auffällig, aber nicht jede Auffälligkeit ist gleichzusetzen mit einer psychischen Erkrankung. Und von daher ist eine abweichende gesellschaftliche Haltung oder religiöse Einstellung nicht per se pathologisch, also krankheitswertig. Was für Allgemeinplätzchen backt ihr da mit eurem Social Media Team? Und Ist ich so muss eine. dafür zahlen mit Steuern oder was? So ihr nur erklärt, was es nicht ist, ne? Wie der Unterschied nicht Übersetzung: wäre. Bei Rechtsextremen ist es natürlich die Verdorbenheit des Charakters der Person und bei allen anderen ist es psychische Auffälligkeit. Oh, was für ein komischer Beitrag war denn das? Und dafür zahlen wir auch noch Steuern. Oh, Verfassungsschutz, was tust du? Jetzt haben Sie mir bloß eine komische Frage gestellt. Osama war ein guter Typ, den hatten alle Leute lieb. Ja, Osama. nachdem wir schon merkwürdige Sympathien für hier, den Juna-Bomber hatten gestern, haben wir hier merkwürdige Sympathien von TikTok-Usern für Osama bin Laden. Nämlich irgendwie ist ein Brief aufgetaucht, mal wieder aufgetaucht, also aus der Versenkung, der war bekannt. Aber der macht wohl auf TikTok die Runden und dort spricht Osama angeblich halt zu den Leuten und sagt, das ist alles hier. Der Westen ist der wahre Terrorist und überhaupt und sowieso. Ja, ist schon faszinierend, dass halt die jungen Leute inzwischen so weit verblödet sind, dass sie halt dem zuhören, diesem Herrn, der irgendwie einen Haufen Tote zu verantworten hat. Meinen, das wären Freiheitskämpfer und der könnte ihnen als Teil der westlichen Gesellschaft irgendwas beibringen darüber, was gut und böse ist. Also, der Konflikt wäre das Kampfgut gegen böse, Unterdrücker gegen Unterdrückte, Kolonialisten gegen Antikolonialisten vereinfacht. Diese Sicht spiegelt sich dann in den Diskussionen über den Israel-Gaza-Krieg wieder, sagt Trautig, wer auch immer der Mann ist, irgendein Wissenschaftler, ein Soziologe sicher. Der Hass nimmt zu in den USA, auch bei jungen Menschen. Wegen antisemitischer und antimuslimischer Vorfälle untersucht sogar das US-Bildungsministerium, Schulen und Universitäten gegen Antidiskriminierungsregeln verstoßen haben. Ja, aber warum Osama, Kinder? Das müsst ihr mir mal erklären. Also was findet man an dem? Der wird mega verstanden und so, aber Osama, das ist ja wie Peter Maffay. Terrorfürst. Oder die Taliban heißt, nicht Taliban, Al-Qaida heißt ja die Basis. Also. Ja, wenn er sich da mitteilen kann. Dass ja, wie eine stehen. Raumbasis oder was. Also. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit der Klarheit auch zu tun hat, dass die Leute das ganz gut finden. Also egal. Oh, ich weiß nicht. Das ist halt auch so dieses zwanghafte Edgelordism einfach so. Ja, obwohl das, also das mit diesen wie soll man sagen, diese Entweder-Oder-Meinungen oder diese, ja, eben alles hat zwei Seiten oder so, das nervt die Leute. Das ist, glaube ich, ja, nicht so. Ne? Ja, und deswegen ist hier so eine eindeutige Aussage wie von dem Osama vielleicht beliebt. Also könnte ich mir vorstellen, dass das einen Anteil hat. Hast du den Brief gelesen? Nö, nee. Aber das ist ja wahrscheinlich einseitig, oder? Sollen wir den Brief lesen? Oh mein Gott. Wir machen eine dramatische Lesung in einer zukünftigen Sendung. Okay. Hier in dem Artikel steht genau dasselbe, nur in Weltsprache statt in. Was war deine Quelle nochmal? Tagesschau. Tagesschau. Irrer TikTok-Trend, darum feiern linke Frauen auf einmal Osama Bin Laden ab. Das haben wir alle eingereicht, krass. Ja, jeder von einer anderen Quelle. Ich nicht, glaube ich. Das hier ist News von einer gewissen Judith Sivan Spassard, noch nie gehört den Namen, aber ja, wer ist das? News halt. Die taucht immer wieder auf wie so ein Phantom. Genau, und sie meint hier also, dass das was mit diesen progressiven Theorien zu tun hat. Ja, und klar. Woke Studiengänge. Postkolonial und so weiter. Und das denke ich auch mal, dass das eine gute Erklärung ist. Oder nicht? Das Ding ist aber halt auch, junge Menschen dürfen auch mal dumm sein. Also ich weiß, es ist ein blöder Kontext und mir wäre das lieber, wenn sie, weiß ich nicht, lieber Kampf trinken würden. Aber am Ende treten sie in irgendeine Organisation ein, die den Namen von irgendjemandem trägt, nur weil da Jugend hinten dran steht und machen Unsinn. Ebel, das ist schon auch gefährlich. Wann kannst du das noch abhalten? Ja? Wir sehen das ja auch dran, wie sich halt junge Muslime in Deutschland, obwohl es gar keinen Grund gibt, diese Hamas-Scheiße rein radikalisieren, obwohl sie eigentlich hier alle Möglichkeiten haben, als freier Mensch zu leben. Ne? Also. Aber ich meine nur, die Jugend darf auch dumm sein. Also, ja. Ich war als Jugendlicher nicht klug. Sinas Woche. Ui, ist das was fein. Ist Massenunterdrückung durch Kulturmarxismus. Schön, dass sich mal Profis zu Wort melden. Minute 13:35. Genau als ich das getippt hatte, ist mein Chef reingekommen, hat gesagt, was ich auf YouTube mache. Nur so. Oh, ich bin auch wieder Lust, alles kaputt hier. Sinnvolle Kommentare. Willst du also sagen, du bist das Opfer hier und nicht die Gewupp? Ja, ich habe die Wupp kaputt gemacht. Also Gwupp. Ja, du musst vor allen Dingen erklären, wie du das gemeint hast, weil die fragen sich, glaube ich, ob das ironisch war, ob das Profis mit dem Apostrophen besondere Bedeutung hat oder sowas in der Art, glaube ich. Wir haben es nicht ganz verstanden, glaube ich. Ja, in dem Video geht es auf jeden Fall um die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Erforschung der Parawissenschaften. Hatten wir ja schon mal drüber geredet, dass die da so ein bisschen hin und her gerissen sind, was diesen ganzen Woken-Krempel mit allen möglichen. Ja. Wir wissen ja, es ist ja ein Sammelbegriff im Endeffekt für postkolonial und feministisch und queer und das ganze Zeug. Das war Sinan, oder? Ja, das Ding ist halt einfach, der Sinan, der hat sich den, wie heißt der andere nochmal, den oh Gott, wir hatten. Wir wollten doch eigentlich uns nicht in solches Drama einmischen. War das nicht mal irgendwann der Punkt der Sache? Aber der Genug. Nein, der Sinan, der hat. Drama. Also, wir erzählen ja nur, was bei der Gwub los war, dass sie sich ja im Endeffekt ihren eigenen, also es ist ja wieder so ein Verein, der sich hat kapern lassen mit dem, denk doch mal an die Leute und sei doch mal empathisch und postmodernem, ja, was ist überhaupt Realität und so weiter Kram. Genau. Und das ist doch die Wissenschaft, ja, die das sagst du, keine Parawissenschaft, ist ja die wahre Wissenschaft und so. Und das Ding die ist Wissenschaft, halt, weißt du, dass es mehrere Geschlechter gibt und so weiter und so fort. Und dieser Kommentar vom Ebel hat dazu geführt, dass der Sinan hier bei seinem mit anderen Group-Leuten darüber gesprochen hat, über diesen Kommentar. Und dann wurde ihm Sinan vorgeworfen, er würde ja das Wort Kulturmarxismus benutzen und das sei ja eine rechte, sei antisemitisch und so weiter und so fort, Narrativ und weiß der Teufel nicht was und dass Group-Leute sowas überhaupt tun und dabei kam das halt gar nicht von denen und. Aber ich fand es halt schön, dass Sinan, der hat sich einen türkischen Akademiker eingeladen und die haben miteinander drüber geredet. Und der Sinan, der hat so eine Middle of the Road, normaler Teil der Gesellschaft und sein Akademikerkumpel, der hat halt sozusagen das Fachwissen drumherum mit dazu gebracht. Und in meinem Kommentar wollte ich eigentlich loben, dass die halt eine gute Mischung gehabt haben zwischen wir erklären den wissenschaftlichen oder textlichen Hintergrund, plus wir reden aber auch allgemeinverständliche Sprache, dass sie das gut erklären. Kulturmarxismus habe ich verwendet, weil das Schlagwort einfach richtig und wichtig ist und speziell, weil sich Linke darüber so sehr aufregen, man es einfach benennen sollte. Also, ja, habe ich auch ungefähr so verstanden, das mit der Massenunterdrückung vielleicht nochmal. Ja, Massenunterdrückung, das Ding ist halt, dass wir Massenunterdrückung wahrnehmen von Menschen, die diese Studies-Kurse besuchen, also Fat Studies, Lesbian Transsexual Studies und so weiter. Es gibt ja gesamte Studiengänge, die das haben, dass man dort relativ geschlossenes Weltbild bekommt, dass es nur um Unterdrückung geht, wo es sozusagen die Grundidee oder das erste Prinzip in der Annahme ist, dass es eben immer Unterdrückung gibt, plus diese Gruppe, die jetzt diesen Glauben hat, die geht natürlich dem Rest der Gesellschaft auch auf den Sack. Und deswegen ist es Massenunterdrückung. Wenn die ganzen Leute verrückt gemacht werden mit irgendwelchen sinnlosen Diskursideen über feministische Tanztherapie und wir uns dann am Ende darüber unterhalten. Also, diese ganzen Studies-Leute von Butler und Tralala, wir haben jetzt gesehen, dass sie bei Hamas-Attacken das Camp, was davon geredet hat, dass Worte Gewalt sind, die haben 1000 Tote vorliegen, sind nicht in der Lage zu sagen, ja, das ist blöd, sondern die können nur davon reden, dass die Palästinenser unterdrückt sind. Also, und das ist die Massenunterdrückung. Und ich meine, diese Leute sind auch in Social Media in die ganzen Moderationsteams vorgedrungen. Also weiß ich nicht. Trust and Safety Council von Twitter, da war auch mal die Anita dabei. Die hat auch stark Partei ergriffen für eben die klassisch stereotypen linken Annahmen, wie zum Beispiel Palästinenser sind immer nur unterdrückt. Mhm. Also. Ja, Siedlerkolonialismus hat man ja von ihr, diesen Tweet. Mhm. Genau. Und dann geht es hier auch noch um diese Tauranga Maori, traditionelles Wissen der Maori, basierend auf mündlichen Überlieferungen, ob das eine Wissenschaft wäre, wo hier also das ChatGPT immer sich rumgewieselt hat, um die Aussage, dass das keine richtige Wissenschaft ist, sondern und hat das immer dann begründet mit ja, nach westlichen Kriterien ist es keine Wissenschaft. So als ob es sowas halt gäbe, westliche Kriterien für Wissenschaft. Aber in der wunderbaren Postmoderne und diesem ganzen Schwurbelkram, da ist es natürlich so, dass es das nicht gibt. Mit der Wissenschaft, sondern nur westliche Wissenschaft und Herrschaftsdiskurse und tralala. Das Ding ist halt, ich habe mich in diese postmoderne Kulturkriegsgeschichte so stark reingelesen, dass ich auch den Diskurs aus den 90er Jahren, 80er Jahren kenne und das einfach eine philosophische Ansichtsweise ist, das ganze Postmodernismus, der stark daran erinnert, wie ein Nervenzusammenbruch funktioniert, wo die Person es nicht mehr hinbekommt, Realität ordentlich zu interpretieren. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch von einem Psychiater, der sich Nazi-Propaganda angeguckt hat, Mass Delusion. Und diese ganze postmoderne Scheiße, die liest sich einfach wie was Geisteskrankes. Sorry, also ich meine das nicht böse, sondern ich glaube, ich kann es in jedem zweiten Horrorfilm sehen, würde ich sagen. Es ist institutionalisierter Bullshit, der mit den Leuten das Gehirn gewaschen wird und die dann am Ende rumrennen und plötzlich Osama bin Laden feiern. Und jeder, der sich tiefer in die Materie eingelesen hat, der kommt zum selben Schluss, also ist mir zumindest so gegangen, ob das jetzt ein Rabbi ist oder James Lindsay. Und im Endeffekt habe ich dann jedes Mal von irgendwelchen Moderaten oder von Linken oder von U-Booten die Anschuldigung, Kulturmarxismus darfst du nicht verwenden. Meine Fresse, das Scheißwort Kulturmarxismus haben Linke ihrer eigenen theoretischen Arbeit gegeben und du kannst in Büchern von Linken über Linke für Linke dieses Wort nachlesen. Wenn du es aber aufgreifst, dann bist du sofort ein Verschwörungstheoretiker. Und die gehen jedes Mal auf den Typen zurück, der Forced Political Warfare und Kriegsführung in die Welt gesetzt hat. Also Forced Political Warfare. Und das war ein Amerikaner, der hat das komplette Militär reformiert als Zivilist nach dem Vietnamkrieg. Und dann hast du einen Militärreformer, der akzeptiert ist für seine intellektuelle Arbeit. Und alles, was die Linke macht, ist, das ist eine Verschwörungstheorie, das ist antisemitisch, geht auf keinerlei Argumente ein. Und macht einfach einen Gedankenstopper halt durch diese Behauptung. Ja, und die Leute wollen nicht, dass man darüber redet. Das ist sehr richtig, weil das ist nämlich auch das ganze Ding. Wir haben dann dieses Tabu und man prügelt die Leute damit, dass man sagt, oh, du hast das verbotene Wort gesagt. Ja, und genau. Das zeigt jetzt irgendwie an, welches Geisteskind du wirklich bist, weil da müssen wir immer zwischen den Zeilen lesen. Ja, das finde ich eh ein bisschen fies. Und ich finde es halt speziell interessant, dass die ganzen Vereine, die sich Rationalität auf die Fahnen schreiben, dass die auch gar nicht davor gefreit sind, in dieses selbe stereotype linke Schmierentheater reinzukaufen. Ja, und Aufklärung und so. Das ist ein böses Wort. Nein, Linken geht es nie um das Wort selber, sondern nur um Deutungshoheit. Die Thematik ist denen egal. Die sind ja nicht mal mehr in der Lage, den Wikipedia-Artikel darüber zu lesen. Und es ist einfach nur ein Trauerspiel, dass man sich jedes Mal diesen Begriff aufhängt, der übrigens auch von den Leuten, die damals genau das gemacht und geschrieben haben, eingeführt und gefeiert worden ist. Wo ich mir denke, Leute, meine Güte, einfach nur die Diskurshoheit annehmen und sagen, du bist böse, weil Wort Y. So einfach ist es halt nicht. Also speziell bei dem Wort nicht. Also. Ja genau. Und zum Thema rechte Narrative gibt es dann hier am Ende noch ein Interview mit dem Vorpolitisch, den hatten wir ja auch schon zu Gast. Also, so alles in allem auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Video. Ja, hat auch gute Sachen gesagt, fand ich. Ja, klar. Also, ja. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ist eine Empfehlung. Auch wenn wir jetzt die Gwup zerstört haben. Naja, die Gwup gibt es ja gut. Noch. Was hat er ja gemacht? Ach nein, ich meine, irgendwie ist Gwup ja immer, fand ich immer ganz nett, aber es wurde auch Zeit, dass man einer ein bisschen dazwischen haut. Von daher ist ja okay so. Ja, vielleicht ist es ja ein Moment, an dem. Vielleicht wird ja mal was besser, nachdem den Leuten auffällt, dass es da ein Problem gibt. Also ich meine, das gleiche Ding hatten wir ja in so vielen Bereichen schon. Gab es ja in der Atheisten-Szene und so ja auch schon alles, diese Schismen. Ja, das hat ja eigentlich immer nur dazu geführt, dass halt eben der Laden dann irgendwann nicht mehr lauffähig war. Ja, aber ich hatte ja eigentlich auch gedacht, dass diese Gwup schon vor Jahren zerbrochen ist, halt eben auch als hier der Waschkau und seine Frau da ausgetreten sind. Und aber scheinbar ist dem nicht der Fall und vielleicht gewinnt ja das richtige Lager dabei. Mhm. Weil was sie da gemacht hatten, war ja auch diese linke Nummer, dass sie gar nicht angekündigt hatten, wer da jetzt eigentlich im Endeffekt Also da haben Leute kandidiert oder hat jemand kandidiert auf dieser Versammlung und für den Vorsitz, der das gar nicht vorher angekündigt hatte. Dementsprechend haben natürlich auch die Leute, die den jetzt nicht unterstützen wollten, gar nicht irgendwie mobilisieren können, gar nichts machen können, sondern nur die, die das vorher wussten, dass der da antritt, konnten dafür mobilisieren. Und das ist halt eine ziemlich linke Nummer und ich hoffe mal, dass sie dann daraus jetzt lernen und da ein bisschen besser aufpassen und dann diesen Laden in die richtige Richtung da schubsen. Ich meine, das wäre wünschenswert. Die dürfen mich auch mal anfragen. Ich habe mir extra die Mühe gemacht, über 100 Bücher zum Thema Postmodernismus, progressive und linker intellektueller Tradition zu lesen, plus nochmal ungefähr, weiß ich nicht, 600 Bücher zur Philosophie. Die Mühe habe ich mir gemacht, um in der Lage zu sein, das auch intellektuell vertreten zu können, dass das Mumpitz ist. Und ich rate allen Menschen davon ab, sich tiefer mit Postmodernismus zu beschäftigen. Nur wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr zu viel Zeit habt, macht das. Also ich keine Ahnung. Wenn ihr in den Abgrund so schauen wollt, dann. Ja, genau, es schaut da in den Abgrund. Also, so, ja, also, aber ich kann gerne das auch genauer ausführen. Also, ja, bla, Kulturmarxismus. Und Sinan ist gut und Schnell ist auch gut. Und seinen türkischen Kollegen, wie hieß er noch gleich? Ich habe seinen Namen vergessen. Ich auch. Ja, wenn nicht gut ist, Andrew Tate. Warte, zu Andrew Tate, ich habe bei dem Typen immer so einen homosexuellen Vibe, nicht weil ich auf ihn stehe, sondern weil alles, was er produziert an Content, so stereotyp krass männlich ist. Ich finde es einfach, das hat was Homosexuelles, wenn du Sportautos und Zigarren und Spielautomaten und das meinst ist du wie die Lederträne von YMCA, ja? Ja, es ist einfach so stereotyp krass für den Mann gemacht, dass ich einfach so einen Homo-Vibe davon bekomme. weiß ich nicht. Also du darfst ruhig Homo sein, aber mein Ding ist einfach, Andrew Tate, es hat sowas komplett für die Male Gaze gemachtes Ding. So. Und ich habe auch schon mal mit ihm geschrieben. Also ich habe es ihm damals nicht gesagt, aber okay. Vielleicht schaffe ich das mal noch. Und er sagt, England braucht den Islam, um sich von der Implosion zu retten. Möchtest du lieber, dass dein Sohn nach Hause kommt und sagt, er ist ein Muslim? Oder dass er Transgender ist? Weil das sind ja die zwei Wahlen, die man hat, ne? Entweder das eine oder das andere. Ja, entweder so. Oder. So eine komische Wahlaufstellung. Ja, Suela Braverman. Ein Name, der mir bis zu dieser Woche überhaupt nichts gesagt hat, obwohl das quasi die Innenministerin vom United Kingdom war. Und die wurde jetzt geschasst. Und das lag daran, weil sie sich in einem, ich glaube, es war einer, vielleicht waren es auch mehrere Beiträge in Zeitungen zu diesen Palästinenser-Demonstrationen, die ja auch in London sehr groß ausgefallen sind, geäußert hat. Und auch dazu, dass es da scheinbar von der Polizei her auch teilweise irgendwelche Sympathiebekundungen gab von einzelnen Polizisten und so. Und ja, also diese Dinge sind verbrieft, ne? Also man hat da Bilder auf jeden Fall auch von gesehen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer eindeutig waren, aber die auf jeden Fall in diese Richtung halt weisen und dass das Riesendemonstrationen waren, wo halt auch das übliche Zeug mit From the River to the Sea und diese ganzen Dinge da dargeboten wurden, das ist nicht zu leugnen. Und sie wurde jetzt geschasst und hat ihr nochmal einen offenen Brief geschrieben an den Premierminister und ihm im Endeffekt vorgehalten, dass er sich nicht in der Art und Weise, wie er ihr zugesichert hätte, bewegt hätte. Unter anderem im Sinne von, dass man aus dem europäischen dem Europäischen Gerichtshof, da ist man wohl noch Mitglied und dass man da aussteigen sollte, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat wohl entschieden, dass Großbritannien diese Abkommen nicht treffen darf, um irgendwelche Flüchtlinge da abzuschieben. Was wir ja im Endeffekt auch machen wollen, wenn ihr euch erinnert, das war ja dieses Ding, wo der von der Welt hier, der Robin Alexander schon mal bei Markus Lanz darauf hingewiesen hat, was wir hier mal vorgespielt hatten und dann ein Copyright-Claim von Markus Lanz bekommen haben. Und das ist genau diese Problematik. Und in Großbritannien wollen sie da halt schon so weit gehen, dass sie dann sagen, naja, wenn ihr das jetzt entscheidet, dass wir das nicht dürfen wegen den Menschenrechten in Europa, dann treten wir da einfach aus dem Menschenrechtsding aus und machen das dann halt. Und das war ja auch dieses, was der eine Abgeordnete von der AfD letzte Woche gesagt hatte, was ich dann nur wiedergegeben hatte, dass ist ja die Aufgabe ist, dann den entsprechenden rechtlichen Rahmen zu schaffen, dass man die Sachen machen kann, die man machen muss. Und nicht immer nur zu sagen, ja, wir uns sind ja auch die Hände gebunden, egal was eigentlich die Leute, deren Interessen man vertreten will, eigentlich möchten. Und das ist ja halt eben auch so ein Fall. Und dann bin ich mal gespannt, weil wohl auch die Duldung von dem Rishi Sunak, also von dem Parteiflügel, wo die Suella Braverman da Angehörige ist, die soll damit dann jetzt wohl auch in Gefahr stehen. Na, weil sie jetzt natürlich da abgewiesen wurde. Und dann schauen wir mal, wie schnell dann der nächste Premierminister da ansteht. Ersetzt wurde sie jetzt durch David Cameron, den ehemaligen Premierminister. Der ist jetzt Innenminister in Großbritannien. Also meine sechsjährige Tochter meinte, dass das Spiel unfair ist, weil ich ja alleine gegen ganz viele andere kämpfe. 6 Jahre ist sie schon. Ja. Ich habe zu ihr gesagt, wenn es schlimm ist, direkt weggucken. Und nach einer Weile hat sie dann auch, sie hat bei einem Level, als dann 2 Supersoldaten kamen, meinte sie, es ist schon ziemlich schwer. Es sind so Riesenviecher, die du halt abballern musst und ich hatte keine Munition mehr. Und dann hat sie aber am Ende auch gesagt, jetzt habe ich Angst und dann haben wir es ausgemacht. Aber ich finde es wichtig, dass Kinder in der Grundschule Wolfenstein spielen. Jetzt mal gucken. Nein, was ich bei mal welches? Lustig... Jetzt gleich New Order oder müssen die dann auch anfangen mit dem uralten, also es gab ja noch vor den 3D-Shooter in DOS gab es ja noch die ganz alten Spiele. Also über Geschichte zu verstehen ist schon wichtig. Also die sollten dann schon auch die alten Spiele spielen müssen. Also. Ja, aber wenn du das alte spielst, dann glaubst du vielleicht, dass Hitler irgendwie in einem riesigen Mecha-Körper rumgelaufen ist mit 2 Gatlings an. Ja. Also ist ein zweischneidiges Schwert, Kinder so früh damit zu konfrontieren. Ja, auf jeden Fall. Das Videospiel ist mir aufgefallen, ist ja von 2014, dass das bereits sehr progressiv ist. Also, wie soll ich sagen, in dem Weil's Spiel... Wegen hat, der Frau im Rollstuhl, die ganze Operation schmeißt und solche Sachen, oder was? Ja, und auch die Sondereinsatzgruppenführerin, die Frau ist. Und ich muss aber sagen... Ja, aber die ist schon eine super Karikatur. Also die finde ich schon richtig lustig, muss ich sagen. Ich meine nur, dass das Wolfenstein ist, wäre ein Beispiel für mich, wo du einen progressiven Einfluss spürst, der aber das Spiel nicht unbedingt kaputt macht. Ja, also, dann spiel mal Wolfenstein 2 und danach spielst du Wolfenstein Youngbloods und dann kotzt du im Strahl, weil das ist nämlich genau die Downward Spiral, die es von da aus nimmt. Im zweiten Teil hast du ewig viel Gelaber mit ein bisschen Geballer dazwischen und Youngbloods sind dann die 2 bunthaarigen Töchter von Blazkowicz, die ihn dann retten müssen, wenn er dann endlich, wie das jeder Mann macht, irgendwann versagt. Ah, okay. Das ist gut. Mhm. Ja, aber ich meine, die Laber-Elemente sind mir bei dem Spiel auch aufgefallen. Das Ding ist halt, ich habe seit 2019 keine Videospiele mehr gespielt und das hier war dann meine neue Entjungferung oder wie du das nennen möchtest. Und ich habe dann 8 Stunden gezockt und habe nebenher Gin getrunken und das war sehr erfolgreich. Und ja. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Nazis, also meine Landsmänner, die wirken immer sehr böse in dem Spiel. Es kommt durch die Sprache. Ne? Ja, aber es gibt das perfekte Böse. Es muss doch auch mal einen lieben Nazi geben. Also. Und vor allem ist ein guter Nazi nicht ein besonders böser oder ein Nazi, der nett war. Also. Nein, George Friedman, da muss ich Ideen. Nur meine Notizen aufmachen. Einen Augenblick. Wo ist er denn jetzt? Der George Friedman. Scroll mal ein bisschen runter. George Friedman ist ein geopolitischer Experte, der sehr klug und clever belesen ist. Er hat Stratfor gegründet, was später umbenannt worden ist, was so ein ja, eine News-Seite war, die ohne politisches Bias auskommen wollte. Und ein bisschen weiter oben, die Bücher, die er geschrieben hat, die habe ich tatsächlich auch gelesen. Flashpoints habe ich sogar mal vorgestellt bei uns. Aber wenn du ein bisschen hochscrollst, da kommt's, er hat Kulturmarxismus studiert. Also, warte. Wo kommt's? Noch ein bisschen weiter oben. Ja, genau, da ist es. Wo steht's denn jetzt? Ja, danach lehrte Friedman 2 Jahrzehnte als Professor für Politikwissenschaft am Dickinson College in Charlesville, Pennsylvania, wo er sich mit dem Marxismus und der Frankfurter Schule beschäftigte. In dieser Zeit schulte er auch Kommandeure der US-Streitkräfte des Office of Net Assessment Shape Technical Center, US Army War College, der National Defense University und RAND Corporation in Fragen der Sicherheit und nationalen Verteidigung. Und ich fand einfach dieses... dieser Fakt, dass er sich hier mit der Frankfurter Schule beschäftigt hat, fand ich mega schickig, weil ich kenne den Typen, ich schätze den Typen, ich hoffe ja immer noch, dass mein Ideas of People Network mal so wird, wie Stratfor früher war. Also und da fand ich es einfach krass, dass er sich mit Kulturmarxismus beschäftigt. Und Grüße gehen da raus an Moore des Zaren, also @desmore auf Twitter, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und ja, also ist schon interessant, weil der Typ ist Teil der Elite und selbst der guckt sich die Frankfurter Schule an. Also, und er wird bestimmt lachen, wenn man Kulturmarxismus sagt. Weil er intellektuell was aufzuzeigen hat und was kann. Und wenn du nichts kannst, dann musst du Worte verbieten. Also. Ja, wenn du ein Journalist bist, dann brauchst du ein Democracy Toolkit, damit du auch der Demokratie dienlich sein kannst. Und da gibt es dann hier so Dinge wie Covering Myths and Disinformation, wo du hier was drüber lernst. Kommt das von dem Restle Georg? Nee, das ist aus dem amerikanischen Raum. Ja. Und die empfehlen dir hier die Best Practices vom Wisconsin Center for Investigative Journalism, Global Investigative Journalism Network, American Press Institute, Pan America, Stanford Cyber Policy Center und irgendwie von der New York Times. Und was ich vor allen Dingen schön fand, war dieser Begriff des wo hatten sie das hier? Das muss ich suchen danach. Moment. Genau, da haben wir es. Das Pre-Bunking. Also wir machen jetzt kein Debunking mehr, wir machen jetzt Pre-Bunking. Mögliche Gegenargumente schon mal entkräften, oder was ist das? Don't repeat the myth. Also wahrscheinlich gar nicht erst aufkommen lassen, irgendwelche Storys, die einem nicht gefallen. Ja, was haben die sonst noch so? Irgendwelche Listen von Experten. Find an Expert. Das geht hier auf die Seite Election SOS. Und da hast du hier eine ganze Liste von Experten. Und haben sie auch deutsche Experten? Schau mal nicht. Aber ja, jede Menge Experten. Scroll mal runter. Ja, es geht über 20 Seiten, also. Ah, okay, krass. Kann man nicht alles durchgehen, aber es sind jede Menge Experten. Okay. Was machen die? Trusted Elections Expert. Ist da jetzt um Software oder was? American Press. Nee, Demokratie. Demokratieretter. Ja, aber sowas wie irgendwelche Geschichten über ist das denn sowas Laptops wie oder so. Wenn sie wahr sind, muss man sie auch verbreiten. Das kommt ihr natürlich nicht vor, sondern eher, dass man es das unter dem Deckel halten muss. Ist das denn sowas wie eine Mailingliste, sag mal? Das ist so Voting Public. Dieser Zusammenschluss von den Journalisten da gerade, ist das sowas wie eine Mailingliste? Das sind keine Journalisten gewesen. Das waren irgendwelche Leute, die du anrufen sollst und die dir dann helfen, die Demokratie zu retten. Hm. Weil das ist ja Aufgabe von Journalismus, ne? I see. Ja, das Ding ist halt irgendwie, alle großen Gruppen in Sachen Miss- oder Desinformation sind selber Psy-Ops, die Miss- oder Desinformation verbreiten. Zumindest geht es mir so in meiner Beobachtung. Also, und das Ding ist, es ist noch nicht mal mehr richtig mit Agenda, sondern oftmals sitzen da halt so Leute mittlerer Intelligenz, die halt einfach nicht so helle sind und dann falsche Schlüsse ziehen und halt Murks machen. Also, ja, andere Sender, die Ähnliches machen, werden dann aber verboten, ne? Ja, auf 1 haben sie jetzt gesperrt oder was, hab ich gehört. Zum Beispiel mit diesem komischen österreichischen. Ja, inwiefern gesperrt? Also, sie haben denen keine Sendelizenz gegeben jetzt, aber. Mindestens über Satellit gesperrt, habe ich gehört. Ja, das war das mit der Sendelizenz. Achso. Ich habe es nur überflogen irgendwo. Wenn du das genauer weißt, kannst du es gerne erklären. Ja, die wollten. Ich finde es ja nicht gut, dass irgendwie die Sender hier verschwinden. So. Die wollten eine Sendelizenz haben und nach dem, was ich eigentlich gehört hatte, haben sie die auch bekommen. Aber... Nee, das Ding ist, die haben bei einem anderen Sender Zeit gebucht, praktisch. Zu dem sie senden können. Aber da waren die Papiere angeblich nicht in Ordnung, laut Aufsichtsbehörde. Und auf 1 streitet das natürlich auch ab. Und sie wollen trotzdem senden. Na, schauen wir mal. Hm. Ja, aber verschwunden ist da ja scheinbar noch nichts dann. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, und der Julius Böhm, der wollte gerne zum Parteitag der Grünen und hat hier eine Absage erhalten, bezugnehmend auf ihre Akkreditierung. Von Bündnis 90 Die Grünen müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihrem Akkreditierungswunsch leider nicht entsprechen können. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. Mit besten Grüßen, liebe Pressestelle. Das Ding ist halt genau das, was ihr da gerade seht, diese Ablehnung der Akkreditierung. Das ist halt auch der Grund, warum du in der Regel Journalisten hast, die für die Partei Bericht erstatten, die sie selber gut finden. Weil, wenn du zu kritisch bist, kommst halt nicht rein. Ja. Akkreditierung abgelehnt. Was haben sie denn in der Vergangenheit geschrieben? Das können wir nicht gebrauchen. Bla bla bla. Ja, das machen ja viele so. Ja, und auf der Kehrseite der Medaille haben wir das hier. Gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit. Die AfD Thüringen weigert sich, dem Team des WDR-Politmagazins Monitor zu ihrem Parteitag vom 17. bis 19.11. zuzulassen. Gut, dass der WDR die AfD-Entscheidung juristisch prüfen will. Deutscher Journalistenverband, Pressemitteilung. Deutscher Journalistenverband protestiert gegen WDR-Ausschluss durch AfD. Der Deutsche Journalistenverband protestiert gegen die Weigerung der AfD Thüringen, einem Team des WDR-Politikmagazins Monitor zu ihrem Parteitag vom 17. bis 19. November zuzulassen. Die rechtsextreme Partei hat ihre Entscheidung damit begründet, dass beim Monitor überhaupt nicht mehr von einer journalistischen Berichterstattung die Rede sein könne. Die AfD stellt sich damit erneut ihr gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit und kritischen journalistischen Berichterstattung unter Beweis. Indem kritische Berichterstatter von Parteitagen ferngehalten werden, nimmt die AfD Einfluss auf die Berichterstattung. Das missachtet aus meiner Sicht eindeutig die Rundfunk- und Pressefreiheit, sagt der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster. Ist das nicht mehr überall, oder wie? Ja. Ausrecht oder so? Gibt's ja nicht, oder? Ja, die haben Recht bekommen. Das ja, habe ich gehört. Und ja, Recht bekommen. Genau, du hattest es auch mitgebracht. Ich habe mir jetzt aber lieber das hier vom Deutschen Journalistenverband rausgesucht, weil ich das schöner fand, weil es halt direkt zeigt, auf welche Seite man sich da schlägt. Absolut. Krank. Also das ist wichtig halt, ne, dass der WDR da zur AfD darf. Aber ja, bei den Grünen, ne, also... Ausgehend vom Monitor, die werden es auf jeden Fall zerreißen. Das sind ja die Bösen. Das hier sind ja die Guten. Und ja, ja. Von daher kann man das ja gerichtlich erstreiten, weil ja, sonst geht ja die Demokratie in den Arsch. Und da gehört die nicht rein. Ja. Ja, im Fall vom WDR-Monitor, keine Ahnung, aber es gab ja auch schon diesen Ausschluss von dieser einen Dame, die ich auch schon mal im Real Life erlebt habe, die ja vom Verfassungsschutz Niedersachsen, na, den wir ja kennen, schon vor Jahren da als Angehörige der linksextremen Szene unter Beobachtung war als Journalistin, und der wurde ja vorgeworfen, dass sie bei so einer AfD-Veranstaltung halt Namenslisten da irgendwie sich anschaut und so, um dann halt das bekannt zu machen, was für Mitglieder es da gibt und so. Und inwieweit dieser Vorwurf jetzt stimmt, kann man natürlich nicht beurteilen, aber das ist ja zumindest was, das, wenn es stimmen würde, auf jeden Fall ein Grund wäre, so jemanden auszuschließen. Ja, mindestens. Weil da geht es ja um konkrete Bedrohung von Menschen. Wie man bei den Grünen sieht, kann man das auch so einfach willkürlich normalerweise machen, aber das scheint hier dann nicht zum Tragen. Ich weiß nicht, wie das Urteil begründet wurde. Ja, das aber kann ich jetzt auch nicht sagen. Irgendeinen Winkelzug haben sie da durchgezogen. Ne? Aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass der WDR ja als Staatsfunk der Demokratie zugehörig ist, und deswegen müssen die ja Zugang zu allem haben, sonst. Genau. Könnten sie ja nicht von überall unabhängig berichten. Unabhängig. Ja, die Simpsons-Folge von der 34. Staffel Nummer 1, die war ziemlich interessant. Homer stellt fest, dass die beliebte Riesenschildkröte Leonard aus dem Zoo ausgebüxt ist. Er beschließt, dem Geheimnis des verschwundenen Reptils auf die Spur zu kommen. Dazu schließt er sich einer dubiosen Facelook-Gruppe an, die schon bald ein Sammelsurium von Verschwörungstheorien aufstellt, wo das Kriechtier sein könnte. Homer fühlt sich in der Gruppe sauwohl und endlich respektiert. Schließlich stellt sich jedoch heraus, dass Leonard überhaupt nicht verschwunden ist. Ich fand es halt interessant, dass dieser Diskurs über Verschwörungstheorie und Deutungshoheit, dass der halt auch direkt bei den Simpsons mitten im Hauptstrom halt wieder zurückgespiegelt wird auf die Gesellschaft. Und das muss unbedingt an die Kinder und der Jugendlichen ausgespielt werden, das Thema. Ja. Ja, ich fand es halt schickig irgendwie so in Sachen Sensibilisierung und so, weil ich habe zu dem Thema sehr viel gelesen und ist alles nicht so einfach dargestellt. Und klar, die Simpsons kommen jetzt auch ohne Literaturverweise aus und so. Und das soll man nicht allzu viel reininterpretieren. Aber ich fand es halt trotzdem irgendwie hart so, dass das nach Jahren kein Fernsehgucken, nur Bücher lesen, ich die erste Folge Simpsons schaue, nach eben einer langen Zeit. Und das erste ist halt, boom, Verschwörungstheorien. Also, ich fand es merkwürdig. Also, und natürlich kommen Verschwörungstheorien nicht so gut weg. Ja, sind ja auch merkwürdig geworden, die Simpsons. Ich fand tatsächlich Staffel 34 wiederum ein bisschen lockerer und besser, wie, ich weiß nicht mehr, welche anderen, 21 oder 28, aber ja. Ja. Ich habe davon in den zweiten Film im Hinterkopf vorher, wo seine Frau sich trennen wollte oder so. Das finde ich so unangemessen für so eine lustige Serie. Ja, im March hatte jetzt schon auch zwei oder dreimal eine halbe Affäre oder war versucht oder irgendwie so. Und das fand ich schon auch merkwürdig. Naja, aber das gab es da auch schon in den frühen Folgen. Ja, mit dem französischen Sängerin. Ja, genau. Ist ja nichts Neues. Ja, die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet. Wurde angesiedelt in der Normannenstraße in Berlin. Nee, tatsächlich nicht, aber wurde ihr angefragt, was die dann so tun würde und was da schon aufgelaufen ist. Und die haben sie irgendwie eingerichtet, weil ja jetzt die Online-Anbieter ja jetzt gezwungen sind, alle strafbaren Dinge laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann auch bekannt zu machen beim BKA, und die dann wiederum nicht ermitteln sollen, sondern das weitergeben sollen und so weiter und so fort. Und da passiert irgendwie noch gar nichts, schreiben sie hier. Aber was sie hier, wo was passiert, ist unabhängig vom Vorgehen der Telemediendienstanbieter, hat die ZMI BKA den Angaben zufolge am 1. Februar 2022 ihren Wirkbetrieb mit freiwilligen Kooperationspartnern aufgenommen. Der Wirkbetrieb umfasste derzeit die Kooperation mit der Meldestelle Hessen gegen Hetze, des Cyberkompetenzcenters des Hessischen Ministeriums des Inneren für Sport, die Meldestelle Respect, Ausrufezeichen, der Jugendstiftung im Demokratiezentrum Baden-Württemberg, den Landesmedienanstalten der Bundesländer sowie den Generalstaatsanwaltschaften München und Frankfurt am Main. Und dieses Respect, das war auch letztens auch schon mal, war das nicht auch im Zusammenhang mit Danisch? Das waren auch die, die Danisch angezeigt hatten, oder? Erinnere ich mich da falsch. Die heißen, glaube ich, nur so ähnlich. Nee, das war Demokratiezentrum Baden-Württemberg, glaube ich. Das war das, glaube ich, schon. Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Ja, stimmt, da ging es um sein Konto, ne? Da. Ja, also, irgendwann down the line schon, aber das war halt auch so ein Ding. Ich kann es nicht mehr genau sagen, an welcher Stelle das dann irgendwie war. Es waren ja verschiedene Dinge. Ja, vielleicht machen die ganzen Meldestellen oder so. Diese Arbeit für verschiedene Bereiche. Ja. Aber das ist ja auch irgendwann, toll, ne? Irgendwann werden 2% der deutschen Bevölkerung an Meldestellen angestellt. Ja. Wirkbetrieb, finde ich auf jeden Fall gut. Der Wirkbetrieb. Da wird die freie Meinungsäußerung gewürgt. Das. Ja. Wir warten auf das Ankommen von irgendwelchen Dingen, die uns zustehen, und währenddessen wirken wir hier ein bisschen. Mit Hilfe von Hessen gegen Hetze und Respect. Und Staatsanwaltschaften. Immerhin geht es um strafbare Inhalte und nicht um nicht strafbare Inhalte, wie sonst immer. Ich weiß auch nicht, was die Staatsanwaltschaften mit denen zu tun haben, weil im Endeffekt sollen die doch Anklage dann erheben gegen Leute. Was müssen die dem BKA irgendwelche Dinge übermitteln? Oder sollen die dann von denen was erhalten vom BKA oder wie ist das? Das ist merkwürdig einfach. Und ich hätte gerne einen Nicht-Kommunisten, der mir erklärt, warum das so gemacht wird. Also. Tja, wegen der geringen Zahl von Fällen oder so. Aber die werden schon was finden dann ansonsten. Ja, was ja auch beim Danisch war, war der Staatsschutz von Berlin. Und da hat auch die Marie-Louise Vollbrecht hier Post bekommen. Marie hat Geburtstag und wird morgens beim Staatsschutz politisch motivierte Kriminalität rechts vorgeladen. Dachte sie hier. Und die haben ihr durchgeschickt: Vorladung im Auftrag der Amts- und oder Staatsanwaltschaft. Aufgrund eines vorliegenden staatsanwaltschaftlichen Auftrags sind sie gemäß Paragraph 63 Absatz 3 Strafprozessordnung verpflichtet, dieser polizeilichen Vorladung nachzukommen. Und so weiter und so fort. Nicht erscheinen und so weiter. Zusätzlich kein Ordnungsgeld. Bla bla bla. Also ja. Du musst da sein, sonst Strafe. Mhm. Also nach Zeugenaussage klingt das nicht unbedingt, aber gut. Nee, es geht um eine Geschichte, wo sie jemand beschuldigt, dort irgendwie geboxt und beleidigt zu haben. Nach dem Material, was sie vorgelegt hat, eigentlich eher unwahrscheinlich, aber das muss natürlich ein Gericht entscheiden. Und auf See und vor Gericht wirst du auf dich selbst gestellt. Und der James Lindsay hat sich diese Woche angelegt mit den Radikalfeministen. Also mit den Genderkritischen. Und zwar war der bei einer Veranstaltung, und bei dieser Veranstaltung war wohl auch eine Transperson oder ein Mann im Kleid, wie die Leute ihm gesagt haben. Und die haben dann hier allerhand da rein interpretiert, dass dieser Mann im Kleid da war. Unter anderem, dass das irgendwas mit narzisstischen, perversen Männern, die Erections bekommen, wie hier die Posey Parker schreibt. Aber laut James Lindsay wäre das halt ein Typ gewesen, der halt bei dieser Veranstaltung war, aber auch nicht auf die Damentoilette gegangen ist und irgendwas, wo es also nichts zu beanstanden gibt im Endeffekt, außerhalb von der Tatsache, dass er halt ein Kleid getragen hat. Und dieses ganze Zeug, was die Leute da rumgekreischt haben, warum das dann schlimm ist und nicht stattfinden darf und so, hat er als Struggle-Session bezeichnet, der Linze. Er hat gemeint, die würden da probieren, rumzustruggeln, damit sie da ihre Macht ausüben können. Und hat hier nochmal darauf hingewiesen, dass er sagt, ich glaube, die Feministen, Radikalfeministen haben Geschlecht ist ein soziales Konstrukt und das persönlich politisch erfunden. Und diese Transgeschichte ist halt das, was daraus geworden ist. Und die Judith Butler könnt ihr so viel hassen, wie ihr wollt, aber sie ist eine Frau und sie hat auf Simone de Beauvoir aufgebaut. Und das ist ja auch so. Ja, hat sie auch. Also, jo, ich habe beide gelesen, keine Ahnung. Potato. Oh, du Ärmster. Ja. Ja, aber es war ganz lustig, weil da waren die nämlich alle mit dabei. Auch diese Tante, die dieses Redux-Magazin da irgendwie gegründet hat. Das ist ja auch so, was die jetzt da irgendwie auf alles... Ah, die feiere ich. Die sind so durchgeknallt. Die sind so hardcore. Die sind so Nischen, geisteskrank Content, der einfach nur hart ist. Ich lieb's. Also, das okay. ist interessanter wie Netflix. Einfach was durch den Wind ist. Ich habe über einen Tweet von Redux habe ich damals eine Feministin gefunden, die behauptet hat, dass die Regierung bald Jagd auf Frauen macht, um die Gebärmütter rauszuoperieren, um sie Transmännern zu geben. Ja, genau. Das Holy passt auf jeden Moly. Fall so ein bisschen mit rein, weil die sind auf jeden Fall alle nicht ganz knusprig da bei diesem Ding. Und wenn du die halt fragst, was ist das Problem, dann sagen die halt Männer. Und dieses ganze Ding, ne, halt mit der Judith Butler und Beauvoir und diese ganzen Idioten, die da diesen ganzen feministischen Kram fördern und fordern seit Jahren, die werden einfach mal wegignoriert. Und wenn du dann hier wieder James Lindsay dich halt hinstellst und auf deinem Standpunkt pochst und sagst, nee, Leute, das war hier keine schlechte Veranstaltung und dieser Typ, der da dabei war, der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und der erste Vorwurf war dann, warum hast du Frauen? Misogyny, ne, diese Scheiße. Frauenhass hier, Frauenhass da, alles ist Frauenhass. Und das habe ich aus dieser Ecke halt auch schon häufiger gesehen, dass man da ganz gerne irgendwelche Leute, die dann frech zu dir sind, weil sie da deine Ansichten halt nicht mögen und anstatt, dass man sich darüber aufregt, dass die Leute da nichts anderes gelten lassen und nichts und so engstirnig sind oder sich unethisch verhalten, einem irgendwie nachstellen oder so, geht man direkt auf Frauenhass, Frauenhass, Frauenhass, warum hast du Frauen? Und das ist halt einfach unendlich lahm, diese Scheiße. Und es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis man da halt Leuten Vorwürfe macht, die diese Vorwürfe halt nicht verdient haben. Und das ist hier in diesem Fall wohl auch passiert. Ja. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum es vielleicht besser ist, wenn Frauen das auch machen. Oder wenn man dann einen Account nimmt, der weiblich ist oder so. Dass man einfach sagen kann, ich bin selbst eine Frau. Ja, ist das Argument erstmal weg. Man muss sich auf den Inhalt konzentrieren. Also, auch wenn es ein Trick ist. Apropos auf den Inhalt konzentrieren. Omid Nuripur und Ricarda Lang werden hier von der Taz interviewt, und zwar über die Leistung der Grünen in der Ampelregierung. Und die hören auch manchmal nicht so genau hin und beantworten nicht das, was sie gefragt werden. Ich finde das ganze Interview eine absolute Bankrotterklärung. Hat jemand was anderes erwartet? Ja, aber dieses Weglächeln von Fragen und dieses auf nichts eingehen. Ja, das können die gut. Das können die Ricarda vor allem gut, ne? Also hat die Ricarda kann das richtig, richtig gut. Also, wo hatten wir das denn? Sie ist so ein Chat-GPT, die immer irgendwie die beide Seiten einfach darlegt, ne? Und ja, nicht mal beide Seiten, sondern die auch halt dann merkt, Chat-GPT merkt, okay, das ist ein heikles Thema, also rede ich über was anderes. Okay. Zum Beispiel, aber genau dieses Gefühl haben sie doch vermittelt, etwa beim Heizungsgesetz oder dem Flüssiggasterminal auf Rügen. Also das, was sie damit, das Gefühl, das sie meinen, ist, dass über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden wird. Und darauf antwortet Lang: Es hat in den letzten Monaten einen Vertrauensverlust in demokratische Institutionen gegeben. Menschen wollen vor allem wissen, was bedeutet Politik ganz konkret für mich. Ihnen ist egal, ob etwas ein grüner, gelber oder roter Erfolg ist. Da kann die Ampel Vertrauen zurückgewinnen. Das hat keine irgendwie Bezugnahme auf den Kram ist, der da gefragt wurde. Ja. Und Nuripur ergänzt, die Leute müssen das Gefühl haben, ernst genommen zu werden, dass ihnen nichts vorgemacht wird. Das ist etwas, was uns auszeichnet. Wir tun nicht so, als könnten wir zurück in die 90er Jahre oder als würde schon alles gut, wenn es nur so bleibt, wie es ist. Oh Gott. Und weil sie die Bewegungen angesprochen haben, sie haben eine andere Rolle als wir, also sowas wie Fridays for Future. Und das ist auch gut so. Mit ihrer Hilfe, auch mit ihrer Kritik, können wir zuweilen mehr erreichen. Ja, es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn es nicht nur das Gefühl vermittelt würde, dass, ja, wir hören dass man auf ernst genommen wird, sondern dass man wirklich ernst genommen würde. Wir hören ja auf die Fridays for Futures da draußen, höre ich da raus. Ne? Könnt ihr nicht behaupten, dass wir uns keine Mühe geben, hier nicht auf die Leute hören. Nee, wir hören ja auf die Fridays for Futures da draußen. Und diese Ausrede mit wir vermitteln den Leuten nicht das Gefühl, dass man zurückgehen kann. Auch keiner. Ja, wir vermitteln den Leuten nicht das Gefühl, dass es eine Alternative zu unserer grünen Politik gibt. Wir sind ehrlich zu den Leuten, so mitnehmen und abholen und so weiter und so fort. Ja. Das mal was ganz anderes. Worauf sind Sie eigentlich so richtig stolz, Nuripur? Ich bin stolz darauf, dass der Ausbau der Erneuerbaren so vorangeht, dass die Energiewende nicht mehr reversibel ist und wie geschlossen diese Partei dasteht. Lang. Und dass sich niemand aus der Verantwortung rauswünscht. Die letzten 2 Jahre geben mir Mut. Wir haben viel erreicht. Wir sind innerhalb von einem Jahr unabhängig von russischem Gas geworden und haben das Land durch den letzten Winter bekommen. Es ist einfach. Vielen Menschen gibt die derzeitige Lage alles andere als Mut. Sie machen sich Sorgen, auch mit Blick auf die Umfragewerte der AfD. Lang. Wenn ich sage, das Land braucht Mut, dann hängt das auch mit der AfD zusammen. Wenn vieles schlecht geredet wird, nutzt es denen, die von Angst leben. Mut heißt nicht schönreden und bedeutet auch keine naive Ignoranz gegenüber den realen Verhältnissen. Aber es ist der überzeugte Glaube, dass wir in diesen realen Verhältnissen gemeinsam etwas machen können. Etwas besser machen können. Kindergarten. Also ja, Niveau von einer Gruppenbesprechung im Kindergarten. Kalendersprüche. Allgemeinplätze und dieses Foto. Dieses Foto. Ich habe das ja die ganze Zeit nicht gesehen. Ihr musstet das sehen. Wer ist der Mann und die beiden Frauen? Oder sind es drei? Heute erst in der privaten Diskussion gesagt bekommen, es wäre nicht fair, den Umfang von der Frau anzugreifen. Ist es ein Stückchen unter der Gürtellinie. Das Ding ist, du hast keine Haare auf dem Kopf, du hast eine Glatze, man macht sich drüber lustig. Du bist dick, man macht sich drüber lustig. Fertig, aus. Also. Und ich denke da halt immer wieder an Herrn Altmaier und dann weiß ich, okay, so schlimm war es nicht. Der hat auch genug abgekriegt. Ali geht ins Guinness-Buch der Rekorde ein, habe ich gelesen. Parteihopper, ja. Kann sein, ja. Ja, so langsam. Ja, also mir ist zumindest niemand bekannt, der in so vielen Parteien Mitglied war wie er. Und der wollte doch jedes Mal nur so eine Berlin-Fahrt mitmachen und man kriegt halt jedes Mal eine neue, wenn du in eine andere Partei gehst. Und er wollte einfach nur ein paar Mal nach Berlin fahren, das alles. Und dann vorm Abgeordnetenhaus ausbüchsen und ab ins Bergheim. Ja, genau. 24 Stunden und dann wieder zurückfahren. Genau. Okay. Ja. Und jetzt wird es also die AfD für ihn scheinbar. Beatrice von Storch hat ihn überzeugt. Komm, ich möchte es lesen. Ali, ich liebe dich. Meine Entwicklung ging von ganz links zu rechts konservativ. Das zeigt sich auch in meinen Parteimitgliedschaften. Die Entwicklung war logisch, auch meine frühere Ablehnung zur AfD, die durch den Abgleich mit der Realität aufgebrochen wurde. Vor allem die guten Kontakte zu AfD-Mitgliedern, die mir die letzten 2 Jahre aufzeigten, dass vieles nur Vorurteile waren. Gleichzeitig kämpfte ich gegen eine Links-Woke-Bubble, die mich sowieso mit jedem Tweet zur AfD stellte. Denn letztendlich ist sie die einzige Partei, die meine Themen ernst nimmt. Wer meine politische Entwicklung ablehnend gegenübersteht, müsste jeden, der diese Entwicklung durchmacht, ablehnen. Ob ich schnell wieder austrete? Nein. Ich muss mich auch gar nicht aktiv bei der AfD einbringen. Die Mitgliedschaft ist schon ein Zeichen genug. Ich beobachte nur, wie Teile der Partei gerade gegen mich wettern. Auf die Art und Weise, dass sie viele Vorurteile gegen die Partei bestätigen. Viele Menschen wie ich beobachten das genau als Test, ob sie die Partei unterstützen oder nicht. Die Frage am Ende des Tages ist, was schlimmer ist. Meine Mitgliedschaft nach einer Entwicklung, die einige Rassisten und Homophoben stört, oder die Taliban, die deutsche Soldaten töteten, in unserer Heimat ein Podium bekommen. Weiß ich nicht, wirkt wirr und ja, nicht so durchdacht. Das ergibt nicht so richtig viel Sinn, weil zum einen das was hier die durch den Abgleich mit der Realität aufgebrochen wurde, vor allem die guten Kontakte zu Mitgliedern. Also mit anderen Worten, der Abgleich zur Realität ist, die Leute haben dir irgendwas erzählt. Er hat das Bild, der AfD in den Medien mit durch den Gericht den direkten Kontakt halt miteinander abgeglichen. Also das macht schon okay. Sinn. Ja, okay, ja noch. Das ja, und Sinn. Am Ende haben wir dann die Leute, die die Vorurteile bestätigen. Also sind es ja wohl keine Vorurteile, oder nicht? Ja, wohl ja, aber das sind verschiedene Leute halt. Das muss ja, man das ja sind verschiedene aufstellen. Leute, ja. Das ist ja klar. Vielleicht hätte er da über den Absatz drüber schreiben können, ich bin jetzt Kanarienvogel. Also könnte man meinen, also dass er dann sozusagen das Thermometer ist, wie homophob oder nicht homophob die AfD okay. ist. Also meinst du das? Okay. Also so habe ich das irgendwie aufgefasst. Ich dachte, also, aber wo dann, unten die Taliban dazu kommt, da ist dann auch wieder so, weiß ich jetzt nicht genau. Und Ali, ich meine das lieb, ich meine das nicht böse, es ist einfach nur, ich komme da nicht ganz mit. Ja. Ja, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber gut, ich meine, dadurch ist jetzt auch nichts verloren, also. Ja, nur der FDP ist eine Stimme verloren gegangen. Ja, das ist ja schon länger so. Da ist er ja ausgegangen. Und das wird, also ich prophezeie, dass er das da nur so lange aushält, bis halt irgendwo irgendeine Entscheidung getroffen wird auf irgendeiner Ebene von der AfD, die ihm nicht gefällt. Ja, und außerdem die Stimme, die jetzt die FDP verliert, das Ding ist, die FDP muss nicht gewählt werden, um zu regieren. FDP ist der Tiefenstaat. Ja, aber 4,2% reichen heute nicht mehr um ins Parlament und dann ist Schluss. Stimmt. Ja, weil bei FDP war es ja schlussendlich die Geschichte in Nordrhein-Westfalen mit dem Muizin-Ruf. Und das war ja auch nicht so, dass die das gesagt haben, dass man den jetzt unbedingt braucht, den Muizin-Ruf oder so, sondern die haben einfach nur logisch unser Religionszeug zu Ende gedacht, weil das läuft nur mal auf Muizin-Ruf hinaus. Und Und auch der weise Obi-Wan Kenobi im Chat hat einen Teil der Wahrheit erkannt, indem er sagt, er giert nach Aufmerksamkeit. Das stimmt halt auch. Ali lebt schon auch davon, dass die Leute ihm zuhören. Ja, die Leute hören nicht mehr zu, ob er jetzt in der AfD ist oder nicht. Also, ja, nicht, aber er braucht, glaube ich, auch immer mal wieder so ein neues Gimmick oder so. Also er ist schon so eine Influencer-Figur, ja, für mich. Als eine echte, wirklich politische Stimme. Manchmal. Ja. Ich weiß, ich kann den Ali, also ich wünsche ihm mehr Erfolg und ich finde es gut, dass er das macht, was er macht, aber ich kann ihn nicht ganz so ernst nehmen als politischen Spieler. Scheinbar will er das ja auch gar nicht sein, wie gesagt. Ich muss mich da ja nicht einbringen. Ja, geil. Also deswegen wird es wahrscheinlich auch so laufen. Er macht das jetzt, weil ihm da zwei, drei Leute irgendwie sympathisch sind. Und dann kommt die erste Entscheidung, die ihm nicht gefällt, und dann tanzt er da wieder raus aus dem Laden. Ja, möglicherweise. Und sagt, so geht das aber nicht. Und so war es bisher halt immer bei ihm. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesehen. Ja, ich glaube, ich wäre auch so, deswegen trete ich gerne erst ein. Ne? Ja, gut. Ja, ist ja, ich will ja auch nicht mal sagen, dass das verkehrt war, so wie er das gemacht hat halt. Ne? Ich bin nur einfach der Meinung, dass man so halt ja, mit diesem System halt nicht klarkommt, sondern man muss dann halt gegen diese Sachen halt anarbeiten und nicht bei der erstbesten Gelegenheit sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr hundertprozentig das, was ich mir darunter vorstelle. Und deswegen. Ja, aber das Ding ist auch, wenn du in einer Partei bist und die genau das macht, was du dir immer vorstellst, dann stimmt was nicht. Also das ist ein schlechtes Zeichen. Nee, das stimmt alles eben. Wenn das so ist, wie ich mir das immer vorstelle, dann ist das die richtige Partei. Ja, also. Dann bitte 100% bei der nächsten Bundestagswahl. Alles andere wäre nicht demokratisch. Ja. Ja, das ist sehr gut. Also Da hat der Ali Utlu den Gunnar Lindemann gequote-tweetet, ist das peinlich, die Situation im Donbass spitzt sich zu, die DNR und die LNR haben zur Generalmobilmachung aufgerufen, während Frauen, Kinder und Alte evakuiert werden. Offenbar plant Kiew einen Angriff. Und dann hat der Gunnar gesagt, du bist peinlich, Frieden in Europa ist unser höchstes Gut. Ali hat dann gesagt, klar, wer mit Putin ins Bett geht, kommt mit Frieden raus. Mhm. Mit einem Clown-Smiley. Dann hat der Gunnar geschrieben, keine Ahnung, ich war nicht mit Putin im Bett, aber mit ins Bett gehen kennt die FDP sicher bestens aus. Dann hat der Ali geschrieben, Liberale sind eben sexy, andere kochen lieber. Gunnar schreibt dann, was ist an dir sexy? Und dann hat der Ali erotische Bilder von sich gepostet und ein Bild yes. vom Gunnar, wie er Essen hebt. Und warte, ich habe den Ali noch nicht vorgelesen. Das können wir nochmal. Ja, genau. Ah, ich bin mir da schon sehr sicher. Ja, höchst erotisch, Ali. Und Gunnar schreibt dann wiederum, du bist nur fett, ich kann wenigstens kochen. Ja, das Bild ist auch ein bisschen narzisstisch, wa? Ja, aber es sind doch beides im Endeffekt eher so Influencer-Typen und so. Der hat doch da ein MDA. Wofür steht denn das? Mitglied? MDMA heißt das. MDMA, ah. Ein Derivat oder ein echt? Mitglied der Aufmerksamkeit. Der Aufmerksamkeit. Mitglied der AfD. Mitglied der AfD. Es ist halt irgendwie so ein Meme-Diskurs. Also wisst ihr, was ich meine? So der eine Typ, der tut irgendwie so Unterschichten-Essen kochen. Nein, das war jetzt böse gesagt. Möchte die Aufmerksamkeit. Und dann ist der Schwule und die betteln sich mit Bildern ums Kochen und wo er sexy aussieht. Und für mich ist es einfach so, ja, so ich habe 800 Bücher über Politik Leute. Gelesen. So kommt und das ist der Diskurs. Sexy Utlu. Sagt der Lindemann dann am Ende. Rolf Degen, der alte Hauding. Power shifts in American politics are driven by moderate voters who become more unhappy the longer the opposing party is in power. Was ich interessant fand, also weil halt, ja, wie gesagt, du hast ja die Swing Voters und die Moderaten und die haben halt mehr zu sagen, wie die Leute, die sich halt in dieses geschlossene Weltbild hineinbegehen. Das ist irgendein Waageprinzip oder so. Ja, genau. Ich verstehe das ja auch, warum er das macht. Der Tag hat Struktur, wenn du weißt, wer der Feind ist. Deswegen, ja, alle alten weißen Männer oder alles sind Kommunisten. Ja, da, ja, da, ja. Aber tatsächlich gibt es halt eine Korrelation von General Well-Being, Subjective Well-Being, also wie ob man sich wohlfühlt. Und du fühlst dich halt nicht mehr so wohl, wenn eine Partei einfach zu lang an der Macht ist auch. Und Rolf Degen ist einfach klasse. Also ich habe ihn lieb und ich fand es interessant. Also wieder so ein Mosaik-Puzzlestein, der sagt, Moderate sind das die Zünglein an der Waage. Also Rakete. Ja, einmal ist hier die Story, dass eben Rakete und Schirdewand für Europa jetzt gewählt wurden von der Linken, aber ich denke mal, das interessiert die Osten eher nicht. Aber der Gegenkandidat, der hier angeblich ausrastet, ist eben der Kasavoli, unser Bijan, der sich ja eben eine Weile für eine Frau gehalten hat oder so. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt so steht, aber auf jeden Fall hat er nochmal auf der Veranstaltung gut Theater gemacht. Hat da eben die Leute beschimpft oder so, hieß es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du die Textstelle gerade findest. Etwas drüber, glaube ich. Ja, Tavassoli nutzte seine Bewerbungsrede, um die Partei zu beschimpfen und eine Lobrede auf Wagenknecht zu halten. Zum Abschluss erklärte er, selbst sein Parteiaustritt von den Delegierten des Parteitags gab es Protestrufe und Pfiffe. Also richtig, ne, Zauber in der Bude. Tavassoli wurde gebeten, von der Bühne zu gehen. Er wurde schließlich von Sicherheitsleuten aus dem Saal geleitet. Der linken Politiker war bereits in der Vergangenheit mit Aktionen aufgefallen. So hatte er sich als lesbische, bärtige Transfrau ausgegeben. Ja, ja aber was machst du auch? Du bist mitten in der Parteiversammlung und da läuft so ein ideologischer Glitch drum und bringt die Leute zum Nachdenken und du möchtest, dass die Weltbilder geschlossen bleiben und dann musst du handeln. Und dann trifft es auch mal die lesbisch, bärtige Transfrau. Ja, ich finde das gut, wie er den Linken aufgemischt hat. Und sowas bräuchten die Grünen natürlich auch mal intern oder so. Ne? Eigentlich, meine, die Tessa Ganserer könnte man ja so interpretieren, aber kommt ja dann doch nicht so rüber. Good morning from Germany, where the top court strikes down $60 billion in climate funding and another blow to the traffic light coalition. Federal constitutional court ruled that shifting $60 billion earmarked to tackle COVID-19 pandemic into an off-budget fund violated German constitutional law, German debt brake. The challenge was filed by lawmakers from the main opposition conservative alliance. The government's financial planning is now in tatters, a kind of political tsunami. Und natürlich hat den Gesetzes, die Anklageschrift, die wurde natürlich von Athena geschrieben, meiner AI. Da habe ich auch die Finger im Spiel. Ich kann dazu aber keine Belege liefern. Glaubt mir das einfach. Ja, aber es stimmt ja. Es ist ja schon natürlich ein Desaster. Das habe ich ja vor ein paar Monaten auch angekündigt, dass wenn der Prozess verloren geht, dass sie dann irgendwie dumm dastehen. Ja, wer steht jetzt dumm da? Ne? Finde ich schon auch. Sieht echt auch so. Guckt auch so. Ja, was war passiert? Wir wollten, wie da ja steht, aber auf Englisch halt, wir wollten Covid-Steuergeld für Klimatransformation einfach umwidmen. Und da haben die halt gesagt, nee. Das geht so nicht. Ja, im Gegenteil, die sollen mal die ganze eingesammelte Klimakohle ein bisschen ausschütten. Ne? Warten wir doch auch schon länger drauf, dass da mal was zurückkommt. Ne? Das ist auch so ein rechte Tasche, linke Tasche-Spiel, aber man könnte auch jetzt schon irgendwie da was ausschütten, zurück ausschütten über Steuern oder Pendlerpauschale. Ich wäre schon total zufrieden, wenn der Bundestag einfach mal ein Jahr nichts machen würde. Der müsste nicht mal mehr was ausschütten oder zurückgeben, Steuern runtersinken oder so. Einfach nur ein Jahr lang nichts machen. Ja, das würde gut, ne? Einen utopischen Impuls herausrufen und allen würde es danach besser geben. Glaubt mir. Ja. Also, auf Twitter ist das rumgegangen, dass der Kölner Staatsanwalt, also Chef der Kölner Staatsanwaltschaft, der ist überraschend zurückgetreten und er war ja auch mit dem Cum-Ex-Tralala beschäftigt und er ist dann später auch noch gestorben. Und mehr konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen, weil die beiden Artikel hinter einer Paywall waren, aber man hat dann halt direkt gewittert, dass es natürlich Scholz seine Schattenarmee ist, die da Auftragsmorde umsetzt und ja. Es ist immer wieder schön auf Social Media, wenn die Leute einfach nur kreative Behauptungen aufstellen und ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Das war's auch schon. Auch in Österreich sind die Schüler viel zu belastet von dem Druck und dem Wettbewerb. Und auch dort gibt es Vorschläge, wie man das lindern kann. Das ist hier die Jugendorganisation der SPÖ, die sagt, unser Bildungssystem muss endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Wer mindestens 12 Jahre lang alle Prüfungen bestanden hat, braucht keinen finalen Entscheidungstag. Im Gegenteil, Schülerinnen sollen beweisen können, dass sie das über Jahre Gelernte auch wirklich anwenden können. Wir schlagen vor, die Matura durch praxisorientierte Projektarbeiten zu ersetzen. Also statt Abitur schreiben, schnitzt du dann was oder machst eine Steuererklärung oder ich verstehe nicht genau, was sie meinen, aber es ist halt wieder der übliche Rotz. Man kann volljährigen Menschen oder kurz vor der Volljährigkeit stehenden Menschen keine Prüfung über mehrere Tage zutrauen, wo sie irgendwie zeigen sollen, dass sie das, was sie irgendwie gelernt haben, auch wirklich gelernt haben, wo sie eine eigenständige Leistung erbringen sollen oder Transferleistung zumindest. Das kann man von diesen Kindern wirklich nicht mehr verlangen, denkt irgendwer auch an die Kinder. Ja. Ja. Immerhin haben die anderen Parteien da ziemlich deutlich gesagt, ÖVP, FPÖ, was sie davon halten. Das sind die Hirngespinste linker SPÖ-Träumer. Eine Abschaffung der Matura kommt für mich also nicht in Frage. Erteilen wir als Volkspartei eine klare Absage. Wir warnen vor einem Linksruck in der Bildungspolitik. Da waren die aber mit 10 Jahren Verzögerung oder 20. Das war der Rundfunkbeitrag, das war von mir. Da geht es jetzt auch nur um eine centweise Erhöhung, irgendwie, was sind es, 40 Cent oder so? Nein, von 18,36 Euro auf 18,94 Euro, weiß ich jetzt auch nicht, 58 Cent, keine Ahnung. Mehrere Ministerpräsidenten haben schon klar gemacht, dass sie eine Erhöhung nicht mittragen werden, weil sie dafür keine Akzeptanz in der Bevölkerung sehen. Wenn sich diese Länder gegen eine Erhöhung stemmen sollten, könnte der Streit vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Uiuiuiui. Gegner einer Erhöhung berufen sich immer wieder auch auf den Skandal beim ARD-Sender Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB. Der Sender stürzte im Sommer 2022 in eine tiefe Krise wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft und Verschwendung. Es gab an der Spitze personale Konsequenzen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt noch. Zudem läuft ein Untersuchungsausschuss im Brandenburgischen Landtag. Ja, wenn ich meine Meinung zum Rundfunk öffentlich kundtue, dann kriegen wir einen Community Strike, verlieren den Kanal. Deswegen sage ich jetzt nicht mehr, aber ja, ich würde es gern abschaffen. Aber 58 Cent ist jetzt auch nicht allzu viel mehr. Also, es ist einfach halt ein Produkt, bei dem du gezwungen wirst, es zu kaufen. Und wenn man dich zwingen muss, etwas zu kaufen, ist die Qualität in der Regel immer sehr, sehr hoch. Also, ja. Ja. Geschäft zulasten von Dritten oder so, ne? Ja, beschlossen. Ja, bei ChatGPT, also der OpenAI-Gedöns, da geht es jetzt wieder richtig rund, Rambazamba. Sam Altman hat seinen Job verloren und jetzt hat die ganze Belegschaft gesagt, hat dem Betriebsrat ein Ultimatum gestellt, dass sie alle kündigen, wenn er nicht wieder auf den Thron kommt. Und in den Prediction Markets gab es dann auch schon die ersten Einträge, wo du dann irgendwie 40, 50 verschiedene Gründe hast, warum er dann wirklich gehen musste. Und dieser ganze Hype, Quatsch um ein glorifiziertes Chatprogramm geht mir langsam richtig auf die Nerven. Und ja, da habt ihr es. So. Rebels at Work, a handbook for leading change from within. Also ist ein Buch, was es leider nicht auf Deutsch gibt. Das Buch ist aber interessant. Ich bin da mal eines Abends auf YouTube gewesen und habe mir Sachen angeguckt und dann kam das nächste Video und dann kam eine Analystin vom CIA, die hat darüber gesprochen, dass beim CIA hat man halt so ein Panel als Analyst und da kannst du dir wie bei Twitter deinen eigenen Feed zusammenstellen. Und der Dame ist dann aufgefallen, dass nach 10 Jahren beim CIA-Arbeiten manche das nicht wussten, dass du dein Feed ändern kannst. Und die haben dann immer die Standardkonfiguration genommen. Und sie hat natürlich mit anderen Menschen ein Buch geschrieben, in dem CIA-Taktiken für institutionellen Wandel mit progressiver Propaganda in einem Buch zusammengeführt worden ist, mit dem ich auch schon in der Realität Erfolg hatte mit institutionellen Wandel und auch schon Leute beraten habe, auch für Geld, wie sie in anderen Institutionen genau das umsetzen können, um wortwörtlich sozusagen eine Rebellion von unten zu machen und Sachen innerhalb von der Firma, Organisation, Institution auf die Tagesordnung zu schreiben, die eben mit einer Kampagne organisiert ist, mit der man subversiv die Organisation umkrempelt und dann den Chef vor den Karren sperrt und der das macht, was man haben möchte. Und das Buch ist eine kleine Superwaffe. Und durch die jahrelange Sendung der Weltraumaffen seid ihr auch in der Lage, die progressiven Talking Points zu überlesen und einfach nur in Sachen Content. Es ist CIA, es ist Subversion, es ist Unterwanderung, es ist progressive Propaganda. Es ist einfach so ein schönes Mischmasch an Themengebieten, die ja auch bei den Weltraumaffen immer wieder besprochen werden. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass als Weltraumaffen-Zuhörer dieses Buch euch nicht gefallen wird. Also habe ich einfach Probleme, mir das vorzustellen, weil, wie gesagt, praktische Tipps, wie du deinen Willen umsetzen kannst und wie du halt ja eine Kampagne anführen kannst, deine Firma oder Organisation zu verändern. Und das fand ich schon krass. Also sehr gutes Buch und wie gesagt, ihr seid die besten Zuhörer. Ihr müsst das Buch alle lesen und dann übernehmen wir die Macht. Rolf Degen. Objective uncertainty, which refers to future events that have not yet been determined, can be the spice of life, making entertainment more enjoyable. Die Unplanbarkeit in der Wahrnehmung führt tatsächlich dazu, dass man Sachen mehr genießt. Und wir haben das ja auch, man nennt das den Prediction Reward Error, der in der Abhängigkeit stattfindet, wenn ein Dopaminausstoß manchmal kommt, manchmal nicht kommt, führt das dazu, dass man das interessanter findet. Das ist verbunden mit der Objective Uncertainty, dass wenn du das Endergebnis schwerer voraussagen kannst, dass es einfach zu einem Thrill führt, der einfach interessanter ist. Also, ja, ich fand es klasse. Also, dass wir das mal genau wissen, dass die Leute eben überrascht werden wollen. Also, ja. Ja, unsere EU-Kommission hat beschlossen, dass wir kein Plastikmüll mehr in Drittstaaten, also in Staaten, die nicht zur EU gehören, eben ausführen dürfen. Sie haben da ein paar Unterscheidungen gemacht, dass eben die OECD-Länder im Prinzip in Ordnung sind, und aber ansonsten muss irgendwie die ganze Lieferkette mal wieder durchforstet werden, beziehungsweise die Empfangskette, ob denn da auch alles moralisch in Ordnung ist und so weiter, bevor man dann auch in Drittländer oder in die Türkei liefern kann, weil das meiste von unserem Müll momentan geht wohl in die Türkei. 2020 waren das 33 Millionen Tonnen. Und beschwert wird sich wie üblich über Plastikmüll. Und ganz am Ende im Artikel heißt es noch, dass der Plastik auf jeden Fall, dass er in die Tiere von sterben würden oder so. Das halte ich ein bisschen für fragwürdig. Das ist zwar nicht schön. Mit Mikroplastik in den Fischen und die Möwen, die in den Sixpack-Ringen ersticken und diese Sachen. Ja, das ist aber Quatsch wahrscheinlich. Also die Bilder sind gemacht, so habe ich das verstanden. Was habt ihr gegen Mikroplastik? Ich finde das gut. Nanolithide oder so, wie die heißen. Das ist eine Religion des Friedens, würde ich sagen. Ja, und wir ich habe ja letzte Woche schon mal mit der Geothermie das gezeigt und ich habe mal wieder was gefunden, wo die Deutschen oder ja wir eben auch eigene Energie herkriegen könnten. In dem Fall ist das eben CO2 als Rohstoff, der natürlich aufwendig gewonnen werden muss und so weiter. Das Ganze ist aber im Prinzip Chemieindustrie. Dinge müssen erhitzt werden, mit anderen Stoffen zusammengebracht werden und tralala, dann ja, kann man das eben extrahieren zum Teil und da verschiedene Dinge draus machen. In dem Fall wohl Gas. Das ist jetzt hier praktisch nur mal so ein Beispiel, das eben ziemlich aktuell ist. Dass man eben auch CO2 in solche Stoffe dann umwandeln kann, beziehungsweise hier gab es einen Forscher, den sie vorgestellt haben, der das wohl ein bisschen effizienter machen wollte, das Verfahren mit Elektrizität oder so. Aber prinzipiell ist eben diese ganze Geschichte mit Chemie, ich glaube, da haben die wenigstens eine Vorstellung, was da alles noch geht, insbesondere wenn es um Kohle eben geht. Ja, hier ist es CO2, im nächsten Artikel ist es, glaube ich, Kohle. Braunkohle in dem Fall wird zu Synthesegas. Da kann man Gas draus machen. Da kann man Benzin draus machen. Da kann man Kerosin draus machen. Man kann auch Diesel daraus machen. Aber ich weiß auch nicht. Man kann bei der Herstellung, wenn ich das mal eben sagen kann, auch die anfallenden Kohlendioxide eben abfangen mit CCS-Verfahren. Das ist noch ein bisschen als besser als bei Kraftwerken. Der Artikel also, ist von 2016. Das ist von 2016. Ist die Technologie dann auch umgesetzt worden oder ist es halt wieder so ein Journalistenartikel, der die Materie nicht so gut versteht und das hypt? Weil ich habe bei so einem neuen Energie, also ich weiß es wirklich nicht. Also das Ding ist nur. Ist natürlich CO2-mäßig nicht konkurrenzfähig mit einem Windrad, glaube ich. Ja. Das ist wahrscheinlich das Problem. Aber es ist durchaus konkurrenzfähig mit anderen Energieerzeugungsmöglichkeiten. Und wir haben jetzt das russische Gas nicht mehr. Ja, wir sind abhängig von Benzin und so weiter aus dem Nahen Osten da und so weiter. Ja, und wenn wir das nicht mehr abschütteln, und ja, da sind ja auch geplant, das ist Wasserstoff, da sind wir noch mehr abhängig von da unten, wenn das da produziert wird. Ich dachte, wir würden unsere Abhängigkeiten reduzieren. So, und das wäre halt eine Möglichkeit dafür, ne, zum Beispiel. Mhm. Aber es ist eben auch nicht völlig umweltschädlich. Es ist nur, wie gesagt, nicht ganz so toll wie eben ein Windrad oder vielleicht ein Solarpanel, obwohl da ja auch die Nachteile eben gerne missachtet werden. Ne? Wenn es denn funktioniert, so wie es dasteht. Also. Das funktioniert schon, doch, doch. Ah, tut's, okay. Ja, ja. Also vor allen Dingen. Ja, weil bei mit mir der, ist mit halt der Kohle, ne? Mit der aus dem Kohlegas da entsprechend die Sachen zu machen, Benzin und so weiter. Das machen eben was. Könnte man ja auch in Deutschland eben mit der ganzen Braunkohle machen. Und das ist aber nicht auch genug da für die nächsten 1000 Jahre. Das ist so der Punkt. Ne? Da haben wir genug von. Von wegen irgendwie, wir können nichts machen außer Wind und so weiter, das stimmt eben nicht. Ne? Das wollte ich damit vorne sagen. Ja, und das, ja genau, hier ist so ein Beispiel dafür, diese Kohlevergasung. Da haben australische und britische sich überlegt, dass sie unterirdisch im großen Stil die Kohle direkt anzünden wollen. Es gibt sicher brennenden unterirdischen oder auch teilweise sehr stark an der Oberfläche, sehr nah an der Oberfläche liegenden Flöze. In China gibt es da so ein Ding zum Beispiel, das stinkt die ganze Welt voll. Warum fängt man eigentlich nicht das ganze Zeug ab, was da oben rauskommt? Und ja, macht mal einen Prozess, der das Ganze dann ausnutzt, eben chemische Vorgänge. Ja, und genau das, da ist halt bei mir so, ja, wenn es dann auch wirklich so alles funktionieren würde, weil, keine Ahnung. So, es hört sich ein bisschen wie die Eierlegende. Also Kohle zu Benzin machen, das ist ja ein alter Hut, das hat der Adolf schon gemacht. Ne? Hm. Da haben die schon oder Diesel draus gemacht und so. Aber das ist nichts Neues in der Form. Ich denke, dass man das einigermaßen umweltverträglich hat. Aber dass gerade hier diese Idee, Kohleflöze anzünden, unterirdische, es gibt auch dieses Kohleflöze krass, in Amerika, ne? Was immer noch brennt, ja, nachdem es vor 50 Jahren in Brand geraten ist oder so. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Einfach genau, das wäre sicher diskussionsbedürftig. Ne? Ja. Aber die Kohle, die man oberirdisch hat, die kann man ja genauso zu so einem Gas machen oder zu Diesel machen. Das ist ja jetzt nur ein Detail sozusagen, ne? Ja, und die Firmen international scheinen aber darauf zu setzen. Was war hier denn? Genau. In der Schweiz, die Firma Glencore baut ihr Kohlegeschäft aus, heißt es. Andere Energiekonzerne setzen wieder stärker auf Erdöl. Ja, aber insgesamt wird hier so einleitend das so dargestellt, dass eben die Firmen sich darauf einschießen, dass Kohle, Öl und so weiter in Zukunft weiter ein großes Geschäft bleibt. Und gerade entsprechende Kooperationen bilden, wie eben hier diese Glencore auch. Also Windkraft, Wasserstoff, es fehlt ein bisschen Überzeugung, ne? Nicht nur beim Durchschnittsbürger, sondern scheinbar auch bei den Firmen eben. Und ich verstehe das durchaus. Ich habe da auch große Vorbehalte. Glencore und Ewing Oil und Carrington Colby und wie die alle heißen. Ja, dazu passend bricht in der Raffinerie Heide das Projekt, wird das Wasserstoffprojekt abgebrochen. Das heißt Westküste 100, da gibt es dann angeblich immer noch ein größeres Projekt, also Wasserstoff in der Form, dass hier eine Elektrolyseanlage geplant war, die jetzt aber nicht gebaut wird, weil es sich wohl nicht lohnt. Also das ein ähnliches Problem wie mit den Small Modular Reactors in Amerika neulich. Ja, genau daran lohnt sich denken. Auch nicht, ne? Also das muss sich ja lohnen, ist ganz klar. Dass du voll auf zu Projekte hast, die dann im Sande verlaufen. Deswegen würde ich mir bei so Artikeln immer wünschen, dass du unten deine E-Mail-Adresse angibst, so senden Sie mir eine E-Mail, falls das Ding wirklich funktioniert. Ja, also. Und in dem Fall hat es eben nicht funktioniert, dann ist jetzt die Abschlussmeldung sozusagen, weil du hast recht, wenn sowas gestartet wird, wäre das nicht schlecht, da mal eine Folgeinformation zu kriegen nach einer Weile. Ja, das ja nicht selber auf dem Schirm. Ja, Wasserstoff, ich halte das eben auch für eine schwierige Idee, 10.000 Kilometer Wasserstoffleitungen in Deutschland zu verlegen. Aber ich glaube noch nicht, dass es so weit kommt. Ne? Was vielleicht passiert ist, dass die Nuklearia irgendwie so ein Gerichtsverfahren gewinnt. Das ist ein Verein, die sich eben zum Ziel gemacht haben, in Deutschland die Kernkraft wieder hochfähig zu machen. Und wir machen das eben nicht über politischen Kampf oder Kulturkampf oder so wie andere, wie wir, sondern sie versuchen, an die Gerichte zu gehen und klagen eben direkt gegen das Umweltbundesamt. Das kann eben was... der Verein... Gut, in dem Fall geht es, glaube ich, nur um die Anerkennung als Umweltverein oder so. Aber im Prinzip möchten die auch über den Klageweg versuchen, die Atomkraft in Deutschland wieder einzuführen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ne? Das fände ich schön. Ne? Nuklearia, wer da mitmachen möchte, Nuklearia. Die sind cool, Nuklearia. Aha. Das heißt Nukularia. Ah, verdammt. Ja, also dass sie darauf klagen, dass es wieder eingeführt wird. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Sehe ich jetzt hier nicht, aber gut. Und ja, ich habe das bei Twitter gefunden und der Typ, der das weiter getwittert hat, der meinte das eben, dass das ihr Ziel wäre, sozusagen ein erster Schritt auf dem Weg dahin. Okay, und soweit ich weiß, sind die aus einer Arbeitsgemeinschaft bei der Piratenpartei vorgegangen. Zumindest gab es da mal eine, die diesen gleichen Namen geführt hat. Ja, okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So Leute haben ja manchmal einen langen Atem. Die hatten ja auch diese, es gab ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren, ich weiß schon nicht mehr genau, gab es auch diese Petition, die es ja auch in dem Petitionsausschuss des Bundestages geschafft hat und dann ja auch im Bundestag erörtert wurde und dann aber halt sang- und klanglos und so, na, wir stimmen jetzt mal über das ganze Paket von Dingen, das hatte ich ja damals hier auch mit vorgestellt, dass diesen Tag, wo sie das da einfach so mit einem Handstrich dann weggetan haben. Ja, das ist unser klasse Petitionsding. Da kannst du dann deinen Tag haben, wo du deinen Kram da vorstellst und dann machen die sowieso das, was sie eh machen wollen. Ja, ja und hier gibt es noch jemanden aus dem arabischen Raum, der sagt, die Industrieproduktion in Deutschland geht immer weiter zurück und das bestärkt mich in meiner Annahme, dass es die Chance des Jahrhunderts ist, dass der Golf Europas abschwächende industrielle Basis jetzt quasi auffüllt. Ja, schön wäre es, wenn der Golf mal mehr wie Öl hinbekommt. Ja, das sagt er ja auch. Hotels, Shopping Malls und Casinos will only take the region so far. Genau. Also, wir brauchen unbedingt also, auch halt eine, selbstgemachte Erfolge im Bereich. Genau, ist Produktion. Eine positive Nachricht. Also, oder guter Take, der mir gefällt. Also. Deutschland scheitert, Ebel Marx. Nein, das Ding ist nur, dass uns Ebel Marx? Was? Ebel Marx. Nein, mein Punkt ist nur, dass unsere Wirtschaft sich weiterentwickeln kann, sich andere Sachen suchen kann und dann dritte Weltländer das übernehmen können, was wir andere keine Sachen, drauf haben. Gut. Andere Sachen, ja. Mehrere Geschlechter. Klimagesetze also. Zum Beispiel können wir sehr gut machen. Wenn da Bedarf besteht, können wir gerne. Meldestellen und so. Ja. Ja, wir übernehmen den ganzen autoritären Kram von woanders und Überwachung der Bevölkerung und so. Und dieses nervige Industriezeug, das überlassen wir den anderen. Ja, genau. Deutschland verrecke. Why have any prison guards when you can have German prison guards? Dienstleistungsgesellschaft, das ist unsere Zukunft. German state banned import of spicy chips because potato. Da wurden Chips verkauft, die scharf sind und Kinder haben das gegessen und mussten ins Krankenhaus. Und hat der Staat gesagt, naja, ohne mich geht gar nichts, deswegen sage ich jetzt nö. Ist ein bisschen differenzierter in dem Fall. Ach. Die haben die Dinger genommen und haben Proben genommen und haben gesagt, es ist ein derartig großer Spielraum, wie viel von dem Zeug, dieses von diesem Capsaicin da drauf ist, dass das eigentlich nicht haltbar ist. Also du kannst, es gab so große Abweichungen, wie scharf das wirklich war, weil das ist ja irgendein Extraktpulver. Da ist ja nur ein Chip in der Packung, der kostet dann 10 Euro und das ist so unglaublich scharf. Also man hat das im Endeffekt, ja, weil der Hersteller nicht garantieren kann, wie viel von dem Wirkstoff da jetzt dran ist. Deswegen hat man es rein rechtlich. Ja, okay. Also, eigentlich ist das doch hier der Darwin Award, oder? Kaufst du dir so ein Chip in der Verpackung in Sargform, auf dem Ja, draufsteht ein Einzelner auch. Challenge, Ja. und schmeißt dir den ein? Also, das ist doch eigentlich nur Darwin Award, oder nicht? Ich würde Ja, aber doch es sind versuchen, wohl den ganz in Portfolio zu Amerika sind benutzen, Kinder oder? schon dran gestorben, wenn ich das richtig im Kopf Ja, habe. also hat der Darwin Award da schon funktioniert, oder? Ja, Amerika. Nee, scharf essen ist eine feine Sache im Gegensatz zu dem, was der Kingsburn sagt im Chat. Da Ich würde ich esse meine zustimmen. Currywurst auch Stufe 3, aber das da ist halt irgendwie Ja. Tabasco hat ein paar tausend Scoville und das hat ein paar Millionen. Ja, eben. Das ist halt kein Essen mehr, das ist Sport. Also Ja. das ist Abend, das Ja. ist X-Games hier. Also 6 Wochen, Deswegen dann ist sage doch ich ein ja, Würzen. also. Hunger Games. Ja, vielleicht auch das, aber da dann nicht, dass du es selber einnimmst, sondern dass du es deinem Herausforderer da in den Mund steckst oder so. Oh, Meine das ist Güte, gemein. Chips mit Arsen. Finde heraus, ob die Dosis groß genug ist für dich. ey. Hot Auf jeden Fall, Chip ich Challenge. dachte mir nur, Chips verboten, keine Ahnung. Ja, aber wirklich Also. diese, ich habe das ja, wir hatten ja, glaube ich, vor einer Woche schon mal drüber gesprochen, über diese Geschichte. Aber ich habe das jetzt erst gesehen, diese Sargverpackung. Ja. Also da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Also, das ist doch wirklich, wer sowas freiwillig in seinen Körper reintut, der ist so, also. Es gibt das alte thailändische Sprichwort, das da halt, nee, von Sri Lanka habe ich zum ersten Mal gehört. Der Herr segne deinen Eingang und deinen Ausgang. Also das macht zweimal Spaß. Also Ja, da das kann ich mag dir, gut das kann ich sein. dir garantieren. Ansonsten essen es die Würmer und essen die auch mal scharf, oder? Weiß nicht, wenn du da irgendwo in die frische Landschaft defekierst, danach verrecken die mikrobiologischen Sachen da in der Gegend wahrscheinlich eher. Ich meine jetzt auch, wenn sie deinen Körper zersetzen, nachdem du das Ding gegessen hast. Und wie der Ulius Jui anmerkt, Chips verboten, Pubertätsblocker erlaubt, ja. Wir leben im besten Ja, Deutschland aller Touche. Zeiten. Touche. Sollten sie auch in so einer Verpackung rausbringen. Das wäre eigentlich lustig. What Gender Challenge. Und vor allem auch ein Importverbot regelt ja gar nichts. Du hast ja einen Haufen andere Substanzen, die trotzdem nach Deutschland kommen. Also Also. in Hessen ist es sogar, glaube ich, ein Verkaufsverbot. Oh. Oh, Okay. geil, illegale Chips kaufen. Apropos Das macht es noch Verkaufs. viel geiler. Sorry, keine Ahnung. Das ist ein super scharfer Ich weiß, Chip. was wir Er ist so brauchen. scharf, er ist sogar verboten. Das. Ah! Verkaufen Ja, beste erlauben, aber Werbung, kaufen verboten. Das ist doch ne? das Progressive, was man machen kann. Alles andere ist frauenfeindlich, glaube ich. Beste Werbung. Apropos hier, Verkaufsverbot. Im Moment besteht ein Verkaufsverbot für Half-Life auf Steam. Das ist nämlich 25 Jahre Half-Life. Steam hat es geupdatet, das Originalspiel, und ihr könnt es momentan kostenlos dort runterladen und behalten. Für die Leute, die das nicht gespielt haben und mal in die Vergangenheit zurücktauchen wollen. Ja, also Leute, ihr braucht schon auch Kultur und Half-Life ist Kultur und ihr seid Kulturensöhne, wenn ihr Half-Life nie gespielt habt. Mit oder ohne Marxismus? Mit Ich würde fast wenigem. sagen, ohne. Also, Ja, würde ich auch sagen. ich habe gestern noch mal reingespielt, weil ich sehen wollte, sie haben nämlich endlich die. Es ist jetzt so, dass die Menüs mit der Bildschirmauflösung wachsen. Und früher Cool. konnte man bei Full HD schon, musste man eine Lupe nehmen, um die Grafikeinstellungen zu regeln. Das habe ich mir mal angeguckt. Die alten Geräusche und allein nur die Soundkulisse. Da ist man sofort wieder irgendwie 25 Jahre zurück. Und tut euch einen Gefallen, spielt gleich auf schwer. Mein Gefallen, ja. Ich glaube, das werde ich nicht tun, Abel. Das ist so ein Trick von dir. Ja. Get Ja, aber good. es gibt so ein, zwei Stellen auf hart, da wirst du dann noch ordentlich schwitzen. Alles Ja, unter Ultra genau. Violence ist doch Mädchen, oder nicht? Ja, Und kauft warum? diese Chips. Und warum ist Half-Life nicht marxistisch? Weil marxistisch wäre gar kein Life. Ja, genau. Ja, und außerdem verschenkt Wolf ja ihr eigenes Spiel und nicht das Spiel anderer Leute, ne? Auch weil da war. Muss Aber es man wird auch sagen. vergesellschaftet. Geht in Nein. den Wald und esst dort Genau. Chips und spielt Half-Life. Oder Mundharmonika. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf tatsächspace.net. Abonniert das Mammon-Magazin. Lasst euch nicht gendern. Und hört euch ein paar Songs von Elephant Revival an. Die gefallen mir echt gut. Lass mich raten, die haben eine Mundharmonika dabei. Weiß guten Start in die Woche. Okay. Guten Start in die Woche und macht mehr Liegestütze. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.